Den Jungen und Flinken ging es gut, erinnerte sich Sebastian Haffner. Über Nacht wurden sie frei, reich, unabhängig. Es war eine Lage, in der Geistesträgheit und Verlass auf frühere Erfahrung mit Hunger und Tod bestraft, aber Impulshandeln und schnelles Erfassen einer neuen Lage mit plötzlichem ungeheurem Reichtum belohnt wurde. Der 21-jährige Bankdirektor trat auf, wie auch der Primaner, der sich an die Börsenratschläge seiner etwas älteren Freunde hielt. Er trug Oscar-Wilde-Schlipse, organisierte Champagnerfeste und unterhielt seinen verlegenen Vater. In einem satirischen Beitrag schwang sich die Weltbühne im Dezember 1922 zu einer Verteidigung des Schiebers auf. »Wir sind die neuen Männer, die die verknöcherten Routiniers, die Leute mit den abgewirtschafteten Traditionen ersetzen, die Lebensnahen mit den eisernen Nerven«, ließ das Blatt einen typischen Vertreter dieser Abzockergeneration selbstbewusst verkünden. »Wir sind Kinder des Volkes, die emporkommen. Wir sind die wahren Revolutionäre«, »Schieber, wir sind Deutschlands Zukunft!« Häufig wurde der Typus des Schiebers mit dem Stereotyp des jüdischen Spekulanten in Verbindung gebracht. Da sich die galoppierende Geldentwertung einer rationalen Erklärung entzog, lag es für viele nahe, dafür das Wirken finsterer Mächte verantwortlich zu machen. So verstärkte die Inflation antisemitische Ressentiments, die in der Kriegs- und Revolutionszeit einen starken Auftrieb erhalten hatten. Bereits im Frühjahr 1920 hieß es in einem Stimmungsbericht aus Bayern, »Der Hass weitester Kreise richtet sich in gesteigertem Maße gegen die Juden, die den größten Teil des Handels an sich reißen und sich, nach Anschauung aller, am meisten auf Kosten ihrer Mitmenschen in der gewissenlosesten Weise bereichern. In Eisenbahn- und Straßenbahnwagen und bei allen nur möglichen Gelegenheiten hört man auf die Juden schimpfen.« Hitler sollte sich hier ein idealer Resonanzboden für seine hemmungslose Demagogie bieten. Besorgt registrierten die Behörden einen allgemeinen Verfall der Sitten. Vor allem Berlin wurde zum Inbegriff der Dekadenz und des Lasters. Klaus Mann, der noch nicht ganz 17, im Sommer 1923 mit seiner älteren Schwester Erika zum ersten Mal die Hauptstadt besuchte, war fasziniert. Die Stadt erschien zugleich erbarmungswürdig und verführerisch, grau, schäbig, verkommen und doch vibrierend von nervöser Vitalität, gleißend, glitzernd, phosphoreszierend, hektisch, animiert, voll Spannung und Versprechen. Ein großes Vergnügen bereitete es ihm, den Prostituierten zuzuschauen, die allabendlich in der Tauentzienstraße oder der Oranienburger Straße promenierten. Manche von ihnen waren kindlich jung, während andere die tiefen Furchen um Mund und Augen mit keiner Schminke mehr kaschieren konnten. Es gab Weiblichkeit in jeder Preislage, für jeden Geschmack, selbst für den Ausgefallensten. Einige Damen, grimmige Matronen in streng geschnittenen Kostümen, fielen durch hohe Stiefel aus rotem und grünem Leder auf. Es war eine dieser Gestiefelten, die mir zu meinem Entzücken zuflüsterte, »Magst du Sklave sein?« wozu sie auch noch eine Reitgerte an meiner Wange vorbei durch die Luft zischen ließ. Ich fand das wundervoll. Neben der erwerbsmäßig betriebenen Prostitution gab es auch immer mehr junge Frauen aus gutbürgerlichen Familien, die von der nackten Not getrieben ihre Dienste feilboten. Der russische Schriftsteller Ilja Ehrenburg, der von 1921 bis 1923 in Berlin lebte, berichtet in seinen Erinnerungen, was er eines Abends mit seinem Freund in einer Privatwohnung erlebte. Nachdem ihnen Sekt eingeschenkt worden war, erschienen die beiden Töchter des Hauses im Eva-Kostüm und tanzten. Die Mutter blickte die ausländischen Gäste erwartungsvoll an. Vielleicht würden sie die Töchter anziehend genug finden, um Geld springen zu lassen? Dollars natürlich. »Und sowas nennt sich Leben«, seufzte die ehrbare Frau Mama. »Der Weltuntergang ist das.« Auch der Männerstrich florierte. Homosexualität war zwar strafbar, aber Berlin stand in dem Ruf, dass Schwule hier in Ruhe gelassen wurden. Den Kurfürstendamm entlang promenierten geschminkte Jungen mit künstlichen Taillen und nicht nur Professionelle, beobachtete Stefan Zweig. Jeder Gymnasiast wollte sich etwas verdienen und in den verdunkelten Bars sah man Staatssekretäre und hohe Finanzleute ohne Scham betrunkene Matrosen zärtlich hofieren. Aber auch die sogenannte freie Liebe nahm bisher nicht gekannte Dimensionen an. Warum sollte eine junge Frau aus der Mittelschicht bis zur Ehe keusch bleiben, wo doch das Mitgiftsystem, das bisher die Heiratspläne reguliert hatte, durch die Geldentwertung außer Kraft gesetzt wurde. Mit der Inflation setzte sich bei vielen Mädchen die Ansicht durch, dass Jungfräulichkeit sich nicht mehr lohne. Jetzt gehört es dazu, miteinander zu schlafen, gleichgültig, ob man den Partner oder die Partnerin liebte oder auch nur zu lieben glaubte. Es gehörte einfach dazu. Es war schick, Verhältnisse zu haben, erinnerte sich der Schriftsteller Kurt Ries, in den 20er Jahren Sportreporter und später Theater- und Filmkritiker beim 12-Uhr-Blatt in Berlin. Über eine ähnliche Erfahrung berichtet Sebastian Haffner. Überall war jeder mit der Liebe beschäftigt, mit Hast und Lust. Ja, die Liebe hatte selbst einen inflationären Charakter angenommen. Die Gelegenheit musste ergriffen werden. Der neue Realismus der Liebe wurde entdeckt. Es gab einen Ausbruch sorgloser, hektischer, fröhlicher Leichtlebigkeit. Typisch folgten Liebesaffären einem extrem schnellen Lauf ohne Umwege. Die Jungen, die in jenen Tagen lieben lernten, übersprangen die Romantik und umarmten den Zynismus. Ausdruck dieses Lebensgefühls war einer der populärsten Schlager der damaligen Zeit, der mit den Versen begann: »Warum denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht?« Da ungewiss war, was der Morgen bringen würde, lebten viele Menschen für das Heute, für den Genuss des Augenblicks. »Nach uns die Sintflut«, lautete die Devise. Das Verlangen, sich zu amüsieren, kannte keine Grenzen mehr. Clubs, Bars und Nachtlokale schossen wie Pilze aus dem Boden. Wie schon in den ersten Monaten nach Kriegsende griff eine regelrechte Tanzwut um sich. Millionen von unterernährten, verzweifelt geilen, wütend vergnügungssüchtigen Männern und Frauen torkeln und taumeln dahin im Jazz-Delirium. »Der Tanz wird zur Manie, zur Idee fix, zum Kult«, beschrieb Klaus Mann die ausschweifende Szene in Berlin. Man tanzt Foxtrott, Chimmy, Tango, den altertümlichen Walzer und den schicken Veitstanz. Man tanzt Hunger und Hysterie, Angst und Gier, Panik und Entsetzen. Ein geschlagenes, verarmtes, demoralisiertes Volk sucht Vergessen im Tanz. Besonders wild ging es nach der Schilderung Stefan Zweigs in den Berliner Transvestitenlokalen zu. Selbst das Rom des Sueton hat keine solche Orgien gekannt wie die Transvestitenbälle, wo hunderte von Männern in Frauenkleidern und Frauen in Männerkleidung unter den wohlwollenden Blicken der Polizei tanzten. Eine Art Irrsinn ergriff im Sturz aller Werte gerade die bürgerlichen, in ihrer Ordnung unerschütterlichen Kreise. Die Tanzwut blieb nicht auf öffentliche Lokale beschränkt. Auch bei privaten Zusammenkünften wurde getanzt wie nie zuvor. So erlebte Viktor Klemperer an einem Abend im März 1923, wie sich in der Villa eines befreundeten Paares die ganze Gesellschaft nach dem Essen in einen großen Raum begab, um sich ganz dem Tanzvergnügen hinzugeben. »Dort haben sie ein Grammophon und dort tanzen sie, die Ehepaare für sich und unter sich. Nun lernten wir sie kennen und es war wirklich hübsch. Die amerikanischen, exotisch, erotisch, wahnsinnigen Tänze, die Melodien, die uns vom Kino her vertraut sind.« Ausdruck der Zeitstimmung waren auch die Lieder, die zum Tanz in Bars und Kaffeehäusern gesungen wurden. Ein anderer Schlager, der sich in den Jahren der Inflation besonderer Beliebtheit erfreute, endete mit dem Refrain: »Wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen, wir versaufen unser Oma ihr klein Häuschen und die erste und die zweite Hypothek.« In der Weltbühne interpretierte Kurt Tucholsky das Lied als vollendetsten Ausdruck der Volksseele. Es enthalte klipp und klar die augenblickliche volkswirtschaftliche Lage. Wir leben von der Substanz, so wie der Rentner nicht mehr von seinen Zinsen existieren kann, sondern gezwungen ist, sein Kapital anzugreifen, so auch hier. Man beachte, mit welcher Feinheit die beiden Generationen einander gegenübergestellt sind. Die alte Generation der Großmutter, die noch ein Häuschen hat, erworben von den emsig verdienten Spargroschen, und die zweite und dritte Generation, die das Familienvermögen keck angreifen und den sauren Schweiß der Voreltern durch die Gurgel jagen. Nacktheit wurde in einem nie zuvor gekannten Ausmaß enttabuisiert. In Revue-Theatern, Kabaretts und Lokalen traten Einzelne oder Gruppen von Tänzerinnen auf, die ihre Reize kaum verhüllt zur Schau stellten. In Berlin machte die Nackttänzerin Anita Berber Furore. grell geschminkt, dem Kokain zugeneigt, verkörperte die knabenhaft schlanke, dunkle Schönheit wie keine zweite die fiebrige Atmosphäre der Inflationszeit. Auch privat nahm sie es mit der Moral nicht so genau. Sie hatte 3 Ehemänner und ungezählte Liebschaften mit Männern und Frauen gleichermaßen. Als Berber im November 1928 mit nur 29 Jahren vom Rauschgift und Alkoholkonsum zermürbt starb, gab ihr die Halbwelt Berlins das letzte Geleit. Für Amüsement und Zerstreuung sorgte nicht nur das zügellose Nachtleben. Auch die Sportbegeisterung feierte in den Jahren der Inflation neue Triumphe. Großer Beliebtheit erfreuten sich die 6-Tage-Rennen im Berliner Sportpalast in der Potsdamer Straße. Im Parkett und auf den Tribünen drängten sich tausende Menschen, darunter viel Prominenz aus Film und Theater. 13 Rennradfahrer, jeder zu einem Paar gehörend, begannen am Freitag um 9 Uhr abends die Pedale zu treten. Und seither tobt Tag und Nacht, Nacht und Tag das wahnwitzige Karussell, schrieb Egon Erwin Kisch in einer Reportage über das Spektakel. Als 1923 erstmals der Walzer Wiener Praterleben gespielt wurde, begleitete Reinhold Habisch, genannt Krücke, er hatte bei einem Unfall ein Bein verloren, jeden 3. Takt der Komposition mit schrillen Pfiffen. So wurde der Sportpalastwalzer zur Hymne der 6-Tage-Rennen. Auch der Boxsport entwickelte sich zu einer Hauptattraktion. Er stand für beides, für Vergnügungssucht und die Lust an der rohen Gewalt. Im archaischen Duell Mann gegen Mann im Ring, im jähen Wechsel von Triumph und Niederlage, spiegelte sich das Drama einer Welt, in der es keine Sicherheiten mehr gab und viele Menschen mehr denn je den Wechselfällen des Glücks ausgesetzt waren. Zu den Lieblingen des Publikums zählte Hans Breitensträter. 1919 startete er seine Profikarriere als Boxer, 5 Jahre bevor Max Schmeling in den Ring treten und es bald zu internationalem Ruhm bringen sollte. Im April 1920 gewann Breitensträter die deutsche Meisterschaft im Schwergewicht, die er in den Jahren der Inflation verteidigte. Ende Februar 1924 verlor er den Titel an Paul Samson Körner in der 3. Runde durch K.O. Der blonde Hans, wie er genannt wurde, boxte nicht nur attraktiv, er kam mit seinem durchtrainierten Körper auch den Vorstellungen eines Modellathleten nahe. Das Vitale, Unversehrte sprach besonders an in einer Zeit, als der Anblick der Kriegsinvaliden noch überall präsent war. Luxus und Vergnügungsgier der Neureichen und Ausländer kontrastierten scharf mit der elenden Situation der Kriegsversehrten. An jeder Ecke standen die Opfer des verlorenen Krieges. Zerlumpt und auf Krücken oder ohne Beine auf der Erde hockend, hielten sie ihre alten zerschlissenen Soldatenmützen auf, erinnerte sich die Schauspielerin und Kabarettistin Trude Hesterberg. Was sollte man hineintun? 500, 1000, 1 Million? Am Tag darauf war das so viel wert wie ein Pfennig. Wie in einem Brennspiegel trafen in der Wartehalle des Bahnhofs Zoo, mitten im Vergnügungsviertel Berlins, die sozialen Gegensätze aufeinander. In Spitzen- und Seidenkleidern, pelzbesetzten Ballmänteln und im Smoking saß das Amüsierpublikum zwischen den wenigen müden Reisenden, die nicht genug Geld hatten, um die Nacht in einem Hotelbett zu verbringen und die hier auf ihren ersten Zug warteten. Die anderen, Gäste aus Dollarica, aus dem holländischen Guldenland und mit Schmuck behängte Immigrantenfrauen aus Russland, saßen neben Stars von Bühne und Film, neben frecher Inflationsjugend, zwischen Banklehrlingen und Dollarschiebern. Daneben drängte sich der geschminkte Abhub der Straße, vor allem halbreife Weiblichkeit. Das gab ein lärmendes, schreiendes Bild, wie es in Berlin noch nicht dagewesen war. Während man unter den Stadtbahnbogen weitertobte, standen draußen auf der Straße die Kriegskrüppel und boten Streichhölzer oder Schnürsenkel an. Armselige Winkeldirnen strichen herum, die selbst um die Preisgabe ihres Körpers damals nicht den Unterhalt für den nächsten Tag erschwingen konnten. Angesichts des sprunghaften Markverfalls blieb vielen Menschen gar nichts anderes übrig, als die Flucht in die Sachwerte anzutreten, ein Begriff, der sich 1922/23 fest im deutschen Schlagwortrepertoire etablierte. Das Geld möglichst rasch auszugeben, bevor es weiter an Wert verlor, wurde zur Überlebensfrage. In Phasen besonders schneller Teuerung kam es zu regelrechten Kaufpaniken. So berichtete die Deutsche Allgemeine Zeitung im Juli 1923, Unruhe und Nervosität greifen Platz. Man stürzt sich auf die Läden, man kauft, was zu kaufen ist, man hamstert notwendige Dinge und überflüssige Dinge. Der Riesenbedarf steigert den Preis, die Teuerung wächst, alle Millionen reichen nicht für den dringendsten Magenbedarf. Und in der Berliner Illustrierten Zeitung beobachtete ein Journalist einen Monat später: Das trommelt täglich auf die Nerven, der Zahlenwahnsinn, die ungewisse Zukunft, das über Nacht wieder fraglich gewordene Heute und Morgen, Epidemie der Angst, der nacktesten Not, dem Blick längst entwöhnt gewesene Käuferschlangen stehen wieder vor den Läden. Die Stadt, die große steinerne Stadt, wird wieder einmal leer gekauft. Reis, gestern noch das Pfund 80.000 Mark, kostet heute 160.000 Mark, morgen vielleicht das Doppelte. Übermorgen zuckt der Mann hinterm Ladentisch die Achseln. Reis ist alle, also Nudeln, Nudeln sind alle, also Graupen, Grieß, Bohnen, Linsen, nur kaufen, kaufen, kaufen. Das Stück Papier, das funkelnagelneue Banknotenpapier, noch feucht vom Druck, heute früh als Wochenlohn ausgezahlt, schrumpft an Wert auf dem hastigen Weg zum Kaufmannsladen. Die Nullen, die wachsenden Nullen. Ne Null ist eben nischt. Mit dem Dollar steigt das. Hass, Verzweiflung, Not. Wie sich unter solchen Bedingungen der Alltag in einer einst gut situierten Berliner Beamtenfamilie gestaltete, hat Sebastian Haffner in der Rückschau anschaulich beschrieben. Wenn der Vater am Monatsende sein Gehalt bekam, kaufte er auf der Stelle eine Monatskarte für die U-Bahn. Danach wurden rasch Schecks für die Miete und das Schulgeld ausgestellt und am Nachmittag ging die ganze Familie zum Friseur. Am nächsten Morgen, gegen 5 Uhr früh, fuhr die Mutter mit den Kindern und dem Dienstmädchen mit einem Taxi zum Großmarkt. Dort wurde innerhalb einer Stunde der größte Teil des Monatsgehalts für unverderbliche Lebensmittel ausgegeben. Riesige Käse, ganze Schinken, Kartoffeln zentnerweise wurden in das Taxi geladen. Wenn der Platz nicht ausreichte, besorgte das Dienstmädchen mit einem von uns noch einen Handkarren. Ungefähr um 8 Uhr, noch vor Schulanfang, kehrten wir nach Hause zurück, mehr oder weniger für eine einmonatige Belagerung versorgt. Neben der Flucht in die Sachwerte gab es auch das umgekehrte Phänomen, eine Flucht aus den Sachwerten. Angehörige der Mittelschicht, die weder über regelmäßiges Einkommen noch über Rücklagen oder ausländische Devisen verfügten, waren gezwungen, in improvisierten Auktionen alte Erbstücke oder sonstige Kostbarkeiten zu veräußern. Ein Gang durch den kleinen Verkaufsraum mit seinen Tischen und Glasschränken bewegt das Herz, berichtete die Niederdeutsche Zeitung im Oktober 1922. Da liegen so mancherlei Herrlichkeiten ausgebreitet, die das Auge erfreuen, wundervolle türkische und gestickte Seidenschals, ziervoll geschnitzte Figürchen, alte Porzellane, Uhren, Perlenarbeiten, Leinenstickereien, Silbergerät, kurz alles, was einst einen Haushalt schmückte, ist hier zusammengetragen. Ein Blick aus dem Fenster, da gleitet das unruhige Leben der Großstadt vorüber, da prunken Seidenstrümpfe und kostbare Pelze, da flitzen Autos mit fetten Schiebergestalten dahin, und hier drin, im stillen Raum, da weint still und schmerzvoll das verarmende Deutschland sein lautloses Elend. Wie die überkommenen Moralvorstellungen lösten sich in der Inflation auch die traditionellen bürgerlichen Eigentumsbegriffe auf. Die Unterschiede zwischen mein und dein verschwammen, die Kriminalitätsdelikte nahmen zu. Taschendiebe hatten Hochkonjunktur, Diebesbanden durchkämmten Berlin und andere Großstädte und klauten, was nicht nied- und nagelfest war, Messingklinken an den Türen, bronzene Grabplatten auf Friedhöfen oder Kunstwerke in Kirchen und Museen. Fassadenkletterer brachen in Wohnungen ein und entwendeten Schmuck, Pelze und Silberzeug. Der größte Teil der Kleinkriminalität bezog sich freilich auf die Dinge des täglichen Bedarfs. Vielerorts griffen notleidende Städter zur Selbsthilfe und plünderten Gemüseläden oder Bäckereien. Andere fuhren mit Rucksäcken aufs Land, um hier Lebensmittel zu hamstern: Butter, Schinken, Eier, Mehl, Kartoffeln. Statt der zunehmend wertlosen Papiermark verlangten die Bauern als Entgelt Tauschware, Schmuck, Tafelsilber, Teppiche, Porzellan. So gingen auch viele Familienerbstücke in den Besitz der Landbevölkerung über. Wer nichts Wertvolles anzubieten hatte, der suchte sich nicht selten durch Felddiebstähle das Notwendige zu beschaffen. Aufrufe der Regierung zur Solidarität von Stadt und Land verhallten ungehört. Im Tollhaus der Hyperinflation war sich jeder selbst der Nächste, war der Kampf aller gegen alle zur neuen Normalität geworden. Wolf unter Wölfen hat Hans Fallada seinen Inflationsroman aus dem Jahr 1937 genannt, der noch einmal die Erinnerung an eine Zeit wachrief, in der alles täglich dem Dollarkurs entgegenfieberte, da fast aller Gedanken sich um Geld drehten, um Zahlen, um gedrucktes Papier, um mit immer mehr Nullen bedrucktes Papier. Kapitel 3: Versuche einer Krisenlösung. Die Große Koalition unter Stresemann. Noch nie seit der Berufung Bülows im Jahr 1900 sei ein neuer Reichskanzler mit solcher Selbstverständlichkeit designiert worden, begrüßte die Weltbühne die Ernennung Stresemanns am 13. August 1923. Seit Monaten habe festgestanden, dass eigentlich nur er in Frage komme. Es ist einer der interessantesten und merkwürdigsten Vorgänge in unserem gewiss nicht übermäßig interessanten parlamentarischen Leben, wie dieser Taktiker, den man vorher bestenfalls für einen gewandten Jongleur hielt, seit dem Tode Rathenaus an Einfluss und Geltung und schließlich wohl auch an Kraft und Geschicklichkeit gewachsen ist. Ganz ähnlich lautete das Urteil Theodor Wolffs. Nur wenige deutsche Politiker, so schrieb er in seinem Leitartikel im Berliner Tageblatt, hätten aus den Ereignissen der Vergangenheit so gelernt wie Stresemann. Und dass er bereit sei, in schwerster Stunde das schwerste Amt zu übernehmen, statt sich behutsam für bequemere Zeiten aufzubewahren, müsse man ihm hoch anrechnen. Tatsächlich hatte Stresemann, der mit 45 Jahren in das Reichskanzlerpalais in der Wilhelmstraße einzog, eine schillernde Vergangenheit. Aufgewachsen war das achte und jüngste Kind des Ehepaars Ernst August und Mathilde Stresemann in einem kleinbürgerlichen Milieu. Der Vater betrieb einen Getränkehandel mit angeschlossener Schankwirtschaft in der Berliner Luisenstadt. Der Besuch des Andreas-Realgymnasiums öffnete dem lernbegierigen Jungen den Weg zu sozialem Aufstieg. Nach dem Abitur 1897 absolvierte er ein Studium der Nationalökonomie, das er 1901 mit einer Promotion abschloss. Das Thema seiner Doktorarbeit, die Entwicklung des Berliner Flaschenbiergeschäfts, mit dem er sich noch einmal seinem Herkunftsmilieu zuwandte, sollte seinen Gegnern Anlass zu manch höhnischer Bemerkung sein. Josef Goebbels, seit 1926 Gauleiter der NSDAP in Berlin, verunglimpfte Stresemann gern als Flaschenbierdoktor. Nach der Doktorprüfung legte Stresemann eine bemerkenswerte Karriere hin, die ihn innerhalb weniger Jahre in Schlüsselpositionen von Wirtschaft und Politik einrücken ließ. Bereits 1902, mit 24 Jahren, wurde er zum Syndikus des Verbands Sächsischer Industrieller, einem der größten regionalen Wirtschaftsverbände, gewählt, das Sprungbrett für die politische Laufbahn. 1907, noch vor seinem 29. Geburtstag, zog er als jüngster Abgeordneter für die Nationalliberale Partei in den Reichstag ein. Der rhetorisch begabte Parlamentarier, der sich zum glühenden Verfechter wilhelminischer Flotten- und Kolonialpolitik entwickelte, erfreute sich bald besonderer Protektion des nationalliberalen Parteiführers Ernst Bassermann. Auch im Privatleben wusste Stresemann, die richtigen Kontakte zu knüpfen. 1903 heiratete er Käthe Kleefeld, Tochter aus großbürgerlicher jüdischer Familie, die dem karrierebewussten Aufsteiger gesellschaftlichen Schliff beibrachte. Im Ersten Weltkrieg zählte Stresemann zu den eifrigsten Befürwortern weitreichender Kriegsziele in West und Ost. Sein hybrider Traum vom größeren Deutschland und sein unbedingtes Eintreten für den unbeschränkten U-Boot-Krieg machten ihn zum Bundesgenossen der obersten Heeresleitung unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff, der er im Juli 1917 half, den als Flaumacher denunzierten Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg zu stürzen. Bis zuletzt glaubte er, den Lügen der Militärs vertrauend, an einen Siegfrieden. Noch im August 1918, als die Niederlage des Kaiserreichs endgültig feststand, schrieb er an Oberstleutnant Max Bauer, Ludendorffs rechte Hand: »Der deutsche Staatsmann, der einmal Lloyd George eins aufs Maul geben würde, dass dieser Mann 4 Wochen lang das Sprechen vergisst, der würde von Ostpreußen bis nach Konstanz vom Jubel des deutschen Volkes umbraust sein.« Die Novemberrevolution erlebte Stresemann als Zusammenbruch einer geliebten Ordnung, die ihm den Aufstieg ermöglicht und mit deren Repräsentanten er sich voll identifiziert hatte. Durch seinen schrankenlosen Annexionismus im Krieg hatte er sich in den Augen der Linksliberalen so diskreditiert, dass nicht zuletzt an seiner Person die Pläne zur Fusion der liberalen Parteien scheiterten. Mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Partei, DDP, und der Deutschen Volkspartei, DVP, bestand der Riss zwischen links- und rechtsliberalen fort. Stresemann übernahm im Dezember 1918 den Vorsitz der DVP, die zunächst erklärtermaßen in Opposition zur Republik von Weimar stand. An seiner Überzeugung, dass die Monarchie die beste Staatsform sei, wollte er vorerst nicht rütteln lassen. Im Januar 1919 übermittelte er dem abgedankten Kaiser Wilhelm II. Zu dessen 60. Geburtstag ehrfurchtsvolle Glückwünsche ins holländische Exil. Während des gegenrevolutionären Kapp-Lüttwitz-Putsches im März 1920 spielten Stresemann und die DVP-Führung eine ausgesprochen zwielichtige Rolle. Zwar waren sie an den Putschvorbereitungen nicht beteiligt, aber nach dem Einmarsch der Brigade Erhard in Berlin konnten sie sich gar nicht schnell genug auf den Boden der neuen Tatsachen stellen, um nach dem Scheitern des Unternehmens ebenso schnell auf Distanz zu den Putschisten zu gehen. Stresemanns Wandlung vom Herzensmonarchisten zum Vernunftrepublikaner erfolgte nicht abrupt, sondern in einem längeren Lernprozess. Allmählich gelangte der DVP-Vorsitzende zur Einsicht, dass mit einer Restauration der Monarchie vorerst nicht zu rechnen sei und man sich unter den gegebenen Umständen mit der Republik abzufinden habe. Das bedeutete aber auch, dass seine Partei, die bei den Reichstagswahlen 1920 13,9% der Stimmen bekam und die DDP deutlich überflügelte, sich pragmatisch auf den Boden des parlamentarischen Systems stellen und zur Kooperation mit den demokratischen Parteien bereitfinden musste. Im Minderheitskabinett des Zentrumspolitikers Fehrenbach 1920-21 übernahm sie erstmals Regierungsverantwortung und auch in der Regierung Kuno war sie mit zwei Ministern vertreten. Stresemanns Reichstagsreden vom 17. April und 9. August 1923 fanden gerade deshalb so große Beachtung, weil er sich hier unzweideutig zur Verfassungsordnung von Weimar bekannte und damit eine Brücke schlug zur politischen Linken, eine unabdingbare Voraussetzung zur Bildung der Großen Koalition von der DVP bis zur SPD. Am Abend des 13. August hielt Stresemann seine Ernennungsurkunde zum Reichskanzler in Händen. Er war nicht gerade der Wunschkandidat Eberts. Der Reichspräsident hatte nicht vergessen, welche Rolle der Parteigänger Ludendorffs im Weltkrieg gespielt hatte, und er hegte Misstrauen gegen den wendigen Parlamentarier, von dem im Reichstag der Spruch umging: Ein jeder weiß, dass Stresemann mal so und manchmal anders kann. Aber stärker als diese persönlichen Animositäten wog, dass nun endlich mit der Großen Koalition das Regierungsbündnis zustande gekommen war, auf das Ebert schon seit längerem gedrängt hatte. Allerdings wies er den neuen Reichskanzler mit Schreiben vom 14. August ausdrücklich auf die Notwendigkeit hin, ihn schriftlich oder durch mündlichen Vortrag stets auf dem Laufenden zu halten. Die Regierungsbildung vollzog sich ungewöhnlich schnell. Bereits am 14. August konnte Stresemann die Kabinettsliste präsentieren. Ein Zeichen dafür, wie sorgfältig er sich auf die neue Aufgabe vorbereitet hatte. Probleme hatte es nur bei der Besetzung des Postens des Reichswehrministers gegeben. Die SPD forderte die Ablösung Otto Gesslers, DDP, dem sie eine allzu große Nähe zum Chef der Heeresleitung, General von Seeckt, vorwarf. Nachdem der Reichspräsident für den Fall von Gesslers Ausscheiden mit seinem Rücktritt gedroht hatte, nahm die SPD von ihrer Forderung Abstand, bestand aber als Ausgleich auf das Innenministerium, das der Kölner Reichstagsabgeordnete und Chefredakteur der Rheinischen Zeitung Wilhelm Sollmann übernahm. Außerdem stellten die Sozialdemokraten drei weitere Minister. Robert Schmidt wurde Vizekanzler und Wiederaufbauminister, Gustav Radbruch Justizminister. Beide hatten bereits dem zweiten Kabinett Wirth angehört. Überraschung löste die Ernennung des ehemaligen USPD-Mitglieds und Verfassers des Buchs »Das Finanzkapital« von 1910 Rudolf Hilferding zum Finanzminister aus, galt er doch eher als Theoretiker, denn als praktisch veranlagter Politiker. Stresemann hatte sich aber für ihn entschieden, weil er ihm zutraute, unorthodoxe Lösungen für die drängende Finanz- und Währungskrise zu finden. Gleichsam als Gegengewicht zu Hilferding übernahm der DVP-Abgeordnete Hans von Raumer, ein führender Verbandspolitiker der Elektrizitätswirtschaft und entschiedener Befürworter der Großen Koalition, das Wirtschaftsministerium. Als stärkste Figur im Kabinett neben Stresemann galt der parteilose, aber der DVP nahestehende ehemalige Oberbürgermeister von Essen, Hans Luther, der das Amt des Ernährungsministers bereits in der Regierung Kuno innegehabt hatte. Ebenfalls in seinem Amt als Arbeitsminister blieb der Zentrumspolitiker Heinrich Brauns. Außerdem stellte das Zentrum mit Anton Höfle den Postminister und mit Johannes Fuchs, dem früheren Oberpräsidenten der Rheinprovinz, den Leiter eines neu geschaffenen Ministeriums für die besetzten Gebiete. Für die DDP, den kleinsten Koalitionspartner, verblieb neben dem Reichswehrministerium das Verkehrsministerium, mit dem der Innenminister im Kuno-Kabinett Rudolf Oeser betraut wurde. Stresemann selbst reservierte für sich neben dem Reichskanzleramt auch noch das Außenministerium. Hier stand ihm vor allem der Staatssekretär Adolf Georg Otto, Argo von Malzahn, und Ministerialdirektor Karl von Schubert, der Leiter der Abteilung England und Amerika, zur Seite. Zum Staatssekretär in der Reichskanzlei berief Stresemann seinen Parteifreund, den Reichstagsabgeordneten und früheren Marineattaché in Rom, Werner von Rhein-Baben. Darüber hinaus brachte er als seinen Privatsekretär Henry Bernhard mit dem er bereits während des Krieges zusammengearbeitet hatte und der sich nach Stresemanns Tod 1929 als Herausgeber von dessen Vermächtnis in drei Bänden einen Namen machen sollte. Die Doppelbelastung als Reichskanzler und Außenminister hätte schon einen physisch robusten Politiker vor große Anforderungen gestellt. Doch Stresemanns Gesundheit war labil. Er litt an einer Überfunktion der Schilddrüse und immer wieder an Herzattacken und Nierenproblemen. Wenige Tage nach seiner Ernennung mahnte ihn sein Arzt zur Vorsicht. »So sehr es mir eine Freude ist, dass Sie die Führung unseres Volkes übernommen haben, so war es mir doch eine Sorge, dass nunmehr die Arbeitslast noch unabweisbarer für Sie wird.« Doch schonen konnte sich Stresemann nicht. Erst recht nicht in einer Zeit, in der sich die Republik in einer dramatischen Krise befand, deren Bewältigung alle Kräfte beanspruchte. Ein 16- bis 18-Stunden-Tag war für den Kanzler die Regel. Trotz aller Widrigkeiten strahlte er Optimismus aus. »Wenn man eine Hürde zu nehmen hat, muss man zuerst sein Herz hinüberwerfen«, zitierte er im Gespräch mit dem britischen Botschafter ein Wort Bismarcks, um hinzuzufügen, »Ich habe mein Herz hinübergeworfen«, und ich hoffe, dass auch Pferd und Reiter wohlbehalten auf der anderen Seite ankommen werden. Im Kabinett pflegte Stresemann einen kollegialen Führungsstil. Der taktischen Geschicklichkeit des Kanzlers sei so viel menschliche Wärme beigemischt gewesen, rühmte Gustav Radbruch im Rückblick, dass er auch persönlich für sich habe einnehmen können. So sei das Verhältnis der sozialdemokratischen Minister zu ihm, zumindest in den ersten Wochen seiner Amtszeit, das denkbar Beste gewesen. Am Nachmittag des 14. August stellte Stresemann im Reichstag das neue Kabinett vor und gab eine kurze Regierungserklärung ab, in der er energische Maßnahmen zur Lösung der Ruhrfrage und zur Behebung der Wirtschaftskrise ankündigte. Immer wieder von lärmenden Zwischenrufen der Kommunisten unterbrochen, warb er um Vertrauen des Parlaments. Das Land stünde innen- und außenpolitisch vor großen Entscheidungen, und die verlangten den Zusammenschluss aller den verfassungsmäßigen Staatsgedanken bejahenden Kräfte. »Ein junger Ton, ein frischer Klang«, kommentierte Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung die Rede. »Endlich stand gestern seit Wirths Tagen zum ersten Mal wieder ein Mann von der Reichskanzlerecke der Ministerbank im Reichstag auf, der das Wort zu gebrauchen weiß. Es war ein Vergnügen, die gewandte Fechtkunst dieses geschickten Parlamentariers zu verfolgen.« Stresemanns Ausführungen fanden bei den Abgeordneten der SPD und der bürgerlichen Parteien viel Beifall. Nur die Abgeordneten der Deutschnationalen Volkspartei, DNVP, blieben völlig ungerührt. »Mit verschränkten Armen saßen sie wie steingewordene Menschen da«, beobachtete Erich Dombrowski, der leitende Redakteur des Ressorts Innenpolitik beim Berliner Tageblatt. »Keiner verzog eine Miene, keiner rührte eine Hand. Stumm ringsum, Eiseskälte ging von dieser Ecke aus. Niemand konnte sich darüber täuschen, wie, nach dieser äußeren Haltung, das Urteil über die neue Regierung auf diesen Bänken ausfallen würde.« Tatsächlich kündigte der Vorsitzende der DNVP, Oskar Hergt, eine scharfe Opposition seiner Partei an. Bei der Abstimmung sprachen 239 Abgeordnete der Koalitionsparteien der Regierung das Vertrauen aus. 76 Abgeordnete, Kommunisten, Deutschnationale, Deutschvölkische, die zwei Mitglieder der Rumpf-USPD und zwei Sozialdemokraten, stimmten dagegen. 25 Abgeordnete, darunter die Vertreter der Bayerischen Volkspartei, BVP, enthielten sich der Stimme. Der sozialdemokratische Vorwärts sprach vom bisher größten parlamentarischen Erfolg einer Reichsregierung in der Weimarer Republik. Doch wies das Ergebnis einen Schönheitsfehler auf. 43 Abgeordnete der SPD, überwiegend wohl ehemalige Unabhängige, aber auch 23 Abgeordnete der DVP, darunter vor allem Vertreter des rechten Parteiflügels, blieben der Abstimmung fern. Ein Beleg dafür, wie fragil das von Stresemann geschmiedete Koalitionsbündnis war. Weder bei den Sozialdemokraten noch in seiner eigenen Partei konnte der Kanzler auf die geschlossene Unterstützung bauen. Das Unbehagen in Teilen der SPD hatte sich bereits bei der Abstimmung in der Fraktion am 13. August gezeigt, bei der sich 83 Abgeordnete für und 39 gegen eine Regierungsbeteiligung ausgesprochen hatten. In der DVP-Fraktion wiederum war der Unmut groß, dass der SPD vier Ministerien, darunter mit dem Finanz-, Justiz- und Innenministerium, drei der wichtigsten zugefallen waren. Als er das Kanzleramt übernahm, hatte Stresemann den Fraktionsvorsitz an Ernst Scholz abgegeben, den ehemaligen Wirtschaftsminister im Kabinett Fehrenbach. Scholz tendierte zum rechten Flügel der Partei, der die Interessen der Schwerindustrie vertrat und eine Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie ablehnte. So zeigten sich auch auf der parlamentarischen Ebene Risse in der Koalition, die aber zunächst die Aktionsfähigkeit der Regierung nicht beeinträchtigten, weil der Reichstag sich am 15. August vertagte und erst am 27. September wieder zusammentrat. Die Bildung der Großen Koalition wurde in republikanischen Kreisen mit großen Erwartungen begrüßt. Mit ihr sei die breiteste Ordnungs- und Widerstandsfront, die wir seit den Novembertagen je hatten, hergestellt, schrieb der liberale Berliner Historiker Friedrich Meinecke. Große Hoffnungen knüpften sich vor allem an die Person Stresemanns. Wenn er sich als Kanzler das bewahre, was ihn bereits als Abgeordneten ausgezeichnet habe, eine Ursprünglichkeit, die nicht an Formen und Konzepten klebt, dann bringe er die zur Meisterung der Schwierigkeiten wichtigste Voraussetzung mit, den Mut, rasch und unzweideutig zu handeln, führte Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung den neuen Kanzler ein. Gerade weil Stresemanns nationale Gesinnung außer Zweifel stehe, könne er rückhaltlos das tun, was seine Vernunft ihn zu tun heißt. Niemand könne voraussagen, ob es Stresemann gelingen werde, die Geschlossenheit der Koalition über die politischen Stürme der nächsten Zeit hinweg zu erhalten, meinte Erich Dombrowski im Berliner Tageblatt. Auf alle Fälle aber müsse man ihm für den Mut und die Entschlossenheit danken, dass er in einem Augenblick allgemeiner Zerfahrenheit das Steuerruder in die Hand genommen hat. Viel Zeit bleibe der neuen Regierung nicht, um die notwendigen Schritte in der Währungs- und Wirtschaftspolitik zu vollziehen, mahnte Stefan Großmann im Tagebuch. Klipp und klar gesagt, Herr Dr. Stresemann ist die letzte Reserve, die der deutsche Parlamentarismus zu vergeben hat. Für die Kommunisten bedeutete die Bildung der Großen Koalition keinen Einschnitt. Vielmehr werde die alte bankrotte Koalitions- und Arbeitsgemeinschaftspolitik nun mit offener Beteiligung der Sozialdemokratie weitergeführt, hieß es in einem Aufruf der KPD-Zentrale vom 14. August. Neue Katastrophen sind unvermeidlich. Ein neuer Zusammenbruch kann nur die Frage einer ganz kurzen Zeit sein. Noch feindseliger fiel das Echo auf Seiten der radikalen Rechten aus. Dass die neue Regierung eine breite parlamentarische Basis besaß und ihr auch wieder Sozialdemokraten angehörten, betrachteten sie als einen Rückschritt in ihren Bemühungen, die parlamentarische Demokratie auszuhebeln und einer autoritären Krisenlösung den Weg zu ebnen. Besondere Zielscheibe ihres Hasses war, wegen seiner jüdischen Herkunft, Finanzminister Hilferding. Die Deutschnationale Volkspartei ließ von Anfang an keinen Zweifel an ihrer Fundamentalopposition. Der DNVP-Abgeordnete und ehemalige Krupp-Direktor Alfred Hugenberg, der in den 20er Jahren einen mächtigen rechten Medienkonzern aufbaute, hatte noch in einem Brief an Hugo Stinnes vom 11. August vor der Ernennung Stresemanns gewarnt. Dieser habe weder Nerven, noch sei er innerlich fest, habe keinen politischen Instinkt und tue deshalb im entscheidenden Augenblick nie das Richtige. Sollte er Kanzler werden, wäre das verhängnisvoll für das deutsche Bürgertum. Die Obstruktion, die die Deutschnationalen vom ersten Tag der neuen Regierung gegenüber übten, war selbst der Allgemeinen Deutschen Zeitung, dem Stinnesblatt, zu viel. Es müsse doch die Frage gestellt werden, ob eine so erbitterte und die inneren Wunden fast unheilbar vertiefende Opposition irgendwie im nationalen Interesse liegen kann. Man habe nicht erwartet, dass die deutschnationale Presse das Kabinett Stresemann mit Vorschusslorbeeren bedenken würde, schrieb die Vossische Zeitung. Dennoch überrasche der aggressive Ton, müssten sich doch auch die Deutschnationalen darüber im Klaren sein, dass, sollte Stresemann scheitern, es einfach niemanden gäbe, der im Augenblick ihn ersetzen könnte. Vehemente Ablehnung schlug der Regierung Stresemann auch aus Bayern entgegen. Die überwiegende Mehrheit der bayerischen Bevölkerung sehe in der Großen Koalition keinen Fortschritt, sondern eher eine Gefahr für eine national kraftvolle Staatsführung starker Persönlichkeiten und für die Wahrung bayerischer, politischer und wirtschaftlicher Belange, berichtete der DDP-Abgeordnete Eduard Hamm unter Kuno, Staatssekretär in der Reichskanzlei, am 16. August aus München. Die Besetzung der Ministerien des Innern, der Justiz und der Finanzen bedeute in ihren Augen eine Auslieferung der politischen Macht an die Sozialdemokratie, die als nicht im Einklang mit dem tatsächlichen Verhältnis der Volkskräfte empfunden werde. Hamm empfahl eine offene, vertrauensvolle Aussprache mit der bayerischen Regierung. Wenige Tage später wandte sich Stresemann mit der Bitte an den bayerischen Ministerpräsidenten Eugen Ritter von Knilling, ihn bei der Führung der Reichsgeschäfte gütigst unterstützen zu wollen. Die Entwicklung der politischen Verhältnisse habe sich in letzter Zeit so überstürzt, dass die Entscheidung über die Bildung einer neuen Regierung in kürzester Zeit erfolgen musste. Nach Lage der Dinge sei das Kabinett der Großen Koalition der einzige Ausweg, um der Schwierigkeiten Herr zu werden. Am 24. August reiste Stresemann nach München, um sich mit dem bayerischen Ministerpräsidenten auszusprechen. Die Unterredung sei erst sehr erregt, später sehr freundlich gewesen, hielt er in seinem Taschenkalender fest, und im Kabinett erzählte er, dass es zu einem Einverständnis in allen Fragen gekommen sei. Doch davon konnte, wie sich sehr bald zeigen sollte, keine Rede sein. Die Regierung der Großen Koalition ist die letzte Regierung, die Deutschland im Rahmen der Weimarer Verfassung aufzubringen vermag. Noch niemals zuvor hat eine Regierung ihr Amt in einem schwierigeren Augenblick übernommen als dem gegenwärtigen, berichtete der österreichische Gesandte Richard Riedel aus Berlin. Tatsächlich waren die Probleme, vor die sich Stresemann und sein Kabinett gestellt sahen, geradezu erdrückend. Der passive Widerstand an der Ruhr stand faktisch vor dem Zusammenbruch. Die Hyperinflation ging von Tag zu Tag ungebremst weiter. Der Zustand der Finanzen war desaströs. Er übertreffe die schlimmsten Erwartungen, musste Hilferding den Parteiführern am 22. August eröffnen. Gleichzeitig machten die Radikalen von rechts und links gegen die Republik mobil, blühten Putschgerüchte. Und überdies regten sich in den linksrheinischen Gebieten verstärkt separatistische Bestrebungen. Am 21. August teilte der Industrielle Otto Wolf Stresemann mit, dass im Rheinland anarchische Zustände herrschten. Er habe den Eindruck, dass die Bewegung, die auf ein selbstständiges Rheinland hinziele, rasende Fortschritte gemacht habe. Für jeden Einsichtigen war klar, ohne eine Sanierung der Währung war an eine wirtschaftliche Erholung nicht zu denken. Die Inflation aber konnte nur eingedämmt werden, wenn mit der finanziell untragbaren Subventionierung des Ruhrkampfs Schluss gemacht wurde. Der springende Punkt sei, führte Richard Levinson in der Weltbühne aus, ob es dem Kabinett Stresemann gelinge, rasch mit der Ruhrfrage fertig zu werden, mit anderen Worten, ob die neuen Männer den Mut aufbringen, dem deutschen Volk zu zeigen, dass ein Siegfriede an der Ruhr unmöglich ist und dass das Einzige, was wir heute vielleicht noch erreichen können, ein bescheidener, sehr bescheidener Akkord ist, wenn wir den Konkurs vermeiden wollen. In der Kabinettssitzung vom 23. August malte der preußische Innenminister Severing ein düsteres Bild. Von einem passiven Widerstand an der Ruhr könne keine Rede mehr sein. Die Einheitsfront sei von oben bis unten durchlöchert. Unterstützt vom preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun zog Severing die Konsequenz. Entweder es gelingt in kürzester Zeit zu einer Beendigung des Ruhrkampfs zu kommen, oder aber es gelingt nicht, dann ist Deutschland rettungslos verloren. Dieser Einsicht verschloss sich Stresemann nicht. Allerdings wollte er den Abbruch des passiven Widerstands noch etwas hinauszögern, weil er hoffte, durch verstärkte außenpolitische Aktivität internationalen Beistand mobilisieren und Frankreich zu Zugeständnissen bewegen zu können. Die Situation dürfe durchaus nicht verloren gegeben werden, erklärte er in derselben Kabinettssitzung, andererseits möge man sich auch keiner Selbsttäuschung hingeben. Es müsse bereits als ein ehrenhafter Ausgang des Ruhrkampfs angesehen werden, wenn es dem Deutschen Reich gelingt, seine Souveränität über die besetzten Gebiete aufrechtzuerhalten. Dabei ging es Stresemann auch darum, das Gesicht zu wahren. Der von ihm als notwendig erkannte Schritt sollte nicht als Kapitulation erscheinen. Es sei unmöglich, ließ er dem britischen Botschafter mitteilen, den passiven Widerstand bedingungslos aufzugeben, ohne schwere Unruhen heraufzubeschwören. Da sich der Reichstag vertagt hatte und damit als Tribüne ausfiel, nutzte Stresemann andere Wege, um die deutsche Öffentlichkeit auf die Aufgabe des passiven Widerstands vorzubereiten. So hielt er am 2. September in Stuttgart eine Rede vor Pressevertretern, in der er die deutsche Position noch einmal grundsätzlich darlegte. Deutschland sei zu schweren materiellen Opfern bereit, erklärte er, aber nicht willens, die Freiheit deutschen Bodens irgendjemand gegenüber preiszugeben. Ein Deutschland ohne Rhein und Ruhr sei nicht lebensfähig und außerstande, Reparationsleistungen zu erbringen. Gleichzeitig warb er für die Idee eines Rheinpaktes, der der französischen Politik die denkbar größte Friedenssicherheit bieten würde. Eine Zerstückelung Deutschlands, der Versuch der Abtrennung deutscher Gebiete oder der Versuch einer wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Beherrschung deutscher Grenzbezirke würde dem Geist eines solchen Abschlusses dauernd entgegenwirken. »Bravo, Kanzler«, lobte Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung den Stuttgarter Auftritt. Mit seiner Rede habe sich Stresemann einen ebenbürtigen Platz in der Reihe der führenden Staatsmänner Europas erobert. Und auch Theodor Wolff pries im Berliner Tageblatt die Rede als große staatsmännische Kundgebung. Sie müsste im ganzen Land verbreitet werden und sie würde dann ohne Zweifel aufrüttelnd, klärend und, trotz hartem Verzicht auf Schönfärberei, ermutigend wirken. In einer Rede vor Vertretern der ausländischen Presse am 6. September bekräftigte der Reichskanzler seinen Standpunkt. Nachgiebigkeit in materiellen Dingen, aber Unnachgiebigkeit in der Verteidigung des deutschen Bodens. Auf eine englische Vermittlung setzte Stresemann keine allzu großen Hoffnungen. Zwar hatte der britische Außenminister in einer Note vom 11. August die Unrechtmäßigkeit der Ruhrbesetzung festgestellt, aber daraus sei noch keine materielle Unterstützung der deutschen Politik erwachsen, teilte der Kanzler am 23. August dem Kabinett mit. In einer Unterredung mit dem britischen Botschafter Debenham am 4. September drängte er auf eine diplomatische Initiative Londons. Die Engländer müssten bald etwas tun, da die deutsche Regierung sonst gezwungen sein könnte, sich mit den Franzosen zu arrangieren. Tatsächlich hatte Stresemann bereits Fühler in Richtung Paris ausgestreckt. Am 3. September, unmittelbar nach seiner Stuttgarter Rede, hatte er den französischen Botschafter Bruno Jacquin-Pierre de Margerie zu einem vertraulichen Gespräch in der Reichskanzlei empfangen. Dabei hob er hervor, dass die Lösung der Ruhrfrage für ihn oberste Priorität habe. Doch würde es die deutsche Öffentlichkeit nicht verstehen, wenn die Regierung den passiven Widerstand abbreche, ohne dass ihr die Aussicht auf eine ehrenvolle Beendigung geboten werde. Als Bedingungen nannte der Kanzler die Wiederherstellung der Souveränität des Reiches über Rhein und Ruhr, die Rückkehr der aus den besetzten Gebieten Ausgewiesenen und eine Amnestierung der Gefangenen. Man könne nicht länger auf England warten, deshalb habe er offiziöse Verhandlungen mit Frankreich eingeleitet, gab Stresemann am 7. September im Kabinett bekannt. Noch am 15. September sprach sich der Reichskanzler vor den Ministern und Vertretern der Länder gegen eine sofortige Beendigung des passiven Widerstands aus, weil er einerseits das Ergebnis der Verhandlungen abwarten wolle und andererseits ein solcher Schritt zu schweren Erschütterungen im Reich, namentlich in Bayern, führen müsse. Der anwesende bayerische Gesandte in Berlin, Heinrich Karl von Papius, bestätigte die Befürchtungen. Ein plötzlicher Abbruch des Ruhrkampfs würde als Waffenstreckung empfunden und könne bei der in Bayern, insbesondere in München herrschenden Stimmung, eine Auflösung des Reichs nach sich ziehen. Man befürchte ein zweites Versailles. Im Gespräch mit dem belgischen Gesandten in Berlin, Comte de la Faye de Leverhem, Am 16. September erklärte Stresemann noch einmal seine grundsätzliche Bereitschaft, den passiven Widerstand aufzugeben, doch müsse dies mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung in Deutschland an bestimmte Voraussetzungen geknüpft werden. Bei einem bedingungslosen Abbruch, so habe ihm der Vorsitzende der DNVP Hergt gedroht, sei er, der Reichskanzler, ein, zumindest politisch, toter Mann. Doch Poincaré dachte gar nicht daran, sich ernsthaft auf Verhandlungen einzulassen. Nach wie vor bestand er auf einer bedingungslosen Beendigung des passiven Widerstands. Am 17. September teilte der französische Botschafter dem Reichskanzler mit, er habe die Instruktion aus Paris erhalten, sich auf Diskussion von Details nicht einzulassen, solange der passive Widerstand nicht eingestellt sei. Im Kabinett musste Stresemann am folgenden Tag einräumen, dass sich die französische Haltung in allerletzter Zeit verhärtet habe, was sich auch in einem neuen Feldzug der französischen Presse gegen Deutschland niederschlage. Sollte sich der Reichskanzler noch leise Hoffnungen auf eine britische Unterstützung gemacht haben, so wurden sie am 19. September endgültig enttäuscht. Nach einer Begegnung Poincarés mit dem britischen Premierminister Baldwin in Paris hieß es in einem gemeinsamen Kommuniqué, dass es in keiner einzigen Frage Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Regierungen gäbe, die eine Zusammenarbeit gefährden könnten. Jetzt stand fest: Am bedingungslosen Abbruch des passiven Widerstands führte kein Weg mehr vorbei. Einen Tag später bereitete Stresemann das Kabinett darauf vor, dass aufgrund der endgültigen Stellungnahme in Paris entscheidende Beschlüsse gefasst werden müssten. Am 24. September bestellte der Kanzler Vertreter der Parteien aus den besetzten Gebieten nach Berlin und eröffnete ihnen, dass seine Versuche gescheitert seien, Bedingungen für die Aufgabe des passiven Widerstands auszuhandeln. Die finanzielle Lage des Reiches mache diesen Schritt aber unabdingbar. Allein in der Woche vom 16. bis 22. September seien 3.448 Billionen Papiermark für den passiven Widerstand ausgegeben worden. Völliger Markverfall sei die Folge. Alle Anwesenden stimmten Stresemann zu, bis auf den Vertreter der DNVP, Johannes van den Kerkhoff, Fabrikdirektor und Mitglied im Hauptausschuss des Reichsverbandes der Industrie, RDI. Er forderte, dass Deutschland sich auf keinerlei Verhandlungen mehr einlassen dürfe, sondern den Versailler Vertrag, den Frankreich gebrochen habe, für nichtig zu erklären. Das besetzte Gebiet würde alsdann wohl zum Kriegsgebiet erklärt werden. In einer am gleichen Tag abgehaltenen Besprechung mit Vertretern der Wirtschaftsverbände und Beamtenorganisationen der besetzten Gebiete pflichtete der Oberbürgermeister von Duisburg, Karl Jarres, der Notwendigkeit bei, den Widerstand aufzugeben, verlangte aber auch eine öffentliche Erklärung der Reichsregierung, dass sie sich an den Versailler Vertrag nicht mehr gebunden fühle. Das lehnte Stresemann entschieden ab, weil das hieße, die Bevölkerung des besetzten Gebietes ihrem Schicksal zu überlassen und jede Rechtsbasis zu beseitigen, aufgrund derer gegebenenfalls andere Mächte zugunsten Deutschlands ihren Einfluss geltend machen könnten. Am 25. September traf sich Stresemann mit den Ministerpräsidenten der Länder und den Parteiführern und erbat ihre Zustimmung zum Abbruch des passiven Widerstands. Bis auf den DNVP-Vorsitzenden Hergt, der einen völligen Bruch mit Frankreich verlangte, und den bayerischen Ministerpräsidenten von Knilling, der sich ebenfalls für die Aufkündigung des Versailler Vertrags aussprach, erkannten alle Teilnehmer die Unausweichlichkeit der Entscheidung an. Unter dem Vorsitz Eberts verabschiedete das Kabinett noch am Abend eine Proklamation, die am nächsten Tag veröffentlicht wurde. Darin legten Reichspräsident und Reichsregierung noch einmal Protest ein gegen die Rechtswidrigkeit der Ruhrbesetzung und verkündeten das Ende des passiven Widerstands. Um das Leben von Volk und Staat zu erhalten, stehen wir heute vor der bitteren Notwendigkeit, den Kampf abzubrechen. Wir wissen, dass wir damit von den Bewohnern der besetzten Gebiete noch größere seelische Opfer als bisher verlangen. Heroisch war ihr Kampf, beispiellos ihre Selbstbeherrschung. Reichspräsident und Reichsregierung versichern hierdurch feierlich, dass sie sich zu keiner Abmachung verstehen werden, die auch nur das kleinste Stück deutscher Erde vom Deutschen Reiche loslöst. Zweifellos hatte Stresemann Mut bewiesen. Er übernahm die Verantwortung für eine Entscheidung, die unpopulär und in den Reihen der eigenen Partei umstritten war. Und was die außenpolitische Wirkung betraf, konnte er nicht einmal sicher sein, ob Poincaré den Schritt honorieren und sich nunmehr zu Verhandlungen bereitfinden würde. Am 27. September unterrichtete der Kanzler die Botschafter der Alliierten. Der Beschluss, den passiven Widerstand aufzugeben, sei der Reichsregierung sehr schwer gefallen, da sie voraussehen konnte, dass er große nationale Erregung und Leidenschaft hervorrufen würde. Tatsächlich fielen die Reaktionen heftig aus. Im Ruhrgebiet löste die Nachricht bei der überwiegenden Mehrheit der Arbeiter tiefe Niedergeschlagenheit aus, wie der Korrespondent des Berliner Tageblatts berichtete. Die nationalistische Rechte entfesselte eine bösartige Kampagne. Von einer Kapitulation vor den Franzosen und von einem Verrat an der nationalen Sache war die Rede. Man spricht ganz offen davon, dass Stresemann möglichst schnell Rathenau und Erzberger folgen müsse. Die nationalistischen Instinkte werden bis zur Leidenschaft aufgeputscht, hieß es in einem Bericht über die Stimmung in deutsch-völkischen Kreisen im Ruhrgebiet. Dabei werde wider besseres Wissen behauptet, dass der Widerstand an der Ruhr kurz vor dem Sieg gestanden hätte, wenn nicht, wie im Jahre 1918, die Judenregierung uns verkauft und verriet. Die Rheinisch-Westfälische Zeitung, das vom völkischen Nationalisten Theodor von Reismann-Grohne geleitete Sprachrohr der Schwerindustrie, forderte, Stresemann wegen Hochverrats vor den Staatsgerichtshof zu stellen. Nichts sei verbrecherischer und lügenhafter als der Vorwurf an die Regierung, sie habe eine Kapitulation vollzogen, schrieb Karl von Ossietzky in der Berliner Volkszeitung. Nein, sie hat getan, was allein für sie zu tun übrig blieb. Das Spiel ist zu Ende. Wir wollen ehrlich zugeben, dass wir es verloren haben. Der schärfste Protest kam aus Bayern. Noch am gleichen Tag, an dem Berlin das Ende des passiven Widerstands bekannt gegeben hatte, verhängte die bayerische Staatsregierung den Ausnahmezustand nach Artikel 48 und ernannte den Regierungspräsidenten und vormaligen bayerischen Ministerpräsidenten Gustav Ritter von Kahr zum Generalstaatskommissar mit quasi diktatorischen Vollmachten. In einer Unterredung mit dem Vertreter der Reichsregierung rechtfertigte Ministerpräsident von Knilling die Maßnahme mit der sehr bedrohlichen Lage, die er nach seiner Rückkehr in München vorgefunden habe. Die Kampfverbände der Rechten hätten vor dem Entschluss gestanden, loszuschlagen. Um einem möglichen Putsch vorzubeugen, habe man sich zu dem radikalen Schritt entschließen müssen. Knilling räumte ein, dass die Wahl Kahrs ein Wagnis sei, doch sei ihm, der das Vertrauen der vaterländischen Verbände in weitestgehendem Maße genieße, am ehesten zuzutrauen, die Ordnung aufrechtzuerhalten und ohne Blutvergießen seine Anordnungen durchzusetzen. Freilich richtete sich der bayerische Alleingang nicht nur gegen die zunehmend putschbereiten Kräfte der Hitlerbewegung, sondern auch gegen die Berliner Regierung, der man die Schmach der Kapitulation vor Frankreich nicht verzieh. Stresemann und sein Kabinett reagierten prompt. Noch in der Nacht vom 26. auf den 27. September beschlossen sie, durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten den Ausnahmezustand über das Reich zu verhängen und Reichswehrminister Geßler mit der vollziehenden Gewalt zu betrauen, der sie seinerseits auf die Militärbefehlshaber in den einzelnen Wehrkreisbezirken übertragen konnte. Vom rein juristischen Standpunkt aus betrachtet, wären Reichspräsident und Reichsregierung berechtigt, wenn nicht sogar verpflichtet gewesen, von Bayern die Aufhebung des Ausnahmezustands zu verlangen. Eben darauf drängte Innenminister Sollmann in der Kabinettssitzung vom 27. September. Die Ernennung von Kahrs zum Generalstaatskommissar bedeute eine starke Herausforderung an alle republikanischen Kreise. Man müsse der bayerischen Regierung mit allem Nachdruck klarmachen, dass die Reichsgewalt über der Landesgewalt stehe. Doch davor scheuten der Kanzler und die bürgerlichen Koalitionspartner zurück. Wenn man nicht die Sicherheit habe, dass Bayern diesem Ersuchen unverzüglich stattgebe, so sei es besser, dass man ein derartiges Ersuchen erst gar nicht an die bayerische Regierung richte, erklärte Stresemann. Offensichtlich wollte der Kanzler eine offene Machtprobe vermeiden. In der Kabinettssitzung vom 30. September legte er den Entwurf eines Briefes vor, indem die bayerische Regierung in höflichem Ton darauf hingewiesen wurde, dass der Ausnahmezustand in Bayern mit der Notverordnung des Reichspräsidenten seine Geltung verloren habe. Daran schloss sich die Bitte an, die rechtliche Stellung des Generalstaatskommissärs zu klären und die Aufhebung der eigenen Verordnung zu prüfen. Doch selbst ein so behutsamer Schritt war den bürgerlichen Ministern zu viel. Arbeitsminister Brauns meinte, dass Kahr das Schreiben einfach ignorieren würde, wodurch die Reichsregierung in die peinlichste Lage gebracht würde. Andere gaben zu bedenken, dass scharfe Töne aus Berlin die Bayern erst recht aufbringen würden und die Angelegenheit besser durch Verhandlungen beigelegt werde. Dagegen beharrten die SPD-Minister auf einer Absendung des Schreibens. Es würde den Sozialdemokraten in Bayern, gegen die sich der Kampf Kahrs in erster Linie richte, Rückendeckung geben und zu einer Entspannung der Lage beitragen. In der Sitzung am folgenden Tag schlug Reichspräsident Ebert einen Kompromiss vor. Stresemann sollte in seiner Erklärung vor dem Reichstag den Brief ankündigen, von dessen Absendung aber zunächst noch Abstand nehmen. Die fast absurd anmutende Auseinandersetzung um den niemals abgeschickten Brief legte ein Kernproblem bloß. Die Reichsregierung glaubte, keine Machtmittel zu besitzen, um die Machthaber in München zur Raison zu bringen. Von einer Anrufung des Staatsgerichtshofes, wie sie Justizminister Radbruch vorschlug, versprachen sich weder Ebert noch Stresemann etwas. Einen Einsatz der Reichswehr hatte wiederum Geßler bereits am 30. September kategorisch abgelehnt. Eine Reichsexekution in Bayern mit Truppenmacht sei ausgeschlossen. Dass auf die Loyalität der Reichswehrführung in Bayern kein Verlass war, zeigte sich in diesen Tagen an einem weiteren spektakulären Vorfall. Am 27. September hatte der Völkische Beobachter, das Zentralorgan der NSDAP, einen Artikel mit der Überschrift »Die Diktatoren Stresemann sägt« veröffentlicht. Darin wurden der Reichskanzler und der Chef der Heeresleitung scharf angegriffen, wobei auch der Hinweis, dass sie mit Frauen jüdischer Abstammung verheiratet waren, nicht fehlte. Daraufhin ordnete Reichswehrminister Geßler das Verbot des Blattes an. Doch General Otto von Lossow, der Kommandeur der Reichswehrtruppen in Bayern, weigerte sich, das Verbot gegen den Willen Kahrs zu verstrecken. Das war ein klarer Fall von Befehlsverweigerung. Doch auch jetzt reagierten Reichspräsident und Reichsregierung mit bemerkenswerter Zurückhaltung. In Berlin befolgt man immer noch die Taktik, die bayerische Frage mit besonders weicher Hand zu behandeln, kritisierte Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung. Aber es scheint, als ob Herr von Kahr solche zarte Behandlung nicht würdigt. Und da muss jedes Paktieren aufhören. Entweder besteht noch ein einheitliches Reich oder nicht. Es sollte noch Wochen dauern, ehe Ebert am 20. Oktober in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber der Reichswehr die Amtsenthebung Lossows verfügte. Eine Maßnahme, die Kahr umgehend damit beantwortete, dass er seinerseits Lossow mit der Weiterführung des Kommandos über die Reichswehrkontingente in Bayern betraute. Demonstrativer konnte die Autorität der Reichsregierung kaum in Frage gestellt werden. Nicht nur der schwelende Konflikt mit Bayern belastete die Arbeit der Großen Koalition. Ende September 1923 sah sie sich, sowohl in der Außen- als auch in der Innenpolitik, mit weiteren schweren Herausforderungen konfrontiert. Die Hoffnungen Stresemanns, Frankreich werde nach der Beendigung des passiven Widerstands an den Verhandlungstisch zurückkehren, erfüllten sich nicht. Poincaré wollte seinen Trumpf noch nicht aus der Hand geben. Dem deutschen Geschäftsträger in Paris teilte er mit, Verhandlungen könnten erst beginnen, wenn die Reparationszahlungen wieder aufgenommen würden. Vermutlich stand dahinter das Kalkül, das Chaos in Deutschland noch zu verstärken und auf diesem Wege den separatistischen Bestrebungen im Rheinland weiteren Auftrieb zu geben. Stattdessen verhandelte die MICUM, die Interalliierte Kontrollkommission für die Betriebe und Bergwerke an der Ruhr, direkt mit Vertretern der Ruhrindustrie, allen voran mit Hugo Stinnes, über die Wiederaufnahme der Produktion und der Reparationsleistungen. Stresemann sah wohl ein, dass diese Verhandlungen geführt werden mussten, solange Poincaré die Gespräche von Regierung zu Regierung verweigerte. Er bestand aber darauf, dass dabei keine Vereinbarungen getroffen wurden, welche die staatlichen Rechte, insbesondere Hoheitsrechte, betreffen. Dass Otto Wolff für die Phoenix Rheinstahlgruppe Anfang Oktober ein Abkommen mit der MICUM geschlossen hatte, ohne die Regierung darüber zu informieren, hatte den Kanzler alarmiert. Dadurch sei die Autorität der Regierung schwer geschädigt worden, erklärte er im Kabinett. Es sollte verhindert werden, dass andere Industrielle diesem Beispiel folgten. Auch innenpolitisch geriet die Große Koalition Ende September unter starken Druck. Maßgebliche Kreise der Großindustrie hielten nun die Stunde für gekommen, um endlich eine Revision der Arbeitszeitregelung durchzusetzen. Am 30. September beschlossen die Zechenbesitzer des Ruhrgebiets in Unna unter Missachtung der gesetzlichen Bestimmungen die tägliche Arbeitszeit im Bergbau unter Tage ab 8. Oktober von 7 auf 8,5 Stunden zu verlängern, also den Vorkriegsstand wiederherzustellen. Die Unternehmeroffensive zielte, wie Heinrich August Winkler plausibel dargelegt hat, auf nichts weniger als auf die Sprengung des Kabinetts Stresemann. Nachdem der passive Widerstand beendet worden war, hatte die Große Koalition in den Augen der Schwerindustriellen ihren Zweck erfüllt und sollte durch eine weiter rechtsstehende Regierung ersetzt werden. Es war vorauszusehen, dass die Sozialdemokraten in die Abschaffung des 8-Stunden-Tags, der wichtigsten sozialpolitischen Errungenschaft der Novemberrevolution, nicht einwilligen würden und ihnen so auch noch die Verantwortung für den Bruch der Koalition aufgebürdet werden konnte. In der letzten Septemberwoche gelang es Stinnes und seinen Mitstreitern, Albert Vögler und Reinhold Quarz, dem ersten Syndikus der Handelskammer Essen, einen erheblichen Teil der DVP-Reichstagsfraktion unter dem Vorsitzenden Ernst Scholz auf ihren Kurs festzulegen. Gleichzeitig orchestrierten die der Wirtschaft nahestehenden Blätter ihre Angriffe gegen Sozialdemokratie und Gewerkschaften. So polemisierte die Deutsche Allgemeine Zeitung in der Ausgabe vom 29. September gegen einen Artikel des ADGB-Vorsitzenden Leipert im Vorwärts, in dem dieser die Aufforderung zur Mehrarbeit zurückgewiesen hatte. Es ist direkt tragisch, hier lesen zu müssen, mit welch weltfremder Erhabenheit der auf seinen Gewerkschaftsdogmen eingeschlafene Arbeiterführer argumentiert. Wir stehen nun einmal vor der Entscheidung, entweder mehr zu arbeiten oder zu verhungern. In ihren Wahlkreisen ließen Vögler und Scholz die Nachricht streuen, die Partei werde sich noch in der laufenden Woche von den Sozialdemokraten trennen. Dabei sei folgendes Szenario geplant. A. Die Sozialdemokraten sollen aus der Reichsregierung dadurch gebracht werden, dass man von ihr sofortigen Abbau der schädlichen, auf marxistischer Grundlage stehende Gesetze verlangt, insbesondere die Aufhebung des 8-Stunden-Tags und der die Wirtschaft knebelnden Bestimmungen des Demobilmachungs- und Betriebsrätegesetzes. B. Nach dem Ausscheiden der Sozialdemokraten werden die Deutschnationalen in die Regierung aufgenommen. Doch in der Kabinettssitzung am 1. Oktober zeigten sich die sozialdemokratischen Minister überraschend nachgiebig. Als Arbeitsminister Brauns sich dafür einsetzte, die Arbeitszeit so weit zu erhöhen, wie das mit der Gesundheit verträglich sei, er sprach von der Einführung eines sanitären Maximalarbeitstages, erhoben sie keinen Widerspruch. Vizekanzler Schmidt bat lediglich darum, der Kanzler möge in seiner für den folgenden Tag geplanten Regierungserklärung mit Rücksicht auf die SPD über die Arbeitszeitfrage möglichst wenig sprechen, um nicht eine vorzeitige, umfangreiche Diskussion in der Öffentlichkeit zu entfesseln. Man sollte gerade in dieser Frage handeln, ohne viel zu reden. Ohne große Debatte stimmte das Kabinett auch Stresemanns Vorschlag zu, ein Ermächtigungsgesetz einzubringen, mit dessen Hilfe die notwendigen Maßnahmen auf finanz-, sozial- und wirtschaftspolitischem Gebiet ergriffen werden sollten. Offenbar aber hatten die SPD-Minister die Stimmung in ihrer Partei falsch eingeschätzt. In einer interfraktionellen Besprechung mit dem Kanzler am Vormittag des 2. Oktober lehnte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hermann Müller zwar erweiterte Vollmachten der Regierung nicht grundsätzlich ab, sprach sich aber gegen die Regelung der Arbeitszeit durch ein Ermächtigungsgesetz aus, weil das nur Erregung hervorrufen würde. Am besten sei es, diese Frage zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt nicht zur Debatte zu stellen. Die eigentliche Sensation aber war die Erklärung des DVP-Fraktionsvorsitzenden Ernst Scholz. Denn er verlangte nicht nur eine umfassende Abkehr vom 8-Stunden-Tag, sondern nun ganz offen auch eine Neuformierung des Kabinetts. Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um die Deutschnationalen in das Kabinett zu bringen. Da die SPD sich auf diese Forderung niemals einlassen konnte, war jedermann klar, was der Vorstoß bezweckte. Die Forderung, die DNVP an der Regierung zu beteiligen, kommentierte Ernst Feder im Berliner Tageblatt, laufe praktisch auf die Herausdrängung der Sozialdemokratie aus dem Kabinett hinaus. Damit habe sich Scholz zum Fürsprecher jener Agitation gemacht, die von deutschvölkischen und von deutschnationalen seit Wochen mit einer nicht zu leugnenden Rührigkeit betrieben worden ist. Die Deutsche Allgemeine Zeitung, die noch im August für die Bildung der Großen Koalition geworben hatte, schwenkte nun um und befürwortete den Eintritt der Deutschnationalen in die Regierung. In der Konsequenz hieße das, Sprengung der Großen Koalition und Einschränkung des parlamentarischen Wesens. Kaum verhüllt war damit ausgesprochen, dass es den Strippenziehern hinter der Kulisse um mehr ging als nur um die Ausbotung der Sozialdemokratie, nämlich um eine Abkehr vom parlamentarischen System von Weimar und die Errichtung eines wie immer gearteten autoritären Regimes. Nun habe die Deutsche Allgemeine Zeitung die Maske abgeworfen, schrieb die Vossische Zeitung, und sie verschwieg ihren Lesern nicht, wer als Seele hinter der groß angelegten Intrige steckte, nämlich kein anderer als Hugo Stinnes, der die Fronde in der DVP anführte. Das Tagebuch sprach von einem perfiden Dolchstoß von hinten. Wen, der dieses dumpfe Treiben einer verächtlichen Menschengattung aus der Nähe besieht, wen musste nicht Ekel vor diesen Ränkespinnern überfallen? Nachdem am Vormittag des 2. Oktober die Unvereinbarkeit der Positionen in der Koalition deutlich geworden war, sagte Stresemann seine Regierungserklärung ab. »Ich kann nicht mit innerlich zerbrochenem Kabinett vor den Reichstag treten.« Die Regierungskrise trieb ihrem Höhepunkt zu. Auch eine weitere Parteiführerbesprechung am frühen Abend trug nichts zu einer Annäherung der Standpunkte bei. Ultimativ verlangte Scholz den Rücktritt von Finanzminister Hilferding und von Wirtschaftsminister Raumer, der als Garant der Großen Koalition in der DVP galt. Raumer erbat, da er keinen Rückhalt für seine Arbeit in der eigenen Partei mehr sah, noch am selben Tag seine Entlassung. Hermann Müller wiederholte, dass er es für falsch halte, die Arbeitszeitfrage aufzurollen. Seine Partei werde einem Ermächtigungsgesetz nur zustimmen, wenn sich die vorgesehenen Vollmachten auf Währung und Finanzen beschränkten, die Bereiche Sozialpolitik und Arbeitszeit aber ausgeklammert blieben. Als Stresemann am Abend des 2. Oktober gegen 21.30 Uhr das Kabinett versammelte, schien der Rücktritt der Regierung unmittelbar bevorzustehen. Doch zur allgemeinen Überraschung deutete sich eine Entspannung an. Die Minister von Zentrum und DDP erklärten übereinstimmend, dass es nicht in ihrer Absicht liege, die SPD aus dem Kabinett herauszudrängen. Die sozialdemokratischen Minister ihrerseits signalisierten Kompromissbereitschaft in der Frage der Arbeitszeit. Man einigte sich auf einen Entwurf, der weitgehend den Vorstellungen von Arbeitsminister Brauns vom sanitären Maximalarbeitstag entsprach. Die äußerste Not, in der sich Deutschland befinde, zwinge dazu, die Arbeitszeit auf das Maß zu erhöhen, das gesundheitlich tragbar erscheint. Im Bergbau sei eine Arbeitszeit von 8 Stunden, einschließlich Ein- und Ausfahrt, unentbehrlich, und auch in der Industrie müsse die Möglichkeit zur Überschreitung der 8-stündigen Arbeitszeit gewährt werden. Doch schon am 3. Oktober spitzte sich die Lage wieder zu. Die SPD-Fraktion blieb bei ihrem grundsätzlichen Nein und auch ein von Postminister Höfle eingebrachter Kompromissvorschlag, nachdem sozialpolitische Fragen in das Ermächtigungsgesetz einbezogen, die Arbeitszeitfrage aber durch ein besonderes Gesetz geregelt werden sollte, wurde mit 61 gegen 51 Stimmen abgelehnt. Vergeblich mahnte Vizekanzler Schmidt in der Abendsitzung des Kabinetts, die Koalition an dieser Frage nicht scheitern zu lassen. Für seine Partei sei es unmöglich, die Arbeitszeit durch Verordnung zu regeln. Sie könne die Arbeiterschaft nicht verprellen. Die Sozialdemokraten wollten auf finanziellem und wirtschaftlichem Gebiet energisch eingreifen, in der Arbeitszeitfrage könne sie aber nicht weiter entgegenkommen. Der 8-Stunden-Tag sei das Einzige, was der Arbeiterschaft noch geblieben sei. Stresemann erwiderte, dass nach Auffassung seiner Partei ein Ermächtigungsgesetz keinen Sinn mache, wenn nicht der gesamte Komplex der finanziellen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Fragen als ein untrennbares Ganzes behandelt würden. Nach den Voten der Fraktionen könne er nicht mehr vor den Reichstag treten und es bleibe nur mehr die Demission des Kabinetts. Kurz vor Mitternacht begab sich der Reichskanzler zum Reichspräsidenten und teilte ihm den Rücktritt der Regierung mit. Tiefste Depression, vertraute Stresemann am 4. Oktober seinem Taschenkalender an, und sein Sohn erinnerte sich, er habe seinen Vater selten so deprimiert erlebt wie an diesem Tag. Er habe befürchtet, dass man sich an ihn nur als den Kanzler erinnern werde, der die Kapitulation an der Ruhr vollzogen habe. Zweifellos trug die schwerindustrielle Gruppe in der DVP um Hugo Stinnes die Hauptverantwortung am Scheitern der ersten Regierung der Großen Koalition. Sie hatte die Arbeitszeitfrage als Hebel benutzt, um die Partei auf einen Konfliktkurs gegen die Sozialdemokratie festzulegen und die Koalition zu sprengen. Aber auch die SPD-Fraktion traf ein gerüttelt Maß Schuld an der Koalitionskrise. Die Sozialdemokratie hat es, verärgert und verstimmt, ja provoziert durch den Vorstoß der Deutschen Volkspartei, nicht über sich bringen können, die höheren staatspolitischen Notwendigkeiten über das letzten Endes kleinliche Parteiinteresse zu stellen, bemerkte Erich Dombrowski im Berliner Tageblatt. Aus Furcht davor, weitere Teile ihrer Anhängerschaft an die Konkurrenz von links, die Kommunisten, zu verlieren, hatte die Mehrheit der Abgeordneten sich gegen einen Kompromiss entschieden, dem die SPD-Minister schweren Herzens zugestimmt hatten. In der liberalen Öffentlichkeit war die Enttäuschung über das vermeintliche Ende der Großen Koalition groß. Innerhalb weniger Tage haben parlamentarische Intrigen das Werk von Monaten und die Hoffnung zerstört, dass es möglich sein werde, auf einer breiten demokratischen Basis das so schwer geprüfte deutsche Volk zu geordneter Wirtschaft zurückzuführen, konstatierte Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung. Eine parlamentarische Krisenlösung schien nach all dem kaum noch möglich. Republikgegner inner- und außerhalb des Parlaments glaubten sich ihrem Ziel, Stresemann zu stürzen und eine Rechtsregierung unter weitgehender Ausschaltung des Reichstags zu errichten, einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Doch sie sollten sich täuschen. Zur Überraschung vieler erlebte die Große Koalition nur zwei Tage später eine Wiederauferstehung. Entscheidenden Anteil daran hatte Reichspräsident Ebert. Noch in der Nacht zum 4. Oktober hatte er Stresemann erneut mit der Kabinettsbildung beauftragt. Die Idee, eine bürgerliche Minderheitsregierung unter Beteiligung von Wirtschaftsführern zu installieren, erwies sich rasch als undurchführbar. Die DNVP weigerte sich strikt, in ein Kabinett unter Führung Stresemanns einzutreten, und eine Mehrheit der DVP war nicht bereit, ihren Vorsitzenden zu opfern. So lief nach Lage der Dinge alles auf eine Erneuerung der Großen Koalition hinaus, für die sich besonders das Zentrum und die DDP stark machten. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober wurde ein Durchbruch in der Frage der Arbeitszeit erzielt. Nach stundenlangen Verhandlungen einigte man sich darauf, am 8-Stunden-Tag grundsätzlich festzuhalten. Ausnahmen sollten aber durch tarifliche oder gesetzliche Vereinbarungen gestattet werden. Damit konnten die Sozialdemokraten zunächst einen Teilerfolg verbuchen. Einer Neuauflage der Großen Koalition stand nichts mehr im Wege. Am 6. Oktober stellte Stresemann sein neues Kabinett vor. Die Sozialdemokraten waren nur noch mit 3 Ministern vertreten: Robert Schmidt, Gustav Radbruch und Wilhelm Sollmann. Der von der Rechten besonders heftig attackierte Finanzminister Rudolf Hilferding hatte seinen Posten aufgeben müssen. An seine Stelle trat der bisherige Ernährungsminister, der parteilose Hans Luther. Für den zurückgetretenen Wirtschaftsminister von Raumer rückte der ebenfalls parteilose Josef Köth nach, der 1918/19 das Reichsamt für wirtschaftliche Demobilmachung geleitet hatte. Das Amt des Ernährungsministers blieb zunächst vakant, wurde aber einige Tage später mit Gerhard Graf von Carnitz besetzt, der dafür seine Mitgliedschaft in der DNVP aufgab. Carnitz stand als Großgrundbesitzer agrarischen Kreisen nahe, und seine Nominierung war das deutlichste Zeichen dafür, dass sich die Gewichte im Kabinett nach rechts verschoben hatten. Schließlich trennte sich Stresemann auch vom Leiter der Reichskanzlei, Werner von Rhein-Baben, und ersetzte ihn durch den Reichstagsabgeordneten und Vorsitzenden des geschäftsführenden Ausschusses der DVP, Adolf Kempkes, auf dessen Loyalität er sich verlassen konnte. Als Stresemann an der Spitze seines Kabinetts am Nachmittag des 6. Oktober den Plenarsaal des Reichstags betrat, war das Haus bis auf den letzten Platz gefüllt. Kopf an Kopf drängte sich die Menge, auf der Regierungsestrade, im Parkett der Abgeordneten und auf den Tribünen, berichtete das Berliner Tageblatt. Nach all den aufregenden und wechselvollen Momenten der letzten Tage und Nächte trat jetzt eine gewisse Entspannung ein. Der Reichskanzler selbst sah blass und angegriffen aus, seine Ministerkollegen nicht minder. Während seiner Rede ließ Stresemann jedoch keine Zeichen von Müdigkeit erkennen. Mit großer Entschiedenheit verteidigte er die Aufgabe des passiven Widerstands. »Ich war mir bewusst, dass ich in dem Augenblick, wo ich das tat als Führer meiner Partei, die nach einer ganz anderen Richtung eingestellt war, damit vielleicht nicht nur die eigene Stellung in der Partei, ja das Leben aufs Spiel setzte. Aber was fehlt uns im deutschen Volke? Uns fehlt der Mut zur Verantwortlichkeit. Eben daran ließen es jene Kreise vermissen, die mit den Ideen der Diktatur liebäugelten. Ebenso nachdrücklich rechtfertigte der Kanzler die Verhängung des Ausnahmezustands, durch den verhindert werden sollte, dass Deutschland in einen Krieg der Bürger gegen die Bürger abgleite. Er schloss mit der Bemerkung, dass kaum jemals ein Kabinett die Führung der deutschen Politik in schwererer Zeit und in schwererer Not übernommen habe. Trotzdem werden wir nicht untergehen, wenn wir nicht an uns selbst verzweifeln. In der Reichstagsdebatte, zwei Tage später, griff der Sprecher der DNVP, Kuno Graf von Westarp, die Regierung scharf an. Ganz unverhohlen legte er dar, worauf sich die Absichten der Deutschnationalen richteten. »Wir verlangen, wir betreiben die Loslösung der Regierung von der Sozialdemokratie. Das ist für uns der beherrschende Gesichtspunkt. Nur wenn endlich mit dem Ruf »Los vom Marxismus« ernst gemacht würde, könne die DNVP an einer Regierung mitwirken.« Stresemann wies die Behauptung, dass die Regierung unter der Vorherrschaft der Sozialdemokratie oder marxistischer Ideen stünde, als reine Demagogie zurück. Allerdings verlange die Zusammenarbeit in einer Koalition Kompromissbereitschaft, und zwar besonders von den beiden Flügelparteien, die am meisten von dem aufgeben müssten, was sie tun würden, wenn sie die Geschicke des Landes allein gestalten könnten. Wer das als Schwäche denunziere, verkenne, dass Koalitionspolitik die einzige Realpolitik sei, die in Deutschland betrieben werden könne, solange man auf verfassungsmäßigem Boden regieren wolle. Ein minutenlanger Beifallssturm durchbrauste das Haus, den die Deutschnationalen schweigend mit anhören mussten, beobachtete Georg Bernhard. Dieser Beifall, in den sich ordnungswidrig auch die Tribünen mischten, wird dem Kanzler bewiesen haben, dass er auf dem rechten Wege ist und dass er das Land so lange unbedingt hinter sich haben wird, als er sich selbst treu bleibt. Am 7. Oktober notierte Stresemann in seinen Kalender: Große seelische Ruhe nach dem Sturm der letzten Woche. Doch sollte ihm nur eine kurze Atempause vergönnt sein. Informierte Beobachter, wie der amerikanische Botschafter in Berlin, Allenson B. Horton, prophezeiten auch dem zweiten Kabinett der Großen Koalition keine lange Lebensdauer. Eine erste Bewährungsprobe musste es mit der Einbringung des Ermächtigungsgesetzes in den Reichstag bestehen. Laut Verfassung mussten mindestens zwei Drittel der Abgeordneten bei der Abstimmung anwesend sein und von diesen zwei Drittel der Gesetzesvorlage zustimmen. Die Annahme galt keineswegs als sicher. Es sei selbstverständliche Pflicht der Regierungsparteien, dafür zu sorgen, dass ihre Stimmen geschlossen für das Gesetz abgegeben würden, mahnte das Berliner Tageblatt. Denn sollte das Gesetz scheitern und damit die Möglichkeit, das unbedingt Notwendige auf verfassungsmäßigem Wege zu tun, dann stünde man vor Erschütterungen, deren Tragweite noch nicht zu überblicken sei. Doch bei der für den 11. Oktober angesetzten dritten Lesung stellte sich heraus, dass nicht genügend Abgeordnete anwesend waren, um dem Gesetz zur qualifizierten Mehrheit zu verhelfen. Nur durch eine Vertagung der Abstimmung auf den 13. Oktober entging die Koalition einer Niederlage. Daraufhin eilte Stresemann zum Reichspräsidenten und holte sich von ihm die Vollmacht, im Falle einer Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes den Reichstag auflösen zu dürfen. Die Drohung mit Neuwahlen wirkte disziplinierend. Mit 348 abgegebenen Stimmen wurde das notwendige Quorum deutlich überschritten. 316 Abgeordnete der Koalitionsparteien stimmten für das Ermächtigungsgesetz, 24 dagegen, 7 enthielten sich der Stimme. Die Deutschnationalen und die Kommunisten hatten das Plenum vor der Abstimmung verlassen. »Bravo, Reichstag«, lobte die Vossische Zeitung. Doch wiederum war das Ergebnis weniger eindrucksvoll, als es zunächst den Anschein hatte. Obwohl die SPD Fraktionszwang beschlossen hatte, waren 13 Abgeordnete der Abstimmung ferngeblieben. 31 Abgeordnete gaben eine Erklärung ab, dass sie nur unter Zwang und um der Einheit der Partei willen zugestimmt hätten. 6 Abgeordnete vom rechten Flügel der DVP, darunter Stinnes, Vögler und Quarz, hatten sich der Stimme enthalten. So zeigte auch dieses Votum, wie stark die zentrifugalen Kräfte innerhalb der Koalition immer noch waren. Das Ermächtigungsgesetz räumte der Regierung außerordentliche Vollmachten auf wirtschaftlichem, finanziellem und sozialem Gebiet ein. Die Regelung der Arbeitszeit wurde ausdrücklich davon ausgenommen. Die Gültigkeit war zeitlich begrenzt. Bei einem Wechsel der Regierung bzw. einer Änderung ihrer parteipolitischen Zusammensetzung, spätestens aber am 31. März 1924, sollte es außer Kraft treten. Mit dem Ermächtigungsgesetz hatte die Regierung Stresemann nun ein Instrument zur Hand, um entschlossen die Maßnahmen zu ergreifen, die zur Lösung der Krise notwendig waren. Das galt vor allem für die zweite große Aufgabe, die sie sich vorgenommen hatte, die Sanierung der Finanzen und die Stabilisierung der Währung. Was sie auf diesem Felde unternehme, waren sich die meinungsbildenden liberalen Blätter einig, werde der Prüfstein für ihre Fähigkeit sein, die Vollmachten richtig zu gebrauchen, die der Reichstag ihr jetzt gegeben hat. Seit dem Amtsantritt Stresemanns am 13. August hatte sich die Hyperinflation noch einmal rasant beschleunigt. Hatte der Dollarkurs damals bei 3,7 Millionen Mark gestanden, so war er am 1. September bereits auf 10,5 Millionen gestiegen, um weitere zwei Wochen später auf 109 Millionen und bis Ende September auf 160 Millionen hochzuschnellen. Und im selben Tempo kletterten die Preise. Für eine Kinokarte, die ihn noch ein paar Wochen zuvor 10.000 Mark gekostet hatte, musste Viktor Klemperer Ende August bereits 300.000 Mark hinblättern. Unsinnige Höhe der Börse, des Dollars, der Preise. Gefühl unmittelbar bevorstehender Katastrophe. Jeder fühlt etwas Bedrohliches in nächster Nähe. Niemand weiß, was wird, notierte er am 6. September. Und am 30. September klagte er: Gestern kostete eine Semmel auf Marken 1 Million und eine Straßenbahnfahrt 10 Millionen. Die wahnsinnige Teuerung und qualvolle Finanzlage frisst alles Geistige und Seelische auf. Da sich viele Berliner die Fahrt mit der Straßenbahn nicht mehr leisten konnten, stiegen sie auf das Fahrrad um. Berlin ist jetzt die Stadt der Fahrräder geworden, berichtete das Berliner Tageblatt Anfang September 1923. Wenn man morgens und in den Nachmittagsstunden an den Zufahrtsstraßen der Vororte steht, dann gleitet in unabsehbarem Reigen das radelnde Berlin vorbei. Das Fahrrad ist jetzt das billigste Beförderungsmittel für Angestellte, für Geschäftsleute und Ausflügler. Ende September meldeten die Gewerkschaftsverbände, dass ihnen aus weiten Kreisen der arbeitenden Bevölkerung Notschreie zugingen, weil sie bei den derzeitigen Preisen nicht mehr in der Lage seien, den gewohnten Bedarf an Kartoffeln und Kohlen einzukaufen. Man blicke dem kommenden Winter mit der größten Sorge entgegen. Wie von einem unaufhaltsamen Schwungrad angetrieben, stieg der Dollar Anfang Oktober fast täglich nicht mehr in nur 10 Millionen, sondern in 100 Millionen Schritten. Der Dollar auf 200 Millionen, auf 300 Millionen, auf 400 Millionen, hielt Klemperer am 4. Oktober fest. Da die Menge des gedruckten Papiergeldes häufig nicht ausreichte, um den täglichen Bedarf zu decken, gingen viele Kommunen und Betriebe dazu über, Notgeld auszugeben. Nur wenige brachten dabei so viel schwarzen Humor auf wie ein Unternehmer, der die Ausgabe eines 500.000-Mark-Scheines mit der Empfehlung versah: »Sollt ein Brikett noch teurer sein, steck ruhig mich in den Ofen rein.« Am 9. Oktober überstieg der Dollar erstmals die Milliardengrenze. An diesem Tag schrieb Betty Scholem, die Frau eines jüdischen Berliner Druckereibesitzers, an ihren Sohn Gershom, der Mitte September 1923, abgestoßen durch den grassierenden Antisemitismus in Deutschland, nach Palästina ausgewandert war: »Ich kann mir denken, dass dort draußen die sonderbarsten Vorstellungen von Deutschland herrschen. Noch viel sonderbarer ist es aber in Wirklichkeit. Als du abreisest, kostet zum Beispiel die Wurst, so ich dir mitgab, 12 Millionen das Pfund. Heute 240 Millionen. Und in diesem und in noch größerem Tempo ist alles gestiegen. Die elektrische 10 Millionen, man kann nur noch mit Milliardenscheinen einkaufen gehen. Der Zusammenbruch der Wirtschaft ist vollkommen.« Dabei gehörte der Betrieb von Arthur Scholem noch zu den Nutznießern der Krise, da er im Auftrag der Reichsdruckerei nun auch Geld drucken durfte. Im ganzen Betrieb herrscht große Freude und Emsigkeit, denn über allen schwebt schon die drohende Entlassung. Nur 6 Tage später musste Betty Scholem in einem zweiten Brief an ihren Sohn berichten, dass sich die Zustände noch einmal katastrophal verschlimmert hätten. Der wöchentliche Lohn ihrer Beschäftigten betrage 8 Milliarden, aber es seien schon Verhandlungen im Gange, weil die Arbeiter das Doppelte verlangten. Die Brotkarte ist aufgehoben. Ein Einheitsbrot kostet heute 540 Millionen, morgen gewiss wieder das Doppelte. Die elektrische 20 Millionen, morgen 50 Millionen. Ach Gott, du hast wahrscheinlich keinen Schimmer mehr von diesem Hexensabbat. An dem Tag, als Betty Scholem dies schrieb, am 15. Oktober 1923, verkündete die Regierung Stresemann eine wichtige Maßnahme, mit der sie der Hyperinflation Herr zu werden hoffte: die Gründung einer Rentenbank. Diesem Befreiungsschlag waren zähe Verhandlungen vorausgegangen, wobei man die unterschiedlichsten Konzepte diskutiert hatte. Stresemann, der, was Finanz- und Währungsfragen betraf, nur über geringe Fachkenntnisse verfügte, überließ die Vorbereitung der Währungsreform seinem Finanzminister Hilferding. Dieser war um einen möglichst breiten Konsens bemüht. Am 18. August lud er den Reichstagsabgeordneten der DNVP, Karl Helferich, zu einem Vortrag ins Kabinett ein. Der ehemalige Banker und Staatssekretär des Reichsschatzamtes hatte bereits in den letzten Tagen der Kuno-Regierung ein Programm zur Sanierung der Währung entwickelt, das er nun der Ministerrunde unter Vorsitz Stresemanns vorstellte. Danach sollte für eine Übergangszeit eine Währungsbank geschaffen werden, die von Vertretern der Privatwirtschaft geleitet und weder der Reichsbank noch der Reichsregierung verpflichtet sein sollte. Helferich begründete diese Forderung damit, dass die wirtschaftlichen Berufsstände Industrie, Landwirtschaft, Gewerbe und Handel wenigstens über Kredit verfügten, nicht das Reich. Die Privatbank sollte eine neue Währung herausgeben, die durch eine Hypothek auf die Roggenvorräte des Landes abgesichert werden sollte. Da die Wirtschaft die Wertbeständigkeit dieser Roggenmark garantieren müsse, sollte sie im Gegenzug von den sie belastenden, gerade erst am 11. August beschlossenen Sondersteuern befreit werden. Für Hilferding war die Idee einer von den Berufsständen getragenen Währungsbank unannehmbar. Er vermutete dahinter den Versuch der alten Eliten aus Großindustrie und Großlandwirtschaft, der Regierung die Kontrolle über die Finanz- und Wirtschaftspolitik streitig zu machen. Der Primat des Staates aber müsse unbedingt gewahrt werden. Außerdem hielt der Finanzminister den Roggen als Wertmaßstab für zu unsicher. Eine solide Währung könne nur durch Gold gedeckt werden. Allerdings verzichtete Hilferding zunächst darauf, einen detaillierten Plan vorzulegen, da die Lösung des Ruhrproblems der Währungsreform vorausgehen müsse. Nur eine Operation im Wege der Außenpolitik könne helfen, erklärte er am 30. August im Kabinett. Vom Reichskanzler und seinen Ministerkollegen unter Druck gesetzt, fand sich Hilferding Anfang September bereit, Leitlinien für ein eigenes Konzept auszuarbeiten, das er in den Kabinettssitzungen vom 7. und 10. September zur Diskussion stellte. Darin sprach er sich für die Einrichtung einer selbstständigen Goldnotenbank aus, deren Anfangskapital durch Mobilisierung des noch vorhandenen Reichsbankgoldes und durch Auflegung einer zusätzlichen Goldanleihe aufgebracht werden sollte. Um eine Entwertung der neuen Goldmark zu verhindern, sollte die Bindung an die alte Papiermark aufgehoben werden, die aber noch einige Zeit in Umlauf bleiben sollte. Von seinem Gegenspieler Helferich übernahm Hilferding lediglich den Vorschlag, durch hypothekarische Belastung des Besitzes die Wirtschaft mit heranzuziehen, um dem Staat Kredit zu verschaffen und die Einlösung von Geldnoten zu erleichtern. Das Kabinett stimmte am 10. September Hilferdings Plan grundsätzlich zu und drängte auf schnelle Umsetzung. Das Kabinett Stresemann sei energisch dabei, etwas Ordnung in die von leichtfertigen Finanzpfuschern zerschlagene und durcheinander gerüttelte Wirtschaft zu bringen, teilte Theodor Wolff den Lesern des Berliner Tageblatts mit. Wenn es gelingen sollte, mit der Festigung der Staatsfinanzen die Säuberung der moralischen Atmosphäre zu erreichen, die aus dem Sumpf entsprossenen Schmutzpilze, die wuchernden Verderber der Volksgesundheit und die neu eingekleideten, lebensfrohen Spekulationsbengel zu dämpfen, so wäre unsere Dankbarkeit unbegrenzt. Doch bereits einen Tag nach dem Beschluss des Kabinetts lehnte die Reichsbank die sofortige Gründung einer Goldnotenbank ab. Die Zeit sei noch nicht reif für eine neue Währung auf Goldbasis und daher sei Helferichs Projekt einer Interimslösung vorzuziehen. Außerdem wünschte die Reichsbank, für die nächste Zeit vollkommen losgelöst zu werden von der Finanzgebarung des Reichs. Daher wolle sie demnächst die Diskontierung von Schatzanweisungen einstellen. Auch die Spitzen des Reichsverbandes der deutschen Industrie, RDI, meldeten Bedenken an, und im Kabinett selbst machten sich Wirtschaftsminister Raumer und Ernährungsminister Luther zu Fürsprechern einer Übergangslösung. In der Kabinettssitzung vom 13. September verständigte man sich auf einen Kompromiss zwischen den Vorschlägen Hilferdings und Helferichs. Einerseits sollte eine Goldnotenbank so schnell wie möglich errichtet, andererseits aber für eine Übergangszeit ein wertbeständiges Zahlungsmittel eingeführt werden, das die Ernte mobilisiert. Eine solche auf Roggen gestützte Währung käme der Psychologie der Landwirtschaft sehr entgegen, erklärte Stresemann. Es müsse auf alle Fälle verhindert werden, dass die landwirtschaftlichen Produzenten ihre Lieferungen zurückhielten. Eine Kommission unter dem Vorsitz Hilferdings wurde beauftragt, die Arbeiten am Währungsreformpaket zum Abschluss zu bringen. Unterdessen verstärkte sich der Druck auf die Regierung, endlich zu handeln. So mahnte der preußische Finanzminister, der DVP-Mann Ernst von Richter, es dürfe keine Zeit mehr verloren gehen. Die endlosen Verhandlungen trügen dazu bei, dass die Mark täglich ihren Wert als Zahlungsmittel verliere. Man sei an einem Punkt angelangt, wo die Währungsmisere die wirtschaftliche und politische Desintegration vorantreibe und den Zusammenhalt des Reiches bedrohe. Am 26. September, dem Tag, an dem der passive Widerstand abgebrochen wurde, verabschiedete das Kabinett einen Gesetzentwurf, der wenige Tage später dem Reichsrat und kurz darauf dem Reichstag zugeleitet wurde. Er trug in einigen wichtigen Punkten die Handschrift Helferichs. Für eine Übergangszeit sollte eine von den Berufsständen, im Wesentlichen also Industrie und Landwirtschaft, getragene Währungsbank geschaffen werden. Bei der Bestellung ihres Präsidenten sollte allerdings, abweichend vom ursprünglichen Konzept Helferichs, die Reichsregierung ausschlaggebend sein. Auch sollte die neu ausgegebene Währung nicht mehr Roggenmark, sondern Bodenmark heißen und auf eine Belastung der Sachwerte fundiert sein. Als Wertmaßstab galt Hilferdings Forderung entsprechend nicht Roggen, sondern Gold. Die Vossische Zeitung begrüßte, dass dem Entwurf wenigstens der Giftzahn der Roggenmark ausgebrochen worden sei, kritisierte aber, dass die Regierung einer gewissen Suggestion der Wirtschaftskreise erlegen sei. Redakteur Richard Levinson, später Leiter des Wirtschaftsressorts des Blattes, forderte gar dazu auf, zu verhindern, dass der verfehlte Entwurf Helferich Hilferding zur Ausführung gelangt. Zu einer Abstimmung kam es aufgrund der Koalitionskrise und der Demission des ersten Kabinetts Stresemann nicht mehr. Hilferding musste, wie erwähnt, gehen. Mit seiner immer an der Theorie haftenden Art sei er nicht nur ihm, sondern allmählich dem ganzen Kabinett auf die Nerven gegangen, hat sein Nachfolger Hans Luther in seinen Erinnerungen bemerkt. Unter der Regie des neuen Finanzministers wurden noch einmal einige Änderungen am ursprünglichen Entwurf vorgenommen. Am 15. Oktober verabschiedete das Kabinett schließlich die Verordnung über die Schaffung einer Rentenbank, wie das neue Finanzinstitut nun hieß. Dementsprechend wurde das neue Wertzeichen nicht mehr Roggenmark oder Bodenmark, sondern Rentenmark genannt. Die Rentenbank sollte mit einem Kapital von 3,2 Milliarden Rentenmark ausgestattet werden, das zu gleichen Teilen von Landwirtschaft, Industrie, Handel und Gewerbe aufzubringen war. 1,2 Milliarden sollten dem Reich zur Verfügung gestellt werden, davon 500 Millionen als zinsloses Darlehen. Gleichzeitig mit der Ausgabe der Rentenmark, die für Anfang November angesetzt wurde, sollte die Reichsbank die Diskontierung von Schatzanweisungen des Reiches einstellen und damit eine der Hauptinflationsquellen verstopft werden. Die Rentenbanknote sollte jederzeit in Rentenbriefen einlösbar sein, die mit 5% zu verzinsen waren. Neben der Rentenmark blieb die Papiermark vorerst gesetzliches Zahlungsmittel. Überdies sollten, um die Zeit bis zur Ausgabe der Rentenmark zu überbrücken, kleine Stücke der Goldanleihe, 1, 2 und 5 Dollar, als Zahlungsmittel in Verkehr gebracht werden. Der Grundgedanke, der dem gesamten Reformpaket zugrunde lag, war, dass für eine Übergangszeit eine Zwischenlösung gefunden wurde, bis nach der Stabilisierung der Verhältnisse eine Rückkehr zur goldgestützten Währung möglich sein würde. Zwischen der Schaffung der Rentenbank am 15. Oktober und der Ausgabe der Rentenmark am 15. November sollte noch einmal ein ganzer Monat verstreichen. Entscheidend, ob das Publikum im In- und Ausland Vertrauen zum neuen Geld fasse, sei, prophezeite die Vossische Zeitung, dass die Regierung unverzüglich die Sanierung der Finanzen in Angriff nehme. Wenn man in den nächsten Wochen davon hören wird, dass die Steuerreform fortschreitet, dass die Einkünfte des Reiches sich mehren und ebenso energisch an einem Abbau der Ausgaben gearbeitet wird, dann wird auch die Rentenmark allen theoretischen Einwendungen zum Trotz ihren Wert behalten. Auch in der Außenpolitik zeichnete sich ein Silberstreifen am Horizont ab. Am 15. Oktober, als die Gründung der Rentenbank bekannt gegeben wurde, beschloss das Kabinett, einer Anregung des früheren Finanzministers Hilferding vom 4. Oktober zu folgen. Es wurde eine Note an die Reparationskommission gerichtet, in der die deutsche Regierung sich angesichts des völligen Zerfalls der Währung vorerst für außerstande erklärte, die Reparationszahlungen wieder aufzunehmen. Zugleich bat man darum, die finanzielle Leistungsfähigkeit Deutschlands zu überprüfen. Die Note wurde am 24. Oktober abgesandt. Stresemann und seine Kabinettskollegen waren sich sicher, dass ein totaler wirtschaftlicher Zusammenbruch nicht im englischen Interesse liegen könne und ihre Initiative zumindest in London positiv aufgenommen würde. Am 12. Oktober hatte die britische Regierung sich an die amerikanische Regierung mit der Aufforderung gewandt, sich an einer Sachverständigenkonferenz zu beteiligen, wie sie der US-Außenminister Hughes bereits Ende Dezember 1922 vorgeschlagen hatte. Die Reaktion aus Washington war ermutigend ausgefallen. Am 25. Oktober stimmte auch Poincaré der Initiative zu, allerdings unter der Bedingung, dass das Expertengremium von der Reparationskommission berufen werden sollte. Der Hauptgrund für das überraschende Einlenken war, dass Hughes den französischen Ministerpräsidenten hatte wissen lassen, dass die USA eine Zustimmung Frankreichs honorieren würden, indem sie erstmals von ihrer bisherigen Weigerung abrückten, die Überprüfung der Reparationsfrage mit einer Erörterung des interalliierten Schuldenproblems zu verbinden. Endlich kann ein Fortschritt verzeichnet werden, freute sich der britische Botschafter Debenham. Die Amerikaner haben sich entschlossen, an einer Untersuchung der deutschen Zahlungsfähigkeit teilzunehmen, und Poincaré ging zögernd auf den Vorschlag ein. Schien sich hier ein Weg zu öffnen, um aus der außenpolitischen Sackgasse herauszukommen, so konnte doch von einer allgemeinen Entspannung nicht die Rede sein. Im Gegenteil. Gerade in der Innenpolitik sah sich die Regierung der Großen Koalition in den letzten Oktoberwochen neuen, schweren Belastungsproben ausgesetzt. Kapitel 4: Deutscher Oktober. Mitte September 1923 konstatierte der Journalist und SPD-Reichstagsabgeordnete Ludwig Quessel in einem Beitrag für die Weltbühne, in Deutschland herrsche eine 9. November-Stimmung. Eine wilde, verzehrende Angst trägt Verbitterung in alle menschlichen Lebensbeziehungen. Panik und Besessenheit bemächtigt sich der Seelen. 7 Wochen revolutionärer Gärung liegen schon hinter uns, ohne dass ein Anzeichen der Besserung am Horizont der Zeiten auftaucht. Im Gegenteil, es geht täglich weiter bergab. Auch einen Monat später hatte sich an der chaotischen Situation noch nichts Grundlegendes geändert. Man sagt sich jeden Tag, nun müsse eine Katastrophe eintreten. Ich weiß nicht welche, aber irgendeine. Zerfall des Reiches, Bürgerkrieg, irgendein Sturm, ein Novum, ein anderes, notierte Viktor Klemperer am 14. Oktober, und immer bleibt die gleiche verpestete Stille. Unsinn häuft sich auf Unsinn, Schmach auf Schmach, Milliardenschein auf 10-Milliardenschein, und in der unbeweglichen Stille wächst die Not und das Elend. Eine Stille vor dem Sturm. Die Spannungen hatten sich im Spätsommer und Frühherbst derart verschärft, dass eine gewaltsame Entladung in der Luft zu liegen schien. Nicht nur die radikale Rechte witterte ihre Chance und schmiedete Putschpläne. Auch in Moskau hielt man nun die Situation reif für einen bewaffneten Aufstand, für einen deutschen Oktober, der die proletarische Revolution nach Mittel- und Westeuropa tragen und die Sowjetunion aus ihrer Isolierung befreien sollte. Auf der Tagung des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationalen, EKKI, im Juni 1923, auf der Radek seine berühmt-berüchtigte Schlagitterrede gehalten hatte, war von der Vorbereitung eines Aufstands noch nicht die Rede gewesen, und auch in der KPD scheute man, aller revolutionären Rhetorik zum Trotz, vor einer Machtprobe zurück. Ende Juli drängte Grigori Sinowjew, der Vorsitzende der Komintern, die deutsche KP-Führung um Heinrich Brandler und August Thalheimer aus seinem Urlaubsort im Kaukasus zu einem offensiveren Vorgehen. Doch Josef Stalin, der Generalsekretär der russischen KP, nach Lenins schwerer Erkrankung der starke Mann in der sowjetischen Führung, mahnte zur Vorsicht. Wenn heute in Deutschland die Macht sozusagen stürzt und die Kommunisten sie aufheben, dann werden sie mit Pauken und Trompeten scheitern. Im besten Falle. Im schlechtesten wird man sie in Stücke hauen und weit zurückwerfen. Meiner Meinung nach muss man die Deutschen zurückhalten und nicht ermuntern. Doch seit Mitte August, als sich die Krise in Deutschland zuspitzte und die Regierung Kuno auch unter dem Eindruck der Massenstreiks zurücktrat, bahnte sich in Moskau ein fundamentaler Meinungsumschwung an. In seinen Leitsätzen »Die Lage in Deutschland und unsere Aufgaben« erklärte Sinowjew, dass eine zweite wirklich proletarische Revolution heraufziehe und alles getan werden müsse, um sie zu unterstützen. Das Politbüro des ZK, der russischen KP, schloss sich am 21. August dieser Sicht der Dinge an. Nach einer Umwälzung in Deutschland, der immer noch mächtigsten Industriemacht des Kontinents, glaubte man, auch der inneren Schwierigkeiten beim Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion Herr werden zu können. Für Stalin war dies nun die Existenzfrage schlechthin. Entweder scheitert die Revolution in Deutschland und erschlägt uns, oder die Revolution gelingt dort, alles läuft gut und unsere Lage ist abgesichert. Eine andere Wahl gibt es nicht. Tags darauf fasste das Politbüro den Grundsatzbeschluss, von der Einschätzung ausgehend, dass das deutsche Proletariat unmittelbar vor entscheidenden Kämpfen um die Macht steht, sollte die gesamte Tätigkeit der Komintern auf die Vorbereitung des bewaffneten Aufstands in Deutschland ausgerichtet werden. Dem ZK der KPD wurde ein spezieller Fonds von $400.000 zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld sollten vor allem Waffen beschafft werden. Der Stellvertreter Leo Trotzkis im revolutionären Militärrat, Josef Umschlicht, begab sich illegal nach Deutschland, um beim Aufbau des geheimen Militärapparats zu helfen. Bei seiner Entscheidung vom 22. August stand das Politbüro unter dem Eindruck von Nachrichten aus KPD-Kreisen, in denen von einer ungeheuren Erregung der deutschen Arbeiterschaft die Rede war. Die Situation in Deutschland im Spätsommer 1923 schien den führenden Bolschewiki vergleichbar mit der in Russland zwischen April und Oktober 1917. Dabei übersahen sie, dass Deutschland nicht Russland war und dass es in der Zentrale der KPD weder einen Lenin noch einen Trotzki gab. In einer Serie von Konferenzen, die am 20. September in Moskau begannen, wurde die Delegation der KPD auf das gemeinsame Ziel eingeschworen. Wir schätzen die Situation so ein, dass die Ereignisse herangereift sind, dass sie in ganz kurzer Zeit entschieden werden. Wir haben alle Chancen, dass wir siegen werden, wenn wir alle Kräfte einsetzen, erklärte Sinowjew, und Trotzki forderte ohne Umschweife: Es gilt jetzt, die Macht in Deutschland zu ergreifen. Das ist die Aufgabe. Alles andere wird sich daraus ergeben. Der KPD-Vorsitzende Heinrich Brandler, der noch im August vor übereilten Schritten gewarnt hatte, schwenkte nun um und malte die Erfolgsaussichten des Unternehmens in rosigsten Farben. 250.000 Proletarier stünden zum Kampf bereit. Aus ihnen könnten in 6 bis 8 Wochen 15 Divisionen gebildet werden. Waffen seien in genügender Zahl vorhanden, nur die Verteilung bereite noch Schwierigkeiten. In den letzten September- und 1. Oktobertagen wurde ein konkreter Aktionsplan beschlossen. Als erstes sollte die KPD in die Landesregierung Sachsen eintreten und diese strategische Position nutzen, um die Bewaffnung der Arbeiterschaft voranzutreiben. Als Termin für den Aufstand wurde vorläufig der 9. November, der 5. Jahrestag der Deutschen Revolution von 1918, ins Auge gefasst. Eine Vierergruppe von hochrangigen Funktionären, an der Spitze der Deutschland-Experte Karl Radek, wurde nach Berlin entsandt, um die deutschen Genossen bei der Vorbereitung zu unterstützen. Dass gerade Sachsen als Sprungbrett für den deutschen Oktober ausgewählt wurde, war alles andere als ein Zufall. Seit 1919 regierte dort die SPD, zunächst allein, dann in einer Koalition mit der DDP und seit Dezember 1920 in einer Minderheitskoalition mit der USPD. Ende Januar 1923 wurde die sächsische Regierung unter Ministerpräsident Wilhelm Buck durch einen von den bürgerlichen Parteien und den Kommunisten gemeinsam eingebrachten Misstrauensantrag zum Rücktritt gezwungen. Anfang März beschloss eine unter dem starken Einfluss des linken Parteiflügels stehende Landeskonferenz der sächsischen SPD gegen die Empfehlung des Berliner Parteivorstands, keine Koalitionsgespräche mit der DDP zu führen, sondern eine Verständigung mit den Kommunisten zu suchen. Am 18. März einigten sich SPD und KPD auf ein Programm für eine rein sozialdemokratische, aber von den Kommunisten tolerierte Regierung. Hauptpunkte waren die Bildung von proletarischen Abwehrorganisationen gegen den Faschismus und die Einrichtung von Preisprüfungsstellen und Kontrollausschüssen zur Bekämpfung des Wuchers. Am 21. März wählte der Sächsische Landtag in Dresden den bisherigen Justizminister Erich Zeigner mit 49 gegen 46 Stimmen zum neuen Ministerpräsidenten. Der damals 37-jährige, promovierte Jurist und exponierter Vertreter des linken Parteiflügels gehörte zu den Novembersozialisten. Das heißt, er war erst nach der Revolution in die SPD eingetreten. Als Justizminister im Kabinett Buck hatte er sich für eine Modernisierung des Strafvollzugs, für eine Demokratisierung der Verwaltung und eine scharfe Verfolgung rechtsextremistischer Vereinigungen eingesetzt. Den Kurs entschiedener Reformen setzte er als Ministerpräsident fort. Galt er in den Augen der republikanischen Linken als Hoffnungsträger, so betrachtete man im SPD-Parteivorstand das Zusammengehen mit der KPD als ein gefährliches, für die Gesamtpartei schädliches Experiment. Und auch in Reichswehrkreisen verfolgte man die Aktivitäten Zeigners mit Argusaugen, da er kaum eine Gelegenheit ausließ, um die illegale Zusammenarbeit zwischen Militärs und rechtsradikalen Wehrverbänden anzuprangern. Bereits in seiner Regierungserklärung vom 10. April hatte er die Reichswehr scharf kritisiert. »Sie, die der Republik dienen, sie schützen sollte, die gedacht ist als Machtinstrument der Republik, hat sich mehr und mehr zu einer Bedrohung der Republik entwickelt. Daher könne man es der Arbeiterschaft nicht verdenken, wenn sie zum Schutz ihrer Einrichtungen Abwehrmaßnahmen gegen putschistische Elemente ergreife.« Für den Befehlshaber der Reichswehrtruppen in Sachsen, General Alfred Müller, war damit die Grenze des Erträglichen überschritten. Aus Zeigners Ausführungen gehe hervor, meldete er nach Berlin, dass sich die sächsische Regierung nahezu restlos an die Wünsche der Kommunistischen Partei gebunden habe. Das abgegebene Werturteil über die Reichswehr verlange eine scharfe Erwiderung des Reichswehrministers. Ende Mai reiste Gessler zu einer Aussprache mit Zeigner nach Dresden. Man kam überein, die bisherigen Beschwerden als erledigt zu betrachten und künftige zuerst an die betroffene Stelle zu richten, statt sie in die Öffentlichkeit zu tragen. Doch damit war der Streit nicht beigelegt. Vor allem der Aufbau der Abwehrorganisationen, der sogenannten proletarischen Hundertschaften, sorgte für neuen Konfliktstoff. Während sie im Mai in Preußen durch Innenminister Severing verboten wurden, erfreuten sie sich in Sachsen einer wohlwollenden Duldung, wenn nicht gar direkten Förderung durch die Regierung. Mitglieder waren neben Kommunisten auch Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Die politische Führung lag zumeist in den Händen der KPD. In der Regel verfügten die Hundertschaften nicht über Schusswaffen, sondern nur über Gummiknüppel. Mitte Juni beschwerten sich Vertreter des Verbandes Sächsischer Industrieller in Berlin über die Zustände in Sachsen, insbesondere über das Auftreten der proletarischen Hundertschaften. Sie übten bei allen Verhandlungen zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern einen Terror der Straße aus, organisierten Demonstrationen und stellten unerfüllbare Forderungen auf. Die Folge sei, dass keine Aufträge mehr nach Sachsen vergeben würden. Mochten solche Berichte auch übertrieben sein, verfehlten sie doch nicht ihre Wirkung auf Reichsregierung und Reichswehr. Innenminister Oeser wollte zwar von einem Einsatz des Militärs gegen Sachsen noch nichts wissen, sollte sich aber die Situation verschärfen, müsse man selbstverständlich durchgreifen. Major Kurt von Schleicher, der den Reichswehrminister vertrat, beruhigte die sächsischen Industriellen, was die Bewaffnung der proletarischen Hundertschaften betraf. Auch er ließ aber keinen Zweifel daran, dass im Ernstfall durch Einsatz der bewaffneten Macht jederzeit in Kürze die Ordnung wiederhergestellt werden könne. Ministerpräsident Zeigner trug wenig dazu bei, die Lage zu entspannen. Am 16. Juni hielt er auf einer SPD-Fraktionstagung in Planitz bei Zwickau eine Rede, die in bürgerlichen Kreisen als Provokation empfunden wurde. Er bekräftigte seine Vorwürfe gegen die Reichswehr, bezichtigte die Großindustrie korrupter Praktiken im Ruhrkampf und richtete scharfe Angriffe auch gegen die Regierung Kuno, die auf ganzer Linie bankrott sei. Ein wegen dieser Rede im Sächsischen Landtag eingebrachter Misstrauensantrag der bürgerlichen Parteien wurde mit den Stimmen der Sozialdemokraten und Kommunisten abgelehnt. Kuno rief Zeigner nach Berlin und drohte mit strafrechtlichen Konsequenzen, sollte er weiter, ohne Rücksicht auf gewisse Interessen des Reichs, vorgehen. Auch wenn der sächsische Ministerpräsident versuchte, die aufgeregten Wogen zu glätten, über seine nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Rede sei falsch berichtet worden, blieb eine schwere Verstimmung zurück. Am 7. August legte Zeigner in einer Rede in Leipzig nach. Erneut stellte er die republikanische Zuverlässigkeit der Reichswehr in Frage. Er kritisierte das undurchsichtige Verhalten der Reichsregierung gegenüber den Geheimorganisationen von rechts und forderte die SPD auf, sich in schärfster Weise von der Regierung Kuno zu distanzieren. Nun war auch Reichspräsident Ebert mit seiner Geduld am Ende. Es sei an der Zeit, mit dem sächsischen Ministerpräsidenten eine ernste und entschiedene Sprache zu führen. Reichswehrminister Geßler nahm die Rede Zeigners zum Anlass, um eine Teilnahme der Reichswehr an der am 11. August stattfindenden Verfassungsfeier in Dresden zu untersagen. Außerdem sollten die Offiziere des Wehrkreiskommandos künftig jeden weiteren Verkehr mit der sächsischen Regierung vermeiden. Als Redner zur Feier im Dresdner Opernhaus hatte die sächsische Regierung den Schriftsteller Heinrich Mann bestimmt, der sich bei den Rechten besonders verhasst gemacht hatte, seit er in seinem 1918 veröffentlichten Roman »Der Untertan« der wilhelminischen Gesellschaft einen entlarvenden Spiegel vorgehalten hatte. Viktor Klemperer beobachtete von einer Loge des dritten Ranges die Zeremonie. Beethoven Musik vor und nach der Rede, die Heinrich Mann auf der Bühne hielt. Grüne Bäume, violette Tuchwände, rote Schleife am Rednerpult. Ich konnte den Mann nicht erkennen, kleines dunkles Schnurrbärtchen, sonst glattes Gesicht. Er las mit gedämpfter, sehr deutlicher Stimme vom Blatt, nur wenige Male sprach er ein paar Sätze frei, auch sie gedämpft. Aber aus der Gedämpftheit sprach eine furchtbare Erbitterung und Verbitterung. Tatsächlich machte Heinrich Mann aus seiner tiefen Enttäuschung über die Entwicklung seit 1918 keinen Hehl. Alles, was die Weimarer Verfassung an Freiheitsversprechen enthalte, werde durch die antirepublikanischen Kräfte in Reichswehr und Großindustrie zunehmend bedroht. In deutlicher Anspielung auf die gegen die sächsische Regierung gerichteten Drohungen mit dem Einsatz des Militärs fragte man, soll die Reichsexekutive vielleicht vorbereitet werden gegen solche Regierungen, die den Staat als freien Volksstaat verstehen möchten? Nach Bildung der Regierung der Großen Koalition schienen sich die Beziehungen zwischen Sachsen und Berlin zunächst zu entspannen. Am 17. August, nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt, empfing Stresemann den sächsischen Ministerpräsidenten zu einer Aussprache. Nach dem anschließend veröffentlichten Kommuniqué bekräftigte Zeigner bei dieser Gelegenheit den festen Willen der sächsischen Regierung, Ruhe und Ordnung im Lande aufrechtzuerhalten. Um die Lage zu beruhigen, sollte künftig davon abgesehen werden, die Differenzen mit dem Reichswehrministerium zu politischen Zwecken aufzubauschen. Am Ende hieß es: Im Ganzen stellte der Reichskanzler die volle Zustimmung des sächsischen Ministerpräsidenten dazu fest, im Zusammenwirken mit der Reichsregierung die Grundlagen der heutigen Staatsordnung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen. In einer weiteren Unterredung am 22. August versprach Stresemann, auf den ihm seit seiner vormaligen Tätigkeit als Syndikus gut bekannten Verband sächsischer Industrieller einzuwirken, von einer Weiterführung des Kampfes gegen das Ministerium Zeigner Abstand zu nehmen. Der sächsische Ministerpräsident seinerseits signalisierte seine Bereitschaft, auf eine ähnliche politische Konstellation hinzusteuern wie im Reich und in Preußen, also auch in Sachsen eine große Koalition zu bilden, was von Stresemann lebhaft begrüßt wurde. Allerdings bezweifelten politische Beobachter in Sachsen die Ernsthaftigkeit dieser Offerte. So glaubte der Generalsekretär der sächsischen DVP, Johannes Diekmann, den Reichskanzler warnen zu müssen, dass es sich um ein reines Täuschungsmanöver handle. Der sächsische Ministerpräsident habe sich zwar in Gesprächen unter vier Augen stets als ein Mann gegeben, der unter dem kommunistischen Druck selbst schwer leidet und eine Änderung des jetzigen Zustands in der Richtung eines Zusammenwirkens mit den Bürgerlichen anstrebt. In Wirklichkeit aber habe er gar nicht die Absicht, dies zu tun, weil er in einer Art pathologischem Hörigkeitsverhältnis zu den Kommunisten stehe. Auch Reichswehrminister Geßler blieb bei seiner unversöhnlichen Haltung. Am 22. August, also am selben Tag, an dem Stresemann Zeigner zu einer Aussprache empfing, legte er dem Reichskanzler eine Denkschrift vor, in der er die Auseinandersetzungen zwischen seinem Ministerium und dem sächsischen Ministerpräsidenten Revue passieren ließ und damit drohte, das gesamte Material der Öffentlichkeit zu übergeben. Man sei jetzt an einem Punkt angelangt, wo die gegenseitigen Beziehungen nur durch eine vollständige Änderung des Verhaltens der sächsischen Regierung und durch öffentliche Zurücknahme ihrer Beschuldigungen gegen die Reichswehr wieder in normale Bahnen gelenkt werden könnten. Unter den gegebenen Verhältnissen müsse er selbst jeden Verkehr mit der Regierung Zeigner ablehnen und könne ihn auch den ihm unterstellten Behörden nicht zumuten. Außerdem bat Geßler den Reichskanzler zu prüfen, ob die Leipziger Rede Zeigners vom 7. August nicht die Eröffnung eines Verfahrens wegen Landesverrats notwendig mache. Doch Stresemann glaubte immer noch, den unerquicklichen Streit bald beilegen zu können, wie er am 7. September im Reichsrat für auswärtige Angelegenheiten ausführte. Und auch Zeigner, der an der Sitzung teilnahm, zeigte sich wiederum entgegenkommend. Doch kaum war er in Dresden zurück, richtete er erneut heftige Angriffe gegen Geßler, mehr noch. Er gab vertrauliche Mitteilungen Stresemanns über die Beendigung des Ruhrkonflikts preis. Damit war auch für den Reichskanzler das Maß voll. In der Kabinettssitzung am 10. September missbilligte er das Verhalten Zeigners aufs Schärfste. Dadurch werde die verantwortliche Leitung der Reichspolitik unmöglich gemacht. Die Beziehungen zwischen der Reichsregierung und Sachsen hatten einen neuen Tiefpunkt erreicht. In dieser Situation schaltete sich der thüringische Ministerpräsident August Fröhlich ein, der seit Herbst 1921 einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung vorstand. Wie im Nachbarland Sachsen hatten auch in Thüringen im Frühjahr 1923 Verhandlungen mit den Kommunisten über die Bildung einer Koalition stattgefunden. Sie waren jedoch abgebrochen worden, weil die Bedingungen, die die KPD für den Eintritt in die Regierung stellte, der SPD als nicht annehmbar erschienen. Am 10. September wandte sich Fröhlich an Reichspräsident Ebert mit der Bitte um Vermittlung im Streit zwischen Zeigner und der Reichsregierung. Er schlug vor, die Ministerpräsidenten der Länder, die sich bislang für die Deutsche Republik besonders eingesetzt hatten, allesamt Sozialdemokraten, zu einer Aussprache nach Berlin einzuladen. Doch bereits einen Tag später, am 11. September, wurde dem Kabinett Fröhlich durch einen von den bürgerlichen Fraktionen im Weimarer Parlament gestellten und von der KPD unterstützten Antrag das Misstrauen ausgesprochen. Deshalb antwortete Ebert, als ihm die Anregung Fröhlichs am 12. September vorgelegt wurde, dass erst die Neubildung der thüringischen Regierung erfolgen müsse. Tatsächlich kam es nicht dazu, weil der Antrag der bürgerlichen Parteien auf Auflösung des Landtags und Neuwahlen von den Kommunisten nicht unterstützt wurde. So führte Fröhlich die Geschäfte seines Minderheitskabinetts vorerst weiter. Das Treffen der Ministerpräsidenten fand nicht statt. Stattdessen lud Stresemann die Kontrahenten Geßler und Zeigner zu einer Aussprache, an der neben einigen Ministern auch die SPD-Vorsitzenden Otto Wels und Arthur Crispin sowie der preußische Innenminister Severing teilnahmen. Soweit das nur stichwortartig geführte Protokoll erkennen lässt, endete auch dieser Vermittlungsversuch ziemlich fruchtlos. Beide Seiten ergingen sich in heftigen gegenseitigen Vorwürfen, und das Einzige, worauf man sich schließlich verständigte, war eine öffentliche Erklärung Geßlers, dass die Reichswehr keine Beziehungen zu verfassungsfeindlichen Organisationen unterhalte. In seinem Aufruf vom 14. September spielte Geßler das Ausmaß der Zusammenarbeit der Reichswehr mit rechtsradikalen, paramilitärischen Verbänden herunter. Derartige Verbindungen seien durch klare Befehle längst verboten und dort, wo sie in Einzelfällen wirklich einmal bestanden hätten, längst gelöst worden. Ich bin überzeugt, dass auch in den kommenden schweren Zeiten die Ehre des deutschen Soldaten blank bleibt. Unterdessen geriet Stresemann immer stärker unter den Druck seiner eigenen Partei. In der Fraktionssitzung der DVP am 12. September bezeichnete der Abgeordnete Siegfried von Kardorff das Auftreten Zeigners als überaus peinlich. Man müsse in Sachsen Schluss machen, gegebenenfalls den Belagerungszustand verhängen. Franz Brüninghaus, der Abgeordnete aus dem Wahlkreis Chemnitz-Zwickau, behauptete, dass die Bürger Sachsens vogelfrei seien. Wenn die Regierung nicht energisch eingreift, werden wir in Kürze in Sachsen und Thüringen den Kommunismus haben. Und Hugo Stinnes forderte knapp und eindeutig, Sachsen und Thüringen exekutieren. Kein Tag darf verloren gehen, sonst wird die Straße, das Kabinett Stresemann stürzen. Doch noch widersetzte sich Stresemann dem Drängen. Die Reichsexekution gegen ein Land müsse bis zum letzten Augenblick aufgespart werden. Wenn notwendig, werde er aber die ganze Macht des Staates rücksichtslos einzusetzen wissen. Der Reichskanzler stand vor einem schwierigen Spagat. Weder wollte er wegen der sächsischen Frage die Sozialdemokratie vor den Kopf stoßen und damit die Große Koalition aufs Spiel setzen, noch sich von den Kritikern in seiner eigenen Partei Untätigkeit vorwerfen lassen, und schon gar nicht wollte er einen Konflikt mit Gessler und der Reichswehr riskieren, auf deren Loyalität er angewiesen war. Mit der Verhängung des Ausnahmezustands über das Reich am 27. September ging die vollziehende Gewalt auf den Reichswehrminister über. Dieser übertrug die Befugnisse für Sachsen auf General Alfred Müller, den Befehlshaber des Wehrkreises IV, und für Thüringen auf den ehemaligen preußischen Kriegsminister General Walter Reinhardt, den Befehlshaber des Wehrkreises V. Damit spitzten sich die Konflikte zwischen Landesregierung und Militär auch in Thüringen zu. Als erste Maßnahme verfügte Reinhardt am 28. September ein Verbot aller öffentlichen Versammlungen und Umzüge, verbunden mit der Drohung, jeden Versuch, die öffentliche Ruhe und Ordnung zu stören, rigoros zu unterdrücken. General Müller in Sachsen ordnete darüber hinaus an, dass Offiziere der Reichswehr polizeiliche Funktionen ausüben konnten und Flugblätter und neue Zeitungen einer Genehmigung des Militärbefehlshabers bedurften. Gessler nutzte die neu gewonnene Machtposition, um auf ein schärferes Vorgehen gegen Sachsen zu drängen. Bereits in der ersten Sitzung des zweiten Kabinetts Stresemann am Mittag des 6. Oktober verlangte er, die bevorstehende Sitzung des Sächsischen Landtags zu unterbinden, weil dort auf kommunistischen Antrag hin die undurchsichtige Rolle der Reichswehr erörtert und die Forderung nach Rücktritt des Reichswehrministers gestellt werden sollte. Die drei sozialdemokratischen Minister wiesen jedoch ein Einschreiten gegen das Landesparlament zurück, weil es dafür keine rechtliche Handhabe gebe. Auch politisch sei es höchst bedenklich, gegen Sachsen Härte zu demonstrieren, während man gleichzeitig das unbotmäßige Bayern mit Samthandschuhen anfasse. Gessler drohte daraufhin mit seinem Rücktritt. Ja, er kündigte an, in diesem Fall für die Haltung der Reichswehr keine Gewähr übernehmen zu können. In der abendlichen Sitzung des Kabinetts am 6. Oktober ging Gessler noch einen Schritt weiter. Ganz unverblümt forderte er nun, die sächsische Regierung abzusetzen und einen Reichskommissar zu bestellen. Die Reichsexekution müsse gegen Sachsen angewendet werden. Stresemann hielt den Zeitpunkt noch nicht für gekommen. Man müsse erst einmal abwarten, was der sächsische Landtag beschließe, gleichzeitig aber darauf vorbereitet sein, die schärfsten Maßnahmen zu ergreifen. Justizminister Radbruch pflichtete ihm bei, man dürfe nicht das Präveniere spielen, und Innenminister Sollmann gab der Kabinettsrunde bekannt, dass die Stellung Zeigners bereits erschüttert sei, man also auch ohne Reichsexekution zum Ziel gelangen könne. Am Ende erklärte sich Gessler damit einverstanden, vor den Landtagsverhandlungen nichts zu unternehmen. Danach aber müsse man die letzten Konsequenzen ziehen. So deutlich wie in den Tagen des Kapp-Lüttwitz-Putsches vom März 1920 zeigte sich hier ein grundlegendes Strukturproblem der Weimarer Republik, dass auf die Reichswehr kein Verlass war. Wenn etwas gegen rechte Regierungen wie die in Bayern unternommen werden sollte, konnte die politische Führung nicht mit der Unterstützung der bewaffneten Macht rechnen. Wenn es gegen linke Regierungen wie die in Sachsen ging, musste die Reichswehr gar nicht erst gebeten werden, ja, sie war kaum zu bremsen in ihrem Aktionsdrang. Die Entwicklung in Sachsen spielte Gessler in die Karten. Am 5. Oktober erklärte die KPD, der Direktive des Generalsekretärs der Komintern Sinowjew folgend, ihre Bereitschaft, in die sächsische Regierung einzutreten. 5 Tage später waren die Verhandlungen über die Bildung einer sozialdemokratisch-kommunistischen Regierung abgeschlossen. Mit dem Finanzminister Paul Böttcher und dem Wirtschaftsminister Fritz Heckert besetzten die Kommunisten 2 Schlüsselressorts. Außerdem wurde der KPD-Vorsitzende Heinrich Brandler Leiter der sächsischen Staatskanzlei. In der Koalitionsvereinbarung wurde unter anderem der verstärkte Ausbau und die Bewaffnung der proletarischen Hundertschaften sowie die Bildung eines mitteldeutschen Abwehrblocks Sachsen-Thüringen zur Abwehr des bayerisch-faschistischen Angriffs gefordert. In seiner Regierungserklärung vom 12. Oktober nannte Zeigner das umgebildete Kabinett eine Regierung der republikanischen und proletarischen Verteidigung, deren Hauptaufgabe darin bestehe, die Gefahr einer großkapitalistischen Militärdiktatur zu bannen. Auch in Thüringen verständigten sich SPD und KPD auf ein gemeinsames Regierungsprogramm. Am 16. Oktober traten die Kommunisten in das Kabinett Fröhlich ein, wo ihnen mit Albin Teller als Wirtschafts- und Karl Korsch als Justizminister ebenfalls zwei wichtige Ressorts zufielen. Einige Tage später verlas Fröhlich im Landtag eine Erklärung, in der er auf die besondere Situation Thüringens aufmerksam machte. Es grenze an Bayern, des Landes also, in dem die Gegner der Republik faktisch die Staatsgewalt besäßen und sich darauf vorbereiteten, den Marsch auf Berlin anzutreten. Das aber würde den offenen, blutigen Bürgerkrieg und den Zerfall der Reichseinheit bedeuten. Demgegenüber betonte der thüringische Ministerpräsident die unverbrüchliche Treue seines Landes zur Einheit des Reiches und zur Deutschen Republik. Mit der Bildung der Einheitsfrontregierungen in Sachsen und Thüringen trat der Konflikt in eine entscheidende Phase. Zwar waren sie strikt legal auf parlamentarischem Wege zustande gekommen, und weder Zeigner noch Fröhlich ließen es, anders als Generalstaatskommissar von K. in Bayern, an Loyalitätsbekenntnissen zur Reichsregierung fehlen. Aber in Berlin war man überzeugt, dass die Kommunisten weitergehende revolutionäre Ziele verfolgten. Genauere Informationen über das, was in Moskau im August-September 1923 im Blick auf einen deutschen Oktober beschlossen worden war, lagen nicht vor. Doch der Reichskommissar für die Überwachung der öffentlichen Ordnung, Hermann Emil Künzer, glaubte fest daran, dass der Eintritt der Kommunisten in die Regierungen von Sachsen und Thüringen nur das Sprungbrett sein sollte für einen gewaltsamen Umsturzversuch auf Reichsebene. Die gesamte Partei befinde sich in zurzeit höchster Alarmbereitschaft. Die Gefahr ging in den Augen Künzers von den proletarischen Hundertschaften aus. »Ihre Organisation ist eine durchaus militärische. Es wird möglichste Bewaffnung angestrebt und ein militärischer Nachrichten- und Kurierdienst ist vorbereitet. Sie sind für die Durchführung des bewaffneten offenen Aufstands in erster Linie bestimmt.« General Müller reagierte prompt. Am 13. Oktober ordnete er die Auflösung der proletarischen Hundertschaften und anderer ähnlicher Organisationen an, mit der Begründung, dass durch sie der Terror einer gewalttätigen Minderheit über die große Mehrheit der Bevölkerung ausgeübt werde. Drei Tage später gab er bekannt, dass die gesamte sächsische Polizei der unmittelbaren Befehlsgewalt der Reichswehr unterstellt sei. Das war bereits ein großer Schritt in Richtung einer völligen Entmachtung der sächsischen Regierung. Doch der General beließ es nicht dabei, sondern versuchte, seinen Kontrahenten mit allen möglichen Mitteln zu provozieren. So wies er Zeigner am 15. Oktober zurecht, weil der es versäumt hatte, vor Plakatierung seiner Regierungserklärung die Genehmigung des Militärbefehlshabers einzuholen. Und am 17. Oktober forderte Müller den sächsischen Ministerpräsidenten in ultimativer Form dazu auf, sich von einer Rede seines Finanzministers Böttcher zu distanzieren, in der dieser von einer Bewaffnung der Arbeiterschaft und dem kommenden proletarischen Befreiungskampf gesprochen hatte. In einem Schreiben an die Reichsregierung vom 17. Oktober legte Zeigner schärfste Verwahrung ein gegen das Verhalten des Generals Müller. Dessen Handhabung des Ausnahmezustands sei geeignet, die Gegensätze zu verschärfen und politische Verwicklungen herbeizuführen. Insbesondere das Verbot der proletarischen Hundertschaften sei eine Kampfansage schärfster Art an die Regierungen der republikanisch gesinnten Länder. Und ebenso müsse sich die Landesregierung dagegen zur Wehr setzen, dass ihr mit der Unterstellung der Polizei unter militärisches Kommando der letzte Rest von Souveränität aus der Hand genommen werde. Nach alledem müsse sich den republiktreuen Teilen der Bevölkerung der Eindruck aufdrängen, dass sich das Vorgehen der Reichswehr in erster Linie gegen Sachsen und die anderen Länder mit sozialistischer Regierung richte, während Bayern gegenüber die größte Zurückhaltung geübt werde. Nachdrücklich forderte Zeigner die Reichsregierung auf, die unhaltbaren Zustände zu beenden und den militärischen Ausnahmezustand aufzuheben. Einen Tag später prangerte Zeigner in einer Rede im Landtag erneut die Zusammenarbeit der Reichswehr mit paramilitärischen Organisationen der Rechten an. Ja, er ging so weit, den französischen General Charles Nollet von der Interalliierten Militärkommission zum Einschreiten gegen die illegalen, gegen den Versailler Vertrag verstoßenden Praktiken aufzufordern. In den Augen der Militärs war dies glatter Landesverrat. Ein Eingreifen in Sachsen war für sie nur noch eine Frage der Zeit. An der sächsischen Grenze wurden Truppen aus verschiedenen Wehrkreisen für einen konzentrischen Einmarsch bereitgestellt. Auch für Stresemann war der Eintritt der Kommunisten in die Regierungen von Sachsen und Thüringen der Grund, um seine bisher auf Ausgleich bedachte Haltung aufzugeben und auf die Linie der Militärs einzuschwenken. Als Innenminister Sollmann am 17. Oktober im Kabinett die Lage in Sachsen zur Sprache brachte und sich insbesondere über das Verhalten des Generals Müller beschwerte, das eine Provokation der gesamten Sozialdemokratie darstelle, entgegnete der Reichskanzler nur kühl, er halte den sächsischen Ministerpräsidenten für einen nicht voll zurechnungsfähigen Menschen. Im Übrigen seien die Eingriffe des Militärbefehlshabers in vollem Einverständnis des Reichspräsidenten erfolgt und sie seien bislang sehr zurückhaltend ausgefallen. Es müsse jetzt scharf durchgegriffen werden, weil sonst die Gefahr bestünde, dass sich die in Sachsen bedrohten Kreise des Bürgertums mit der Bitte um Hilfe an Bayern wendeten. Dass dies den Bürgerkrieg und damit den Zerfall des Reiches bedeute, brauche er nicht besonders auszusprechen. Am 19. Oktober informierte Stresemann seine Kabinettskollegen, dass, um die Rechtssicherheit in Sachsen und Thüringen zu garantieren, Reichswehrtruppen an gewissen Stellen zusammengezogen würden. Hiervon sei eine Einschüchterung der aktionsbereiten radikalen Elemente und eine Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu erwarten. Mit dieser Ankündigung nahm der Reichskanzler bewusst das Risiko eines Ausscheidens der SPD-Minister aus seiner Regierung in Kauf, denn es war abzusehen, dass ein militärisches Eingreifen gegen die Regierungen in Sachsen und Thüringen die Sozialdemokratie einer schweren Zerreißprobe aussetzen musste. Dies war der Stand der Dinge, als am 21. Oktober in Chemnitz eine Arbeiterkonferenz zusammentrat. Nach dem ursprünglichen Aktionsplan hatte die KPD eine Reichskonferenz der Betriebsräte einberufen wollen. Doch dafür blieb nicht mehr genügend Zeit, nachdem am 20. Oktober die ersten Nachrichten über einen unmittelbar bevorstehenden Einmarsch der Reichswehr in Sachsen bekannt geworden waren. Auf der eilends improvisierten Konferenz in Chemnitz, auf der neben Delegierten der KPD, der revolutionären Betriebsräte, der Gewerkschaften und Kontrollausschüsse auch einige SPD-Vertreter teilnahmen, sollten nach den Vorstellungen der Kommunisten die Stimmung in der Arbeiterschaft getestet und, falls das Ergebnis positiv ausfiel, der Generalstreik proklamiert werden, der wiederum das Signal zum Aufstand geben sollte. Hauptredner waren der SPD-Arbeitsminister im Zeigner-Kabinett, Georg Graupe, sowie die kommunistischen Minister Böttcher und Heckert. Alle drei sprachen über die kritische Lebensmittelversorgung, die katastrophale finanzielle Lage und das Elend der Arbeitslosen. In der anschließenden Diskussion wurden auch die Krise in Sachsen und die drohende Militärdiktatur zur Sprache gebracht. Das war für den KPD-Vorsitzenden Brandtler das Signal, um das Wort zu ergreifen und die Versammlung aufzufordern, unverzüglich über die Ausrufung des Generalstreiks abzustimmen. Doch statt begeisterter Zustimmung erntete Brandtler eisiges Schweigen. Arbeitsminister Graupe erklärte, dass er und seine Genossen die Sitzung sofort verlassen würden, falls die Kommunisten auf dem Antrag bestehen sollten. Einige Jahre später erinnerte sich August Thalheimer, neben Brandtler, der führende Kopf der KPD: »In einer wirklich revolutionären, kampfentschlossenen Versammlung hätte ein Sturm der Empörung die Flaumacher weggefegt. Aber das Gegenteil geschah. Die Versammlung beschloss daraufhin, auf den unmittelbaren Aufruf zum Generalstreik zu verzichten und stattdessen eine kleine Kommission zu ernennen, die darüber befinden sollte. Es war dies ein Begräbnis dritter Klasse.« Es war klar zutage getreten, dass sowohl die Komintern als auch die deutschen Kommunisten die Stimmung in der Arbeiterschaft falsch eingeschätzt hatten. Nicht einmal in Sachsen hatten sie ihre Anhänger dazu bewegen können, das Wagnis einer revolutionären Massenaktion einzugehen. Unter diesen Umständen zog die Zentrale der KPD die einzig mögliche Konsequenz. Ohne die Ankunft Karl Radecks abzuwarten, beschloss sie, den Plan eines bewaffneten Aufstands aufzugeben. Kuriere brachen noch am Abend des 21. Oktober von Chemnitz auf, um den KPD-Bezirksleitungen die Nachricht zu überbringen. Radek, der am 22. Oktober in Berlin eintraf, billigte die Entscheidung vorbehaltlos. Die Absicht, die Macht zuerst in Sachsen zu ergreifen, um sie danach auf die übrigen Gebiete des Reichs auszudehnen, habe sich als völlige Illusion erwiesen, berichtete er nach Moskau. Derselbe Mann, der noch einige Wochen zuvor die Aussichten auf eine proletarische Revolution in Deutschland trotz mancher Zweifel als günstig beurteilt hatte, bezeichnete nun die Rede davon, dass die Proklamation eines Generalstreiks den bewaffneten Aufstand hätte auslösen können, als reine Phrasendrescherei. Der Beschluss der KPD-Zentrale, den deutschen Oktober abzusagen, wurde allgemein befolgt, bis auf eine Ausnahme. In Hamburg setzte am 23. Oktober ein bewaffneter Aufstand ein. Wie es dazu kam, ist nie ganz eindeutig geklärt worden. Eine Hypothese geht von einer Panne aus. Die Weisung der Zentrale sei durch eine Reihe unglücklicher Umstände nicht rechtzeitig nach Hamburg gelangt. Eine andere Hypothese besagt, dass die Hamburger Parteileitung sich bewusst über den Chemnitzer Beschluss hinweggesetzt habe, um mit der Aktion ein Fanal zu setzen für die revolutionäre Erhebung im ganzen Reich. Wie auch immer, am Abend des 22. Oktober trat die Leitung des KPD-Oberbezirks Nordwest unter Ernst Thälmann, dem Hamburger KPD-Vorsitzenden, zusammen und beschloss, am Morgen des kommenden Tages loszuschlagen. Da die Bewaffnung der Kampftrupps ganz unzureichend war, sie besaßen gerade einmal 19 Gewehre und 27 Pistolen, sollten zunächst die Polizeiwachen in den Vororten überfallen werden, um die notwendigen Waffen zu beschaffen. Danach sollten sich die Aufständischen in das Zentrum Hamburgs begeben und strategisch wichtige Punkte besetzen. Am 23. Oktober, pünktlich um 5 Uhr morgens, begannen die einzelnen Kampfgruppen den Sturm auf die Polizeiwachen. Von 26 Wachen, die überfallen wurden, konnten 17 überwältigt werden. Den Polizeibeamten wurden Waffen und Munition abgenommen und sie wurden, soweit sie keinen Widerstand leisteten, freigelassen. Die Hamburger Polizeiführung wurde, obwohl ihr Warnungen zugegangen waren, vom Beginn des Aufstands überrascht. Doch sie fing sich rasch und leitete bereits am Vormittag des 23. Oktober Gegenmaßnahmen ein. Die heftigsten Kämpfe entbrannten in Barmbek, einem traditionell roten Stadtteil. Hier stießen die Aufständischen auf viele Sympathien unter den Einwohnern. In fieberhafter Eile wurden Barrikaden errichtet, 58 allein im südlichen Distrikt. Frauen und Kinder halfen mit. Die Barrikaden wuchsen wie aus der Erde, vermehrten sich mit unglaublicher Schnelligkeit, schrieb die russische Revolutionärin Larissa Reisner, die Geliebte Karl Radecks, in ihrer Reportage über die Hamburger Ereignisse. Bis zum Abend gelang es den Ordnungskräften nicht, den Aufruhr in Barmbek niederzuschlagen. Polizeioberst Danner befahl daraufhin, den Kampf über Nacht einzustellen. Einen besonderen Verlauf nahm der Aufstand in Schiffbeek, einem östlichen Arbeitervorort. Hier begnügten sich die Kommunisten nicht damit, die Polizeiwachen auszuschalten, sie trafen auch Vorbereitungen für die Ausrufung einer Räterepublik. Ein provisorischer Vollzugsausschuss setzte den Magistrat ab und wandte sich mit einem Aufruf an die Bevölkerung, in dem Plünderern die Todesstrafe angedroht und alle wehrfähigen Arbeiter aufgefordert wurden, sich für den proletarischen Selbstschutz zur Verfügung zu stellen. Arbeitsbrüder, der Sieg ist unser. Nun gilt es, das Errungene zu verteidigen und auszubauen. In Schiffbeek konnten sich die Aufständischen 2 Tage lang behaupten. Erst als die Kämpfe in Barmbek beendet waren, rückte hier am Nachmittag des 24. Oktober ein starkes Polizeiaufgebot ein. Im Laufe desselben Tages beschloss die KPD-Leitung, den Kampf abzubrechen und zum geordneten Rückzug aufzurufen. Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass die Aufständischen, allem Opfermut zum Trotz, den überlegenen Polizeikräften nicht gewachsen waren. Noch schwerer wog, dass der Aufstand isoliert geblieben war. Obwohl sich Werft- und Hafenarbeiter seit dem 20. Oktober im Streik befanden, war es nicht gelungen, sie in die Kämpfe mit einzubeziehen. Enttäuscht musste der militärische Leiter bei der Zentrale der KPD, Waldemar Rose, der am 24. Oktober in Hamburg eintraf, feststellen, dass sich in der Hansestadt keine Massenaktion, sondern ein Putsch ereignet hatte. Die Arbeiter Hamburgs, im Ganzen genommen, reagierten nicht mit dem Generalstreik auf den Aufstand. So zeigte sich auch in Hamburg, dass die Annahme, die Situation sei reif für eine proletarische Erhebung, auf einer Fehleinschätzung beruhte. Während der Kämpfe waren 24 Kommunisten und 17 Polizisten zu Tode gekommen, zahlreiche weitere verletzt worden. Noch größer war die Zahl der Opfer unter denen, die beim Barrikadenbau geholfen und auf die Polizisten das Feuer eröffnet hatten. Mindestens 61 Menschen, darunter auch zahlreiche Frauen, hatten ihr Leben verloren. Mit dem Hamburger Aufstand endete das letzte Kapitel des Deutschen Oktober. In Moskau suchte man nach einem Sündenbock für das Desaster und er war rasch gefunden. In einem Schreiben vom 5. Oktober warf das EKKI der KPD-Führung vor, die Lage in Deutschland bewusst falsch dargestellt zu haben. Für uns ist es jetzt schon vollständig klar, dass eure Mitteilungen in Moskau über den Grad der organisatorischen und technischen Vorbereitung, insbesondere der Bewaffnung, unerhört übertrieben waren. Davon, dass man selbst die revolutionäre Situation auf groteske Weise übertrieben und die deutschen Genossen erst zu ihrem Abenteuer verleitet hatte, war keine Rede mehr. Die Troika an der Spitze der sowjetischen KP, Stalin, Sinowjew, Kamenev, nutzten die Kritik an der als opportunistisch bezeichneten rechten Brandlergruppe, um zugleich gegen Trotzki und seine Anhänger vorzugehen. Der Streit über die Ursachen der Oktoberniederlage wurde so verknüpft mit den Fraktionskämpfen in der sowjetischen Führung. Aus diesen Auseinandersetzungen sollte Stalin als Sieger hervorgehen. Er und seine Gefolgsleute in der Komintern sorgten dafür, dass die alte Führung der KPD abgelöst und durch eine neue ersetzt wurde, in der die Partei Linke, Ruth Fischer, Arkadi Maslow, Ernst Thälmann, den Ton angab. Thälmanns Ruf hatte durch die Ereignisse vom Oktober 1923 nicht gelitten. Im Gegenteil. Um den kläglichen Hamburger Aufstand bildete sich bald eine glorifizierende Legende, in deren Mittelpunkt Thälmann als der strahlende Held und hervorragende Führer des Hamburger Proletariats stand. Am 22. Oktober, einen Tag nach der Chemnitzer Konferenz, rollten Eisenbahnzüge, voll besetzt mit Reichswehrtruppen, aus allen Teilen Deutschlands über die sächsische Grenze. Bald standen 60.000 zum Kampf gerüstete Soldaten im Land. Sachsen ist mit Reichswehr überschwemmt. In zahllosen Trupps von 6 bis 8 Mann patrouilliert scharf bewaffnetes, von Württemberg und Mecklenburg eingerücktes Militär durch die Straßen, beobachtete Thea Sternheim in Dresden. In Meißen, Pirna, Freital, Chemnitz und anderen Orten kam es zu Zusammenstößen mit der Zivilbevölkerung. Der schwerste Zwischenfall ereignete sich am 27. Oktober in Freiberg am Fuße des Erzgebirges. Hier eröffneten Soldaten das Feuer auf Demonstranten. 23 Tote und 21 Verletzte waren zu beklagen. Willkürliche Verhaftungen und Misshandlungen von Gefangenen waren an der Tagesordnung. Wer vorige Woche in sächsischen Städten die dumpfe, verzweifelte, machtlose Wut auf den Gesichtern und in Gesprächen der Arbeiter miterlebt hat, dazu den festlichen, manchmal auch blutigen Einzug der Reichswehr, die grausig lächerlichen amtlichen Heeresberichte des Wehrkreiskommandos in Dresden, das Blutbad in Freiberg und die hämische Freude aller ordnungsliebenden Bürger, der ist von jeder Illusion über die Deutsche Republik der Gegenwart für immer geheilt, schrieb der Berichterstatter der Weltbühne. Die sächsische Regierung legte am 25. Oktober über ihren Gesandten in Berlin, Georg Gradnauer, Beschwerde gegen den Einmarsch der Reichswehr ein. Doch erst 2 Tage später befasste sich das Kabinett wieder mit dem sächsischen Problem. Reichswehrminister Geßler nahm die Zusammenstöße zwischen Militär und Demonstranten zum Vorwand, um nun die längst ins Auge gefasste Einsetzung eines Reichskommissars in Sachsen zu fordern, der die Staatsgewalt bis zur Bildung einer neuen Regierung ohne Kommunisten ausüben sollte. Geschehe dies nicht, würde die Lage der Reichswehr unerträglich werden. Justizminister Radbruch widersprach aus verfassungsrechtlichen Gründen. Nach den Bestimmungen von Artikel 48 der Reichsverfassung sei es nicht zulässig, eine Landesregierung einfach abzusetzen. Im Übrigen habe sich die Reichswehr durch ihr martialisches Auftreten die entstandene Lage selbst zuzuschreiben. Innenminister Sollmann wiederum äußerte Zweifel, ob, falls im Sinne Geßlers vorgegangen werde, die Große Koalition im Reich Bestand haben könne. Ein einseitiges Vorgehen gegen Sachsen werde von der Mehrheit der Arbeiter nicht verstanden und auch von den sozialdemokratischen Abgeordneten nicht gebilligt werden. Der Reichskanzler schlug sich jedoch ganz auf die Seite Geßlers. Eine Regierung mit kommunistischen Ministern könne er als verfassungsmäßig nicht anerkennen. Wenn er im selben Atemzug erklärte, dass eine Wiederherstellung verfassungsmäßiger Zustände in Sachsen die Stellung des Reichs gegenüber Bayern erheblich verstärken würde, ließ er sein eigentliches Motiv erkennen. Von einem scharfen Durchgreifen gegen die Linksregierung in Sachsen erhoffte er sich, zu einem Modus vivendi mit dem K-Regime in München zu gelangen. Unterstützung fand Stresemann nicht nur bei den bürgerlichen Kabinettsmitgliedern, die sich für ein energisches Vorgehen gegen den unerträglichen Terror von links aussprachen, sondern auch bei Otto Meißner, dem Ministerialdirektor in der Präsidialkanzlei, den Geßler als Sachverständigen in die Ministerrunde eingeführt hatte, um eventuelle verfassungsrechtliche Bedenken aus dem Weg zu räumen. Der vertraute Eberts erklärte nun kurzerhand alle Maßnahmen für verfassungskonform, die der Reichspräsident oder der Inhaber der vollziehenden Gewalt für notwendig erachteten, um Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Die SPD-Minister erbaten daraufhin eine Unterbrechung der Sitzung, damit sie die Sache noch einmal überdenken und mit ihren Parteifreunden beraten könnten. Nach Wiederbeginn der Sitzung teilte der Vizekanzler und Reichsminister für Wiederaufbau, Robert Schmidt, das Ergebnis der internen Beratungen mit. Die Sozialdemokraten lehnten es ab, eine Landesregierung abzusetzen, die sich auf eine parlamentarische Mehrheit stützen konnte und auf verfassungsmäßigem Wege zustande gekommen war. Stattdessen sollte der Versuch gemacht werden, Ministerpräsident Zeigner zum freiwilligen Rücktritt zu bewegen. Gehe er darauf nicht ein, so sollte das Kabinett freie Hand haben, alle erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen. In dieselbe Richtung ging nun auch ein Vermittlungsvorschlag, den Meißner im Auftrag des Reichspräsidenten präsentierte. Der Reichskanzler sollte einen Brief an Zeigner schreiben und ihn zum Rücktritt auffordern, wobei für die Antwort eine möglichst kurze Frist zu setzen sei. Gleichzeitig sollte der Inhaber der vollziehenden Gewalt, der Reichswehrminister, alles Notwendige vorbereiten, um im Falle einer unbefriedigenden Antwort aus Dresden die Übernahme der Regierung durch einen Staatskommissar in die Wege zu leiten. Geßler zeigte sich zwar ungehalten über die Verzögerung, stimmte aber, da er sich dem Rate des Reichspräsidenten nicht entziehen könne, dem Vorschlag zu. Der Inhalt des Briefes an Zeigner wurde in groben Zügen festgelegt, ohne dass die SPD-Minister darauf bestanden, ihn vor der Absendung noch einmal vorgelegt zu bekommen. Radbruch bat lediglich darum, die begleitende Pressemitteilung möglichst zurückhaltend zu formulieren, um die Lage der Sozialdemokratie nicht noch zusätzlich zu erschweren. In seinem Schreiben an Zeigner, das noch am 27. Oktober herausging, ließ Stresemann alle diplomatischen Rücksichtnahmen fallen. In äußerst schroffem Ton forderte er den sächsischen Ministerpräsidenten auf, ihm den Rücktritt der Regierung noch im Laufe des nächsten Tages zur Kenntnis zu geben. Sollte die Neubildung der Regierung ohne Beteiligung kommunistischer Minister nicht sofort in die Wege geleitet werden, würde der Inhaber der vollziehenden Gewalt einen Reichskommissar einsetzen, der die Verwaltung des Landes bis zur Wiederherstellung verfassungsmäßiger Zustände in die Hand nehmen würde. Zur Begründung verwies der Reichskanzler auf die Propaganda der KPD, insbesondere auf die Rede Brandlers in Chemnitz am 21. Oktober, in der zum gewaltsamen Umsturz der Reichsverfassung aufgerufen worden sei. Um die Reichsexekution noch in letzter Minute zu verhindern, begab sich eine Abordnung der SPD, darunter die Minister Schmidt und Radbruch, der frühere Finanzminister Hilferding sowie das Vorstandsmitglied Wilhelm Dittmann und der sächsische Gesandte in Berlin Gradnauer nach Dresden, um Zeigner zum Einlenken zu bewegen. Der sächsische Ministerpräsident war inzwischen selbst zur Überzeugung gelangt, dass das Experiment einer Einheitsfrontregierung in Sachsen aufgrund des äußeren Drucks, aber auch wegen der Alleingänge der kommunistischen Minister gescheitert war. In den Beratungen mit den Berliner Abgesandten am 28. Oktober erklärte er sich bereit, nicht nur die Zusammenarbeit mit den Kommunisten aufzukündigen, sondern am 30. Oktober im Landtag zugleich seine eigene Demission bekannt zu geben. Doch im Landesarbeitsausschuss der sächsischen SPD und bei einer Mehrheit ihrer Landtagsfraktion war die Empörung über Stresemanns Ultimatum so groß, dass sie der Empfehlung des Ministerpräsidenten nicht folgten. So blieb Zeigner nichts anderes übrig, als in seiner Antwort das Verlangen der Reichsregierung als verfassungsrechtlich unzulässig zurückzuweisen. Nur der sächsische Landtag ist legitimiert, die sächsische Regierung abzuberufen. Solange das nicht geschieht, wird die sächsische Regierung auf ihrem Posten ausharren. Bevor Zeigners Antwort in Berlin eintraf, erfuhr Stresemann durch eine offiziöse Pressemitteilung aus Dresden von der Ablehnung seines Ultimatums. Auf der Stelle ließ er bekannt geben, dass die Reichsregierung entschlossen sei, einen Reichskommissar in Sachsen einzusetzen. Noch am späten Abend unterrichtete er Radbruch, Hilferding und Gradnauer, die gerade aus Dresden zurückgekehrt waren, von seinem Entschluss. Offenbar waren der SPD-Führung inzwischen Bedenken gekommen, ob man Stresemann am Vortag nicht zu weit entgegengekommen war, und so baten die drei SPD-Vertreter darum, dass der Reichskommissar keine Maßnahmen treffe, ehe man im Kabinett darüber gesprochen habe. Doch der Reichskanzler machte deutlich, dass er nicht mehr gewillt war, irgendwelche Rücksichten auf den sozialdemokratischen Koalitionspartner zu nehmen. Alle Weiterungen in der sächsischen Affäre, erklärte er brüsk, ergeben sich aus seinem Schreiben an Zeigner. Die darin angedrohten Konsequenzen seien im Kabinett ausführlich besprochen worden. Nach der Unterredung versuchte Stresemann, den Reichspräsidenten zu erreichen, um von ihm die Ermächtigung zur Reichsexekution gegen Sachsen zu erbitten. Doch Ebert schlief bereits, so dass er sich noch einige Stunden gedulden musste. Am Vormittag des 29. Oktober gegen 11 Uhr traf die Verordnung Eberts in der Reichskanzlei ein. Sie ermächtigte den Kanzler, gemäß Artikel 48 der Verfassung, Mitglieder der sächsischen Landesregierung ihrer Stellung zu entheben und andere Personen mit der Führung der Amtsgeschäfte zu betrauen. Noch bevor er im Besitz der Order war, hatte Stresemann den DVP-Reichstagsabgeordneten Rudolf Heinze zum Reichskommissar bestellt. Da der ehemalige königlich-sächsische Minister kaum als unparteiisch gelten konnte, wirkte seine Ernennung wie ein Liebesdienst Stresemanns an seine alten Partei- und Industriefreunde in Sachsen. Und Heinze nutzte seine Vollmacht umgehend, indem er gegen 12.30 Uhr der sächsischen Regierung durch einen Hauptmann die Nachricht überbringen ließ, dass sie ihres Amtes enthoben sei und sie aufforderte, bis 15 Uhr ihre Amtszimmer zu räumen. Ebert war über das eigenmächtige Vorgehen äußerst verstimmt, denn er hatte seine Verordnung mit der Erwartung verbunden, dass der Reichskanzler vor konkreten Schritten zunächst eine Verständigung mit den Parteiführern im Kabinett herbeiführen würde. Als Stresemann um 11 Uhr die Parteiführer zu einer Besprechung zusammenrief, teilte er ihnen die Ernennung Heinzes bereits als ein fait accompli mit. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion Hermann Müller erhob schwere Vorwürfe. Gegen Bayern unternehme man nichts, während man gegen Sachsen die schärfsten Maßnahmen ergreife. Die Anhänger der Republik fühlten sich im Stich gelassen, und wenn man weiterhin mit zweierlei Maß messe, werde sich in der Fraktionssitzung keine Mehrheit für einen Fortbestand der Großen Koalition finden. Stresemann hingegen bekannte sich zu seinem Vorpreschen. Die Verhältnisse in Bayern würden erst dann wieder in Ordnung kommen, wenn die sächsische Frage bereinigt sei. Auch in der anschließenden Kabinettssitzung verteidigte Stresemann seine Politik gegen die Kritik der SPD-Minister. Innenminister Sollmann beschwerte sich, dass es Stresemann versäumt hatte, vor Ernennung Heinzes einen Beschluss des Kabinetts herbeizuführen. Er halte den eingeschlagenen Weg für falsch und insbesondere die Berufung eines Mitglieds der Deutschen Volkspartei für verfehlt. Sein Kabinettskollege Schmidt mahnte, von weiteren schwerwiegenden Maßnahmen abzusehen, ehe nicht der Versuch unternommen worden sei, eine neue Regierung ohne Zeigner zu bilden. Ganz ohne Wirkung scheinen die Proteste nicht gewesen zu sein, denn am Ende versprach Stresemann, den Reichskommissar aufzufordern, vor Empfang weiterer Weisungen keine Schritte zu unternehmen. Doch inzwischen hatte Heinze in Dresden vollendete Tatsachen geschaffen. Noch während das Kabinett tagte, hatte er kurz nach 15 Uhr eine Kompanie Reichswehr mit klingendem Spiel vor das sächsische Staatsministerium aufmarschieren lassen und die sächsischen Minister, die sich geweigert hatten, freiwillig ihre Plätze zu räumen, zwangsweise von Soldaten mit schussbereiten Waffen aus dem Gebäude entfernen lassen. Kurze Zeit später wurde auch der Landtag von einer weiteren Kompanie Reichswehr besetzt und ein Zusammentritt des Parlaments bis auf Weiteres verboten. In der Stadt selbst und unter der Bevölkerung herrscht außerordentliche Nervosität, berichtete der Sonderkorrespondent der Vossischen Zeitung. Radfahrerpatrouillen und Patrouillen der Reichswehr in Automobilen durchfahren seit Eintritt der Dunkelheit die Straßen, in denen eine gewaltige Menschenmenge auf- und niederwogt. Wohin die Entwicklung führt, können erst die nächsten Tage lehren. Das rabiate Verhalten der Reichswehr bei der Absetzung der sächsischen Regierung war in der Kabinettssitzung am Abend des 29. Oktober Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Stresemann räumte ein, dass manches in Dresden geschehen sei, was anders hätte gemacht werden können, stellte aber eine provokatorische Absicht der Militärs und des Reichskommissars Heinze in Abrede. Demgegenüber erklärte Innenminister Sollmann, dass er und seine Ministerkollegen die Verantwortung für die Geschehnisse in Sachsen nicht mittragen könnten und deshalb keine andere Möglichkeit sähen, als aus dem Kabinett auszuscheiden. Die endgültige Entscheidung darüber müsse aber der Reichstagsfraktion vorbehalten bleiben. Der Reichskanzler und die bürgerlichen Mitglieder des Kabinetts appellierten an die Sozialdemokraten, sich nicht durch die Erregung des Augenblicks zu übereilten Beschlüssen hinreißen zu lassen. Stresemann verwies darüber hinaus auf die ersten hoffnungsvollen Anzeichen eines französischen Einlenkens in der Reparationsfrage. Es wäre geradezu ein Verhängnis, wenn das, was sich hier anbahne, durch eine Regierungskrise im Innern zunichte gemacht würde. Dass er es selbst gewesen war, der mit seinem schroffen Ultimatum an Zeigner und der übereilten Ernennung Heinzes zum Reichskommissar die Sozialdemokratie überhaupt erst in die Zwangslage gebracht hatte, die er nun beklagte, dieser Einsicht verschloss sich der Kanzler. Immerhin unternahm Stresemann noch am 29. Oktober einige Anstrengungen, um den allzu eigenmächtig agierenden Reichskommissar Heinze in die Schranken zu weisen. Der hatte bereits, ohne ausdrücklich dazu autorisiert worden zu sein, damit begonnen, in Sachsen ein weit rechts stehendes Beamtenkabinett unter Ausschaltung des Parlaments ins Leben zu rufen. Diesen Versuch unterband Stresemann, indem er Heinze anwies, die militärische Besetzung des Dresdner Landtags aufzuheben und den Zusammentritt der Fraktionen zu ermöglichen, damit eine neue verfassungsmäßige Regierung gebildet werden könne, in der allerdings die Kommunisten nicht mehr vertreten sein dürften. Sobald wieder geordnete Zustände in Sachsen hergestellt seien, ende das Mandat des Reichskommissars. Am Vormittag des 30. Oktober räumte das Militär den Landtag. Nach langer Debatte beschloss die sozialdemokratische Fraktion, darin unterstützt von den aus Berlin herbeigeeilten SPD-Granden Otto Wels und Wilhelm Dittmann, den früheren Wirtschaftsminister Alfred Fellisch zum Chef eines rein sozialdemokratischen Minderheitskabinetts vorzuschlagen. Am 31. Oktober wählte der Landtag mit den Stimmen von SPD und DDP Fellisch zum Nachfolger Zeigners. Umgehend zeigte der neue Ministerpräsident dem Reichskanzler in einem Telegramm die zweifelsfrei verfassungsmäßig zustande gekommene Regierungsbildung mit und forderte die unverzügliche Abberufung des Reichskommissars. Am nächsten Tag hob Ebert auf Ersuchen Stresemanns die Verordnung vom 29. Oktober auf und beendete damit Heinzes kurzes Regime. Erich Zeigner blieb nach seiner Entmachtung im Fokus seiner politischen Gegner. Im November 1923 wurde er verhaftet. Vor dem Landgericht Leipzig machte man ihm wegen des Vorwurfs passiver Bestechlichkeit im Amt des sächsischen Justizministers den Prozess und verurteilte ihn zu 3 Jahren Gefängnis. Nach seiner Entlassung wurde ihm in einem Disziplinarverfahren das Ruhegehalt gekürzt. Die rasche Lösung der sächsischen Krise war ganz und gar nicht im Sinne der Militärs. Bereits die Tatsache, dass Ebert den Reichskanzler und nicht den Reichswehrminister als Inhaber der vollziehenden Gewalt zum Vorgehen gegen Sachsen ermächtigt hatte, war für sie eine schwere Enttäuschung gewesen. Noch mehr aber erbitterte sie, dass die Sozialdemokratie wieder die Regierung bestimmte und Heinze bereits nach 2 Tagen das Feld räumen musste, hatten sie doch gehofft, über den Reichskommissar selbst zum entscheidenden Machtfaktor in Sachsen aufsteigen zu können. Die auf Drängen Stresemanns überhastete Bildung einer neuen Regierung und ihre Anerkennung durch Berlin, verbunden mit der Abberufung Heinzes, hätten geradezu lähmend gewirkt, meldete General Müller aus Dresden. Das Rad, das man endlich verheißungsvoll im Vorwärtsrollen glaubte, ist plötzlich wieder angehalten. Und nicht bloß das, es ist wieder zurückgerollt. Der Einsatz der Reichswehr war umsonst, wenn die Regierung fällisch am Ruder bleibt. Der neue sächsische Ministerpräsident legte am 6. November beim Staatsgerichtshof Klage gegen die Reichsexekution in Sachsen ein. Darin wurde festgestellt, dass der Reichspräsident mit seiner auf Artikel 48 gegründeten Verordnung vom 29. Oktober seine Befugnisse überschritten und die Verfassung des Reiches verletzt habe. Ebert bekannte sich zwar zu seiner Verantwortung, unterstrich aber, dass für die Handhabung der Ermächtigung nicht er, sondern der Reichskanzler zuständig gewesen war. Ein weiterer Beleg dafür, dass er keineswegs alle Maßnahmen Stresemanns gebilligt hatte. Nach langem Hin und Her zog Sachsen 1926 seine Klage zurück. Bereits in der zeitgenössischen Diskussion wurde die Reichsexekution gegen Sachsen als ein gefährlicher Präzedenzfall bezeichnet. So schrieb Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung: Was heute gegen Sachsen geschieht, kann morgen auch gegenüber jedem anderen Lande vorgenommen werden. Man stelle sich einmal vor, welche Folgen es haben müsste, wenn morgen eine deutsch-nationale Regierung im Reich glaubte, die preußische Regierung absetzen zu müssen. Wir können nicht verschweigen, dass uns bei der jetzigen Anwendung der Verfassung ein unbehagliches Gefühl beschleicht. Der befürchtete Fall sollte tatsächlich im Juli 1932 eintreten, als das Präsidialregime unter Reichskanzler Franz von Papen die geschäftsführende Regierung unter Ministerpräsident Otto Braun in Preußen durch einen Staatsstreich ihres Amtes enthob. Auch die thüringische Landesregierung hatte in einem Schreiben an den Reichskanzler vom 30. Oktober gegen den verfassungswidrigen Eingriff in Sachsen schärfste Verwahrung eingelegt. Sie befürchtete, dass nun in Thüringen derselbe Mechanismus greifen würde. Tatsächlich blieb dem Land das Schicksal einer förmlichen Reichsexekution erspart. Doch auch hier ließ Geßler am 6. November die Truppen unter dem Kommando General Reinhards verstärken, angeblich um die Grenzen gegen einen Einfall von rechtsradikalen Banden aus Bayern zu schützen, tatsächlich aber um den Druck auf die Regierung zu erhöhen, sich von den beiden kommunistischen Ministern zu trennen. Am 12. November legten Karl Korsch und Albin Tenner ihre Ämter nieder. Ministerpräsident Fröhlich blieb Chef eines sozialdemokratischen Minderheitskabinetts. Zu diesem Zeitpunkt war die SPD bereits aus der Großen Koalition ausgeschieden. Wie nicht anders zu erwarten, hatte der brutale Gewaltstreich gegen die Regierung Zeigner unter SPD-Anhängern heftige Reaktionen ausgelöst. Große Erregung in sozialdemokratischen Kreisen, notierte Stresemann am 30. Oktober in seinen Kalender. Für besondere Empörung sorgte die ungleiche Behandlung von Sachsen und Bayern. Es war ja auch kaum einem Parteimitglied begreiflich zu machen, warum die Reichsregierung mit drakonischer Härte gegen Sachsen vorging, während sie gegenüber den ständigen Provokationen aus München Nachsicht walten ließ. Selbst als sich, wie bereits geschildert, Generalstaatskommissar von Kahr am 20. Oktober offen der Entlassung des Wehrkreisbefehlshabers General von Lossow widersetzte, indem er ihn zum bayerischen Landeskommandanten ernannte und die 7. Reichswehrdivision auf die bayerische Staatsregierung verpflichtete, waren wirkungsvolle Gegenmaßnahmen ausgeblieben. Am Abend des 29. Oktober hatte Innenminister Sollmann im Kabinett bereits den Rücktritt der sozialdemokratischen Minister angekündigt, die Entscheidung darüber aber in die Hände der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion gelegt. Hier lieferten sich am 31. Oktober Gegner und Befürworter einer Fortsetzung der Großen Koalition heftige Wortgefechte. Reichstagspräsident Paul Löbe sah keinen Sinn mehr darin, Regierungspartei zu bleiben, um Schlimmeres zu verhüten, und forderte »Zurück zum reinen Klassenkampf«. Der preußische Innenminister Severing hatte auch den Fortbestand der Großen Koalition in Preußen im Auge, wenn er seine Parteifreunde warnte, denkt an die Folgen. Am Ende beschloss die Fraktion mit großer Mehrheit, einer Empfehlung Hermann Müllers zu folgen und den bürgerlichen Koalitionspartnern Bedingungen zu stellen, von deren Erfüllung sie ihre weitere Mitarbeit abhängig machen wollte. Im Einzelnen wurde verlangt, erstens die Aufhebung des militärischen Ausnahmezustands, zweitens eine unzweideutige Erklärung der Reichsregierung, dass sie das Verhalten der bayerischen Machthaber als Verfassungsbruch ansehe und dagegen sofort die gebotenen Schritte unternehme. Drittens die Beschränkung der Reichswehr in Sachsen auf Hilfsfunktionen der zivilen Behörden und die Entlassung von Angehörigen rechtsradikaler Bestrebungen aus der Truppe. Wenn sich auch über den Ausgang der Verhandlungen zwischen Regierung und Sozialdemokratie nichts Bestimmtes voraussagen lässt, man wird gut tun, die Aussichten der Aufrechterhaltung der Großen Koalition nicht optimistisch einzuschätzen, prophezeite die Vossische Zeitung. Tatsächlich deutete in der Kabinettssitzung am 1. November, die wegen einer Erkrankung Stresemanns vom Vormittag auf den Abend hatte verlegt werden müssen, alles auf einen Bruch hin. Innenminister Sollmann erläuterte die SPD-Bedingungen und knüpfte daran die Aufforderung an die bürgerlichen Parteien, sie müssten nun entscheiden, ob sie den Winter über mit oder ohne Sozialdemokratie regieren wollten. Stresemann bedauerte, dass der Beschluss der SPD-Fraktion sofort veröffentlicht worden sei. Es müsse unter allen Umständen der Eindruck vermieden werden, dass das Kabinett unter marxistischem Druck stehe. Überhaupt sei es unmöglich, dass eine Koalitionsregierung ultimative Forderungen irgendeiner Fraktion akzeptiere. Auch aus sachlichen Gründen müsse eine Aufhebung des militärischen Ausnahmezustands unter den gegebenen angespannten innenpolitischen Verhältnissen abgelehnt werden. Noch schärfer äußerte sich Reichswehrminister Geßler. Im Hinblick auf die Behandlung Bayerns gebe es zwei Wege. Der strikt verfassungsmäßige, der aber unweigerlich zum Bruch führe, oder aber der einer Verständigung, der aber nicht gangbar sei, solange die SPD der Reichsregierung angehöre. Die Sozialdemokratie müsse überlegen, ob sie bei dieser Sachlage aus dem Kabinett ausscheiden wolle. Geschehe dies, so würde Herr von Lossow sofort verschwinden. Das war deutlich. Unwidersprochen konnte der Inhaber der vollziehenden Gewalt der SPD die Verantwortung für die bayerische Krise zuschieben und ihr faktisch den Stuhl vor die Tür setzen. In der Sache war das, wie Heinrich August Winkler treffend festgestellt hat, nichts anderes als eine Teilkapitulation vor dem bayerischen Generalstaatskommissar von Kahr und die ihn unterstützenden Kräfte. In einer separaten Besprechung mit dem Reichskanzler am Vormittag des 2. November sprachen sich alle bürgerlichen Kabinettsmitglieder dafür aus, die Bedingungen der SPD abzulehnen. Selbst Verkehrsminister Oeser von der DDP, der bislang zu den entschiedensten Befürwortern der Großen Koalition gehört hatte, meinte nun, dass ein dauerndes Zusammenarbeiten mit der Sozialdemokratie nicht mehr zu erreichen sei. Wir müssten aber jetzt aus den ewigen Krisen heraus. Stresemann selbst machte auf die Möglichkeit aufmerksam, dass ein bürgerliches Rumpfkabinett bei der nächsten Sitzung des Reichstags keine Mehrheit bekomme. Daher könne er die Geschäfte nur fortführen, wenn er für diesen Fall die Auflösungsorder des Reichspräsidenten bereithalte. In der anschließenden Kabinettssitzung teilte der Reichskanzler die Entscheidung der bürgerlichen Minister mit. Damit sei der Bruch nunmehr unvermeidlich, stellte Innenminister Sollmann fest, während Vizekanzler Schmidt ein Verbleiben im Kabinett noch nicht für absolut unmöglich erklärte. Hierüber müsse aber die Fraktion entscheiden. Doch über das Votum der SPD-Reichstagsfraktion konnte es keinen Zweifel geben. Am Nachmittag des 2. November beschloss sie gegen nur 19 Stimmen, ihre Minister aus dem Kabinett zurückzuziehen. Um 18 Uhr begaben sich die drei sozialdemokratischen Minister zum Reichskanzler und überreichten ihr Rücktrittsgesuch. Nach nur 2,5 Monaten war die Große Koalition, die mit so großen Erwartungen angetreten war, zerbrochen. Mit ihr endete auch das Ermächtigungsgesetz vom 13. Oktober, das zwar bis zum 31. März 1924 gelten sollte, aber automatisch außer Kraft trat, wenn sich die parteipolitische Zusammensetzung der Regierung änderte. Für den 72-jährigen Hermann Molkenbuhr, langjähriges Mitglied im SPD-Parteivorstand, war der Beschluss der Fraktion eine Dummheit. Denn wir manövrieren uns aus der Regierung heraus und schaffen eine Situation, welche die Reaktionäre in Bayern und in den Kreisen der Junker erstreben und aus eigener Macht nicht schaffen können. Aber verlangte Molkenbuhr von der eigenen Partei nicht ein zu hohes Maß an Selbstverleugnung? Wie hätte die SPD in einem Kabinett verbleiben können, dessen bürgerliche Mehrheit es ablehnte, entschiedene Maßnahmen gegen die abtrünnige Kahr-Regierung zu ergreifen, aber nichts dagegen einzuwenden hatte, dass gegen die Linksregierungen in Sachsen und Thüringen mit harter Hand vorgegangen wurde? Dass sich die Sozialdemokratie mit ihrem Ausscheiden aus der Regierung für fast 5 Jahre von der Macht im Reich verabschiedete, dies ahnte wohl zu diesem Zeitpunkt noch kaum einer ihrer Spitzenfunktionäre. In den linksliberalen Leitmedien wurde der Bruch der Großen Koalition mit großem Bedauern konstatiert. Dabei überwog das Verständnis für die Zwangslage der SPD. Die drei Bedingungen, die sie für ein Verbleiben im Kabinett gestellt hatte, hätten durchaus eine Basis für eine Verständigung abgeben können, wenn sie nicht von den bürgerlichen Mitgliedern des Kabinetts aus Prestigegründen kurzerhand abgelehnt worden wären, meinte Erich Dombrowski im Berliner Tageblatt. Durch ihr taktisch ungeschicktes Verhalten hätten die Sozialdemokraten aber all den helldunklen Elementen der Rechten und der Halbrechten nunmehr die schon lange gewünschte Gelegenheit gegeben, die Marxisten aus der Koalition und damit aus der Reichsregierung hinauszudrängen. Auch Georg Bernhard erinnerte in der Vossischen Zeitung daran, dass schon das zweite Kabinett Stresemann unter dem Einfluss großindustrieller Intrigen eine sehr schwere Geburt gewesen war. Mit dem nun erfolgten Bruch der Großen Koalition habe die Minierarbeit gegen die Sozialdemokratie einen weiteren Etappensieg errungen. Letztlich ziele der Angriff der Rechten auf den sozialdemokratischen Reichspräsidenten und auf Stresemann selbst, in denen sie das Haupthindernis für die Aufrichtung eines autoritären Regimes sähen. Die Deutsche Allgemeine Zeitung konnte ihre Genugtuung über den Austritt der SPD aus der Reichsregierung nicht verhehlen. Dieser Schritt sei unvermeidlich geworden, denn solange Sozialdemokraten die Reichspolitik bestimmten, sei nach außen keine entschlossene Haltung und nach innen keine Beruhigung der starken Schichten der Rechten und kein Ausgleich mit Bayern möglich gewesen, hieß es ganz in Übereinstimmung mit der Position, die der Reichswehrminister im Kabinett vorgetragen hatte. Im Übrigen hätten die fruchtlosen Bemühungen, mit dieser veralteten und zerfallenden Partei immer wieder zum Kompromiss zu kommen, ohnehin über kurz oder lang scheitern müssen. Wie sollte es weitergehen? Die Lage des Rumpfkabinetts war alles andere als beneidenswert, denn es verfügte über keine parlamentarische Mehrheit mehr und es war unsicher, ob die SPD sich zu einer Politik der Tolerierung würde entschließen können. Wenn die Sozialdemokratie aus dem Kabinett ausscheide, werde eine wohlwollende Neutralität nicht möglich sein, hatte Innenminister Sollmann am 1. November angekündigt. Stresemann entschloss sich, das Minderheitskabinett weiterzuführen. Er sei jederzeit bereit, Männern, die in erhöhtem Maße das Vertrauen der Nation besäßen, Platz zu machen, erklärte er am 5. November in der Ministerrunde. In einer so labilen und ungeklärten Lage wie der gegenwärtigen sei es aber unmöglich, das Amt niederzulegen. Vielmehr sei es seine Pflicht, gemäß der ihm vom Reichspräsidenten übertragenen Aufgabe, das Ruder in der Hand zu halten. Von den drei Ministerposten, die durch das Ausscheiden der Sozialdemokraten frei geworden waren, besetzte der Reichskanzler nur das Innenministerium, und zwar gegen die Bedenken der DDP mit dem aus dem besetzten Gebiet ausgewiesenen Duisburger Oberbürgermeister Karl Jarres, der dem rechten Flügel der DVP nahestand. Offenbar sollte diese Personalentscheidung beruhigend auf die eigene Partei wirken, denn hier stand Stresemann unter starkem Druck, eine Wendung nach rechts, möglichst unter Einbeziehung der Deutschnationalen Volkspartei zu vollziehen. Doch gegenüber den bürgerlichen Ministern hatte Stresemann am 2. November versichert, er denke gar nicht daran, ein Kabinett mit deutschnationalem Kampfcharakter zu bilden, wusste er doch nur zu gut, dass weder DDP noch das Zentrum für eine solche Lösung zu haben waren. So bewegte sich die Politik des Kanzlers auf einem schwankenden Boden, und dies umso mehr, als nun die Pläne für die Errichtung einer Rechtsdiktatur in ein konkretes Stadium traten. Kapitel 5. Der Ruf nach der Diktatur. Mitte September 1923, nur wenige Tage vor Beendigung des passiven Widerstands an der Ruhr, empfing Hugo Stinnes den amerikanischen Botschafter in Berlin, Alanson Houghton, zu einer langen Besprechung. Was der Industriemagnat ihm dabei anvertraute, klang in den Ohren des Botschafters so alarmierend, dass er darüber einige Tage später einen ausführlichen Bericht für Außenminister Hughes anfertigte. »Das Ende ist nahe«, begann Stinnes. »Die Ruhr und das Rheinland müssen kapitulieren. Um einen völligen Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft zu verhindern, müsse die Produktion bedeutend gesteigert werden, und das sei nur möglich, wenn wieder ein normaler 10-Stunden-Arbeitstag eingeführt werde. Da sich die Arbeiterschaft dieser Forderung widersetzen würde, müsse sie eben dazu gezwungen werden. Deshalb muss ein Diktator gefunden werden, ausgestattet mit Macht, alles zu tun, was irgendwie nötig ist. So ein Mann muss die Sprache des Volkes reden und selbst bürgerlich sein, und so ein Mann steht bereit.« Wen er dabei im Auge hatte, verriet Stinnes nicht, und als Houghton zu bedenken gab, wie sich wohl Frankreich zur Einsetzung eines Diktators in Deutschland verhalten würde, erwiderte er, dass man niemand um Erlaubnis fragen würde. Der Botschafter machte aus seiner Skepsis keinen Hehl. Er wollte Genaueres wissen, und so entwarf Stinnes folgendes Szenario. Bis Mitte Oktober würden 3 bis 4 Millionen Menschen arbeitslos sein, und dann würden die Kommunisten versuchen, den bewaffneten Aufstand zu proben. Da sich die Regierung Stresemann als unfähig erweisen würde, mit der Situation fertig zu werden, würde Reichspräsident Ebert entweder eine einzelne Person oder, wenn möglich, ein Direktorium von 3 Männern mit diktatorischen Vollmachten ausstatten und ihr oder ihm die gesamte militärische Macht übertragen. Von da ab wird die parlamentarische Regierung zu Ende sein. Die Kommunisten werden rücksichtslos zerschmettert werden, und wenn sie zum Generalstreik aufrufen, wird dieser ebenfalls mit Gewalt unterdrückt. Wenn alles nach Plan liefe, so gab Stinnes zu verstehen, könnte die Sache innerhalb von 3 Wochen über die Bühne gehen und der Sozialismus wäre danach als eine politische Daseinsform in Deutschland für immer beseitigt. Seine einzige Befürchtung sei, dass die Rechte zuerst losschlüge, statt den Kommunisten den Vortritt zu lassen. Die Provokation müsse von links ausgehen, weil sich andernfalls die Außenwelt gegen Deutschland wendete. Botschafter Houghton war sich nicht sicher, wie ernst es Stinnes mit seinen Ankündigungen war, doch ließ er in seinem Bericht keinen Zweifel daran, dass, falls sich die Großindustriellen tatsächlich hinter die rechten Umsturzpläne stellen würden, eine ganz entscheidende Krise im Anzug sei. Der Ruf nach einem starken Mann, einem Retter aus Not und Elend, war nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs 1918 nie verstummt. Im Gegenteil. In den chaotischen Nachkriegsjahren erscholl er innerhalb der politischen Rechten immer vernehmlicher. Von einem charismatischen Führer erwartete man, dass er Deutschland vom Trauma der Niederlage befreien und zu neuer nationaler Größe führen werde. Im Innern sollte er mit der Parteienwirtschaft aufräumen und mit eisernem Besen für Ordnung sorgen. So hieß es im Monatsbericht der Bayerischen Landeswerbezentrale des Reichswehrgruppenkommandos 4 von Anfang März 1920, immer wieder wird der Ruf nach einem Diktator, der mit äußerster Schärfe gegen das Schiebertum, das bis in höchste Kreise reicht, vorgeht. Im selben Monat, am 13. März, griffen die rechten Republikgegner erstmals nach der Macht in Deutschland. Doch der Kapp-Putsch, hinter dem maßgebliche Kreise der Militärs und des preußischen Adels standen, scheiterte am entschlossenen Widerstand der Arbeiterschaft. Ein Generalstreik, wie man ihn so gewaltig in Deutschland noch nie erlebt hatte, zwang die Verschwörer schon nach wenigen Tagen zur Aufgabe. Auch danach aber wurden immer wieder Umsturzpläne geschmiedet. Dabei gingen die Vorstellungen im Lager der antidemokratischen Rechten auseinander. Während sich die Anhänger der Monarchie eine Rückkehr zum autoritären System des Kaiserreichs erträumten, sahen die Vertreter völkischer Gruppierungen in einer ethnisch homogenen Volksgemeinschaft unter straffer diktatorischer Führung das erstrebenswerte Ziel. Einen starken Rückhalt fanden solche Bestrebungen im Alldeutschen Verband, bereits im wilhelminischen Deutschland die Speerspitze des Radikalnationalismus. Unter ihrem Vorsitzenden Heinrich Claas wurde die Forderung nach Überwindung der parlamentarischen Demokratie und Errichtung einer nationalen Diktatur Anfang der 20er Jahre zur maßgebenden programmatischen Leitlinie. Ein starkes Hindernis für die Verwirklichung ihrer Ziele erblickte sowohl die monarchische als auch die völkische Rechte in der Person des sozialdemokratischen Reichspräsidenten Friedrich Ebert. Nachdem der Reichstag im Oktober 1922 eine Verlängerung seiner Amtszeit bis Juni 1925 beschlossen und damit die eigentlich von der Verfassung vorgesehene Volkswahl aufgeschoben hatte, empörte sich Forstrat Escherich in einem Brief an Hugo Stinnes darüber, dass auf diese Weise eine Verschiebung der Machtverhältnisse nach der nationalen Seite hin verhindert worden sei. An die Stelle eines sozialdemokratisch und massendemagogisch gebundenen Präsidenten müsse ein Repräsentant des Reiches treten, der durch seine Persönlichkeit alle nationalen Energien zu wecken in der Lage sei. Dass damit eine Führergestalt gemeint war, die sich von allem unfähigen Parlamentariertum freimachen sollte, das stand für Escherich außer Frage. Mit der sich krisenhaft zuspitzenden Lage seit Frühjahr 1923 erhielt die Sehnsucht nach einem nationalen Messias noch einmal kräftigen Schub. Der nationalkonservative Münchner Historiker Karl Alexander von Müller, zu dessen regelmäßigen Hörern frühe Nationalsozialisten wie Rudolf Hess und Hermann Göring gehörten, erinnerte sich, dass damals auch in akademischen Kreisen immer wieder von der Notwendigkeit einer Diktatur als einzige Rettung gesprochen worden sei. Es habe wohl zum Erbe der Bismarckzeit gehört, dass sehr viele, gefühlsmäßig vielleicht die meisten Deutschen, das Heil von einem großen Einzelnen erwarteten. Das Beispiel Italiens, wo Benito Mussolini Ende Oktober 1922 durch einen Staatsstreich die Macht ergriffen hatte, beflügelte die Fantasien der Republikverächter. So beobachtete der Verlegersohn Ernst Hanfstengel, ein früher Wegbegleiter Hitlers, unter dem bürgerlichen Publikum im Münchner Hofgarten, eine gewisse aggressive Bewunderung für die Vorgänge südlich der Alpen, für den Elan der faschistischen Bewegung, für Mussolini und das neue Italien. Und er registrierte Äußerungen wie, Ja, ja, so jemand bräuchten wir an der Spitze. Einen Renaissance-Menschen und Machtpolitiker, einen Menschen ohne Hemmungen. Im Artikel des Zentrumsblatts Germania von Ende Juli 1923, der das Ende der Regierung Kuno einläutete, war davon die Rede, man höre fast aus allen Kreisen, selbst aus Linksstehenden, den Ruf nach einer Diktatur oder nach Einsetzung eines Wohlfahrtsausschusses, dem die Vollmacht zu diktatorischen Maßnahmen gegeben werden müsse. Mitte August 1923 veröffentlichte die linksliberale Zeitschrift »Das Tagebuch« einen Artikel des italienischen Historikers Guglielmo Ferrero, den dieser unter dem Titel »Auf der Suche nach einem Diktator« in der Mailänder Zeitung Il Secolo veröffentlicht hatte, bevor diese von den Faschisten übernommen wurde. Darin hieß es: »Unter den heutigen Bedingungen bedeutet das Streben nach der Diktatur, das jetzt unter Gebildeten und Ungebildeten so verbreitet ist, eine romantische Form der Mutlosigkeit und nichts anderes. Viele suchen nach einem Diktator, weil sie hoffen, dass er wisse, was alle nicht wissen, dass er finde, was alle vergeblich suchen, das Heilmittel zur Beendigung der Krankheiten, an denen die Welt leidet.« Die Redaktion des Tagebuchs versah die Veröffentlichung mit der Vorbemerkung, es sei wichtig, die Meinung des größten lebenden Geschichtsforschers kennenzulernen, da zurzeit auch bei uns das Thema Diktatur allenthalben erörtert wird. In den Chor der Befürworter einer Diktatur stimmte der Stoßtruppführer und hochdekorierte Weltkriegsoffizier Ernst Jünger ein. In seinem ersten politischen Artikel nach seinem Ausscheiden aus der Reichswehr schrieb er in der Unterhaltungsbeilage des Völkischen Beobachters, des Parteiblatts der NSDAP, am 23. September 1923: »Die echte Revolution hat noch gar nicht stattgefunden. Sie marschiert unaufhaltsam heran. Sie ist keine Reaktion, sondern eine wirkliche Revolution mit all ihren Kennzeichen und Äußerungen. Ihre Idee ist die völkische, zu bisher nicht gekannter Schärfe geschliffen, ihr Banner das Hakenkreuz, ihre Ausdrucksform die Konzentration des Willens in einem einzigen Punkt, die Diktatur.« In seinem im Herbst 1923 veröffentlichten Buch »Das Dritte Reich« denunzierte Arthur Möller van den Bruck, einer der rechten Intellektuellen, die unter der Bezeichnung »konservative Revolutionäre« zusammengefasst werden, die liberale parlamentarische Demokratie Weimars als ein vom Westen aufgezwungenes, der deutschen politischen Tradition wesensfremdes System. Als Antithese skizzierte er die Konturen einer neuen Ordnung, die sich von der als lähmend empfundenen Parteienherrschaft freimachen und den alten Traum vom Reich mit dem völkischen Führerprinzip verbinden sollte. »Wir brauchen volkliche Führer, die wir gar nicht erst zu fragen brauchen, welcher Partei sie angehören, weil ihre Partei von vornherein Deutschland ist.« Das Schlagwort vom Dritten Reich sollte von den Nationalsozialisten aufgegriffen werden und eine große propagandistische Wirkung entfalten. Selbst aus dem Munde höchster Repräsentanten der Republik waren im August und September 1923 Stimmen zu vernehmen, die eine diktatorische Form der Krisenlösung als letztes Auskunftsmittel nicht mehr ganz ausschlossen. So erklärte Innenminister Sollmann in der Kabinettssitzung vom 23. August, eine gewisse Diktatur werde sich unter Umständen nicht vermeiden lassen, wenn die Regierung Stresemann scheitere. Und Ende September, als die Große Koalition zum ersten Mal auf dem Spiel stand, sprach er sich angesichts der bedrohlichen Lage für eine zeitweilige Abkehr von den Spielregeln der parlamentarischen Demokratie aus. Die Sturmzeichen von rechts und links nähmen ständig zu, dass diktatorische Maßnahmen nötig seien, werde allgemein empfunden. Für diese müsse aber eine Form gesucht werden, die nicht neue schwere Erschütterungen herbeiführe. Dabei dachte der Innenminister offenbar an eine vom Reichspräsidenten abgestützte und mit dem Artikel 48 operierende Notstandsregierung, die sich vorübergehend vom Reichstag unabhängig machen sollte, nicht aber an eine völlige Entmachtung des Parlaments und die dauerhafte Errichtung eines autoritären Regimes, wie sie den Republikgegnern vorschwebten. Die Hoffnungen der bürgerlichen Rechten, der Wirtschaft und der Reichswehr richteten sich vor allem auf einen Mann, den Chef der Heeresleitung Hans von Seeckt. Er schien am ehesten in der Lage, die Ausnahmesituation zu meistern. Seit Mitte September 1923, als der Abbruch des passiven Widerstands an der Ruhr unmittelbar bevorstand, wurde der General von vielen Seiten bestürmt, seine Zurückhaltung aufzugeben und eine führende politische Rolle zu spielen. Den Anfang machte der Reichslandbund, die mächtige Lobbyorganisation der ostelbischen Großagrarier. Am 19. und 20. September sprachen führende Vertreter, darunter der Präsident Gustav von Röseke sowie die Vorstandsmitglieder Hans Bogislaw, Graf Schwerin-Lowitz und Hans von Goldacker bei Seegt vor und bedrängten ihn, alle Machtmittel der Reichswehr einzusetzen, um jeglichen sozialdemokratischen Einfluss auf die Regierung zu beseitigen. Als Gegenleistung erklärten sie sich bereit, dem General im Falle einer Diktatur Lebensmittel im großen Umfang zur Verfügung zu stellen. Am 23. September machten die Abgesandten der Deutschnationalen Volkspartei, Oskar Hergt und Graf Kuno Westarp, Seegt die Aufwartung und erklärten, sie wünschten ihn in der Rolle eines Militärkanzlers, da sie zu Stresemann kein Vertrauen besäßen. Auf die Avancen reagierte der General zurückhaltend. Seine Vertrauten im Reichswehrministerium, insbesondere der Chef des Truppenamtes, Generalmajor Otto Hasse, hatte ihm eindringlich geraten, als künftiger Diktator sich nicht von den Wünschen einzelner Parteien abhängig zu machen. Die Deutschnationalen wollten ihn nur benutzen, um selbst an die Futterkrippe zu kommen. Auch von den nationalistischen Verbänden wurde Seegt umworben. Am 24. September suchte ihn Justizrat Klaas auf. Der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes hatte den General bereits bei zwei Treffen im Februar und Frühsommer 1923 für den Gedanken einer Militärdiktatur erwärmen wollen und dabei den Eindruck gewonnen, dass sein Gesprächspartner nicht abgeneigt sei. Doch die neuerliche Unterredung war für Klaas eine Enttäuschung, denn Seegt ließ keinen Zweifel daran, dass er einem gewaltsamen Umsturzversuch, gleich ob von links oder rechts, mit allen Mitteln entgegentreten werde. Von nun an wurde Seegt in Kreisen der Alldeutschen bezichtigt, ein Schildhalter Eberts zu sein, der durch sein Beharren auf Legalität die notwendigen Schritte zur Etablierung einer nationalen Diktatur blockiere. Eine Abfuhr holte sich in diesen Tagen auch Oswald Spengler. Der Münchner Schriftsteller, der durch sein Hauptwerk »Der Untergang des Abendlandes« von 1918 in rechtsnationalen und völkischen Kreisen populär geworden war, stand in engem Gedankenaustausch mit dem Großindustriellen Paul Reusch, und wie dieser befürwortete er eine Abkehr von der parlamentarischen Demokratie und eine autoritäre Krisenlösung. Auf Vermittlung von Reusch erhielt Spengler Zutritt bei Seegt. Doch auch diese Unterredung nahm einen enttäuschenden Verlauf. Hinterher bezeichnete Spengler den Chef der Reichswehr als einen ausgesprochenen Opportunisten, und Seegt schrieb an seine Frau, er wollte, Spengler wäre mit dem Abendland untergegangen, ein politischer Narr. Am 25. September empfing Seegt Friedrich Minou, den Generaldirektor der Abteilung Berlin des Stinnes-Konzerns. Der enge Mitarbeiter des Firmenchefs war für den Chef der Heeresleitung kein Unbekannter. Im Februar 1923 hatte er sich in dessen Villa in Berlin-Wannsee mit Ex-General Erich Ludendorff getroffen, dem heimlichen Diktator Deutschlands in den letzten beiden Jahren des Weltkriegs. Im August war Minou mit einem eigenen Plan zur Währungsreform hervorgetreten. Nun erläuterte er Seegt sein Programm, das, wie Generalmajor Hasse festhielt, auf allen Gebieten riesengroß sei und Deutschland in seiner ganzen inneren Struktur verändern würde. Seegt ist ganz benommen von dem gewaltigen Eindruck dieser Persönlichkeit. Die Vorstellungen des Stinnes-Managers fanden Eingang in zwei programmatischen Aufzeichnungen, die Seegt Ende September 1923 verfasste, um für den Fall der plötzlichen Berufung einer neuen Regierung unter seiner Führung vorbereitet zu sein. Beide Stücke, das eine tituliert als Regierungsprogramm, das andere als Regierungserklärung, waren inhaltlich weitgehend identisch. Im Entwurf der Regierungserklärung hieß es, in ernster und schwerer Stunde ist ein Soldat an die Spitze der Regierung berufen und als Soldat im Dienst der Regierung bin ich dem Ruf gefolgt. Im einleitenden Abschnitt wurde das unter seiner Ägide zustande gekommene Kabinett als eine Regierung des Ausnahmezustands und des Übergangs beschrieben, deren Hauptaufgabe es sei, die Einheit des Reiches nach außen und innen zu erhalten und zu festigen. In der Außenpolitik sprach sich Seegt für eine Einhaltung des Versailler Vertrages aus, bis eine neue außenpolitische Konstellation eine Änderung erlaubt. Eine Reparationspflicht erkannte er zwar grundsätzlich an, doch lehnte er jede neue Verpflichtung über die Grenzen des Versailler Vertrags hinaus strikt ab. Der eingeleiteten geheimen Zusammenarbeit der Reichswehr mit der Roten Armee trug der General Rechnung, indem er für einen verstärkten Ausbau der wirtschaftlichen, politischen und militärischen Beziehungen zu Russland eintrat. Für die Innenpolitik sollte folgender Grundsatz gelten: Niederwerfung aller gegen den Bestand des Reiches und gegen die ordnungsgemäße Reichs- und Staatsautorität gerichteten Bestrebungen durch Anwendung der Machtmittel des Reiches. Wie schon in den Gesprächen mit Klaas und Spengler wandte sich Seeckt gegen alle Bestrebungen, welche auf einen Staatsstreich abzielen. Eine grundlegende Änderung der Verfassung lehnte der Chef der Heeresleitung zwar nicht rundweg ab, doch sollte sie bis zu einer ruhigeren Stunde aufgeschoben werden. Das Wirtschaftsprogramm kam den Wünschen der Großindustrie weit entgegen. Entschlossene Absage an alle marxistischen Theorien und Maßnahmen, insbesondere Aufgabe aller Sozialisierungsbestrebungen. Die Gewerkschaften sollten durch Berufskammern ersetzt, das Streikrecht jedoch beibehalten werden. Zur heiß umstrittenen Frage der Arbeitszeit blieb das Programm hinter der Maximalforderung von Stinnes zurück. Aufhebung des schablonenmäßigen achtstündigen Arbeitstages, der als Grundlage der Arbeitsleistung bestehen bleibt, aber nach Art der Arbeit nach oben und unten zu modifizieren ist. Offensichtlich schwebte Seeckt ein Drei-Männer-Direktorium vor, wie es Stinnes bereits in der Unterredung mit dem amerikanischen Botschafter Houghton ins Spiel gebracht hatte. Neben ihm als Spiritus Rector galten als aussichtsreichste Kandidaten Friedrich Menou und der deutsche Botschafter in Washington Otto Wiedfeld. Mit ihnen führte Seeckt Ende September und Anfang Oktober 1923 mehrere Gespräche über die Krise des Kabinetts Stresemann und eine neue Ausrichtung der Regierung. Da jedoch der Reichskanzler nach seiner Demission am 3. Oktober von Ebert erneut mit der Regierungsbildung beauftragt wurde und die Große Koalition ihre Geschäfte weiterführen konnte, kamen Seeckts Pläne nicht zum Zuge. Doch blieb der General in den Augen vieler ein Hoffnungsträger. »Innere Lage ganz verworren«, notierte Generalmajor Hasse. »Die Anschauung, dass nur ein starker Mann, ein Soldat, helfen kann, gewinnt auch im Reichstag an Boden. Seeckt wird allgemein genannt.« In die angespannte Lage platzte die Nachricht von einem rechten Putsch. Am 1. Oktober hatte ein Major AD, Ernst Buchrucker, den Versuch unternommen, sich mit einem 500 Mann starken Marschbataillon in den Besitz der alten preußischen Festung Küstrin an der Oder zu bringen, um das Signal für einen reichsweiten Aufstand zu setzen. Die Rebellion wurde von der Reichswehr rasch niedergeschlagen. Den Strategen eines Umsturzes von rechts kam sie äußerst ungelegen, sollten doch nach ihren Plänen die Kommunisten zuerst losschlagen, um ihrem Unternehmen eine Scheinlegitimation zu verschaffen. Jedenfalls beleuchtet der unerhörte Vorgang die innenpolitischen Gefahren und den Ernst der Situation und macht ein für allemal dem heuchlerischen Bestreben der deutsch-völkischen und deutsch-nationalen ein Ende, von denen die Gefahr des Rechtsputsches immer als Hirngespinst hingestellt worden ist, merkte das Berliner Tageblatt an. Es werde eifrig Stimmung gemacht für ein Direktorium auf schmalster Grundlage, das heißt auf Grundlage der Bajonette, warnte Karl von Ossietzky am 5. Oktober in der Berliner Volkszeitung. Es gehe jetzt um die große Entscheidung. Auf der einen Seite Parlamentarismus, Demokratie, Staat von Volkes Gewalt und Willen, auf der anderen Seite Diktatur, Faschismus, Mussolini-Kopie, Willkür. Am weitesten gediehen waren die Pläne für die Errichtung einer nationalen Diktatur in Bayern. Hier waren es vor allem die Nationalsozialisten, denen die katastrophale wirtschaftliche Lage zugute kam. Während sonst politische Versammlungen angesichts der enormen Eintritts- und Bierpreise nur mäßig besucht sind, weisen die nationalsozialistischen Massenversammlungen stets gefüllte Lokale auf, berichtete die Polizeidirektion München Anfang September 1923. In Scharen strömten die Menschen der NSDAP zu. Zwischen Januar und November 1923 verzeichnete die Partei 47.000 Neuaufnahmen, sodass sich ihre Gesamtzahl auf 55.000 erhöhte. Hauptattraktion war der Parteivorsitzende Adolf Hitler, der im Juli 1921 seinen Führungsanspruch mit brachialen Mitteln gegen alle Mitkonkurrenten durchgesetzt hatte. Er war es, der mit seinen hasserfüllten Tiraden gegen die Novemberverbrecher, den Schandfrieden von Versailles und das internationale jüdische Leih- und Börsenkapital Woche für Woche die großen Versammlungssäle füllte. Wie kein zweiter verstand er es, die Emotionen seiner Zuhörer in Schwingungen zu versetzen, wie kein anderer spielte er auf der Klaviatur ihrer Ängste und Ressentiments. Dass, wenn Hitler spricht, von den großen Sälen Münchens kein einziger, ja nicht einmal der Zirkus Krone dem Andrang zu genügen vermag, dass jedes Mal Tausende, die keinen Einlass mehr fanden, abziehen müssen, gilt heute schon als selbstverständlich, berichtete die Kölnische Volkszeitung Anfang November 1922. Stefan Grossmann, der Herausgeber des Tageblatts, zählte zu den wenigen Journalisten, die früh davor warnten, die von Hitler ausgehende Gefahr zu unterschätzen. Bei aller Ablehnung des Münchner Demagogen sei es doch töricht, dessen unzweifelhafte Talente zu leugnen, vor allem seine rednerische Begabung. Im Zirkus, in dem er neuerdings mit Vorliebe spricht, beherrscht er den Riesenraum. Er hat ein aus dem Innern kommendes nationales Pathos, reißt die Leute mit, weiß genau, wann die Münchner den Ernst satt haben, wann er in bayerisch-oberösterreichischem Dialekt reden muss und wann er, letztes Hilfsmittel, humoristisch jüdeln muss. Eine Münchnerin, die eine dieser überfüllten Versammlungen erlebte, schrieb an Hitler, er habe sich so erwärmt und mit solcher Hingabe für die Sache gesprochen, dass seine Rede an keinem eindruckslos abgleiten konnte. Es seien diese Stunden eine wunderbare Erhebung gewesen, die sie an die Tage des Auszugs unserer Truppen aus Berlin im August 14 erinnert hätten. Die Tochter fügte dem mit deutschem Gruß hinzu, die deutsche Jugend erinnert sich noch an die Tradition ihrer Väter und wird dies in der Stunde der Tat beweisen. Hierauf schaffte die Begeisterung war, die Hitler zu entfesseln vermochte, desto selbstsicherer wurde er und desto mehr war er überzeugt, für eine besondere historische Mission auserwählt zu sein. Hatte er sich in den ersten Jahren seiner unheilvollen Karriere noch als Trommler gesehen, dessen Aufgabe darin bestand, einem künftigen Diktator das Feld zu bereiten, so gefiel er sich zunehmend selbst in der Rolle eines Führers und Retters, dazu bestimmt, Deutschland aus Schmach und Not zu befreien und zu neuer Weltgeltung zu führen. »Wir brauchen einen starken Mann, und den werden die Nationalsozialisten bringen«, erklärte er Anfang Dezember 1922. Zu diesem Wandel seines Selbstverständnisses trugen auch die Huldigungen bei, die ihm von seiner Entourage entgegengebracht wurden. Unter dem Eindruck von Mussolinis Marsch auf Rom hatten einige seiner engsten Gefolgsleute begonnen, ein Bild des Führers zu propagieren, das sich am Vorbild des italienischen Duce orientierte. »Was eine Schar beherzter Männer in Italien gekonnt hat«, rief Hermann Esser Anfang November 1922 im Löwenbräukeller aus, »das können wir in Bayern auch. Den Mussolini Italiens haben auch wir. Er heißt Adolf Hitler.« Im Herbst 1922 hatte die Münchner Universität einen Preis ausgeschrieben für den besten Aufsatz zum Thema »Wie wird der Mann beschaffen sein, der Deutschland wieder zur Höhe führt?« Als Sieger aus dem Wettbewerb ging der Student Rudolf Hess hervor, einer von Hitlers Parteigängern der ersten Stunde. In seinem Porträt zeichnete er das Bild eines Diktators, der über die Macht der hinreißenden Rede verfüge und als kommender Messias schon von Millionen sehnsüchtig erwartet werde. Dass er dabei keinen anderen als Hitler selbst im Blick hatte, vertraute Hess einem Brief an Karl Alexander von Müller an. Ihm habe in vieler Beziehung das Bild vor Augen gestanden, das er sich von Hitler nach zweieinhalbjährigem, teilweise täglichem Zusammensein gemacht habe. Und er bekräftigte, um die geistige Erneuerung und sittliche Gesundung des deutschen Volkes einzuleiten, müsse ein Mann an der Spitze sein, der den Willen und die Macht hat, die entsprechenden Maßnahmen durchzuführen. Einen ersten Höhepunkt erreichte der Führerkult anlässlich von Hitlers 34. Geburtstag am 20. April 1923. Der Völkische Beobachter machte unter der Balkenüberschrift »Deutschlands Führer« mit einem Gedicht des völkischen Publizisten und frühen Mentors Hitlers Dietrich Eckart auf. »Fünf Jahre Not, wie noch kein Volk sie erlitt, fünf Jahre Kot, Gebirge der Gemeinheit. Vernichtet, was an stolzer Glut und Reinheit, was uns an Größe Bismarck einst erstritt.« Doch stand nach Eckarts Verheißung der Erlöser bereit. Die Herzen auf, wer sehen will, der sieht. Die Kraft ist da, vor der die Nacht entflieht. In derselben Ausgabe pries Alfred Rosenberg, der Eckhart im März 1923 als Schriftleiter des Völkischen Beobachters abgelöst hatte, Hitlers Wirken.